Okay, drücke ich jetzt. Jetzt? Jetzt. Wir Ja, sind schönen live. guten Tag, hallo. Ich glaube, der Geist von Karl Marx, der hat nichts Besseres zu tun, als uns heimzusuchen. Und der wird aufstehen und auf den Bundestag zumarschieren und aus dem halbwegs organisierten Verbrechen von der Abschaffung der Meinungsfreiheit ein voll organisiertes Verbrechen machen. Und deswegen tagt heute der Hassausschuss und heilige Scheiße, Alter. Freude schöner Götterfunke. Mann, Alter, endlich mal mit Profis. Hallo. Es geht so. Guten Tag, Weltraumaffen. Guten Tag. Hallo da draußen. Juhu. Ja, wie gefällt euch unsere neue Umgebung? Schreibt es uns in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, ohne großes Tamtam fangen wir dann Doch, gleich an. bisschen Tamtam wäre angebracht, weil das hat nämlich alles der Chris geschnitzt und ja. Das ist voll kompliziert. Deswegen, Wir alle anderen haben kaum geholfen und der Chris hat sich drum gekümmert. Also echt gut. Also, und mit kaum geholfen, wir haben ihm nur einmal geholfen, das anzugucken. Und er hat sich das angeeignet, wie man das so macht. Also klopft mal dem Chris auf die Schulter. Ist echt richtig geil, Mann. Also, und auch gar nicht so einfach. ja, wie ihr seht, Dachte sieht ich man jetzt einmal. auch, wer redet. Nur wenn ich rede, dann seht ihr es leider nicht. Also, ja. Aber du hast so eine markante Stimme, das merken die Leute schon. Ja, dafür habe ich jetzt auch die beste Sprachqualität, weil ich ja quasi mein Mikrofon jetzt direkt übertrage. Sexy. Okay, dann Wow. fahre ich mal unseren Bundestag ab. Und möchte uns jetzt einführen in das Thema des zweiten Panels als was ist Online-Hass als Wegbereiter für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Welche Gefahren bergen Verschwörungstheorien? Frau Heinrich, bitte, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich darf Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Europarat noch mal sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich über dieses Interesse, aber natürlich auch das Interesse all unserer anderen Gäste. Ja, also es geht um Hass, wie wir schon gehört haben, und um Verschwörungstheorien. Und es sind Leute aus dem Europarat anwesend. Der Europarat wird ja auch häufiger mal in unseren Streams angesprochen. Das ist ja quasi das Menschenrechtsgremium der Europäischen Union, wo so Sachen wie die Istanbul-Konvention und auch das No-Hate-Speech-Movement herkommen. Ja, Und aber vor allen Dingen. Verschwörungstheorien. Ich meine, manche Leute tun das halt konsumieren und aber nicht dran glauben. Für die ist es politisches GZSZ. So, ich, keine Ahnung. Das ist ja nicht per se schlecht. Also eine Verschwörungstheorie ist nicht per se hasserfüllt. Es gibt Ideologien, die eine Verschwörungstheorie brauchen, um sich die Realität zurechtzubiegen. Bourgeoisie oder Judentum. Keine Ahnung, weißt du, das gibt's ja. Aber eine Verschwörungstheorie ist nicht per se hasserfüllt. Heilige Scheiße. Auch das Interesse derjenigen, die sich bereit erklärt haben, heute mit uns eine sehr wertschätzende Diskussion hier auch zu führen und so viele verschiedenen Input zu geben. Es ist immer schwer, dass wir nicht alles komplett ausdiskutieren können, aber wir werden noch viele Gelegenheiten haben, bestimmte Themen noch mal deutlicher zu fokussieren. Vielleicht darf ich ganz kurz zum ersten Panel noch sagen, auch dieses ist meine Aufgabe hier heute, dass ich glaube, dass wir eine sehr spannende Diskussion hatten. Jetzt auch noch mal mit den Nachfragen in Bezug auf Vertrauensverlust, der ja von Professor Koring noch mal sehr, sehr eindrücklich auch beschrieben wurde. Und vielleicht auch zu dem, was Dr. Siri gesagt hat, im Hinblick auf die Hysterie, die uns natürlich auch in Teilen erfasst. Und wenn wir, zumindest die, die älter sind, uns Hysterie, nochmal die auf. uns erfasst. Ich keine Ahnung. Also, wir haben einen Klimawandel und wir wollen Veggie Days einführen. Ist das auch Hysterie? Ist Gina-Lisa Lofink Hysterie? Ist, keine Ahnung, ist die Videospielspieler wollen alle Frauen aus den Videospielen raushaben Hysterie? Ist die Feministin wollen uns alle unsere Videospiele wegnehmen? Ist das auch Hysterie? Was ist alles Hysterie? Also, alles ist doch Hysterie. Also, ich. Keine Ahnung. Also, wenn die Leute im Land unzufrieden sind wegen einer schlechten Einkommensverteilung, dann bringt es nichts, dann irgendwie die Plattform zu zensieren, wo die Leute ihren Bullshit verzapfen, weil sie unzufrieden sind. Also ich... Auf die Erfahrungen zurückgreifen bei der Einführung von anderen Medien. Wir haben vorhin beim Essen noch kurz die Gelegenheit gehabt, darüber zu reden. Ich kann mich noch gut erinnern an die Diskussionen mit Privatfernsehen, offenen Kanälen und. Auch da, Sie haben es so schön ausgedrückt, ich habe es mir notiert, es schwankt zwischen Untergangsfantasien und Euphorie. Und so ähnlich ist es natürlich jetzt auch mit dem Internet, mit sozialen Medien. Niemand von uns wird abstreiten, dass hier unheimlich viele Möglichkeiten liegen, tatsächlich auch, was die Information anbelangt. Und es gibt wenige, die sagen, ach, wie ist es doch toll, dass wir so schnell zum Beispiel jederzeit an Informationen kommen können, uns informieren können, nochmal schnell rückversichern können. Das ist ja auch was, was wir in unserer Jugend in der Form überhaupt nicht hatten, wenn ich jetzt mal für meine Altersklasse sprechen darf. Und ich sehe das durchaus als Vorteil. Wir haben aber auch... Das ist auch ein Vorteil. Und ich habe gerade deswegen so Angst vor der Einschränkung von der Meinungsfreiheit, gerade in Bezug aufs Internet. Weil mit allem Respekt vor den Damen hier, ihr seid aus einer anderen Generation und ihr habt Probleme, das Internet zu verstehen, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Man merkt das daran, wie einfach über das Internet gesprochen wird und was für Gesetze vorgeschlagen werden. Das merkt man einfach, dass ihr das Medium an sich nicht verstanden habt und dass ihr Angst vor dem Medium habt. Das ist genauso, wie wenn man Angst vor dem Buchdruck hat. Das, so kommt mir das vor. Die Analogie zur Einführung des Fernsehens ist gut, aber ich finde, Internet geht eher in die Richtung Buch, also von der Panik, die jetzt die Obrigkeit hat. So, oh mein Gott, Leute können sich Informationen frei zugänglich holen, können jederzeit zu jedem Politiker, jeder Institution, jedem Produkt sich Details und Skandale einfach nur aus Google raussuchen, überprüfen, ob Leute Dreck am Stecken haben oder nicht. Davor habt ihr Angst. Das ist es doch. Dass ihr kein Medienunternehmen habt, was ein bisschen so den Narrativ in Richtung XY lenkt. Und sie sagt ja auch, wir hatten sowas früher nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also es gab ja früher auch schon vor dem Internet Bücher, die auf dem Index standen und nur unter der Ladentheke verkauft werden durften, etc. pp. Also auch da gab es schon eine Zensur der Information, der Zugänglichkeit. Vor allem ist auch das Internet, wie wir es kennen, was die vielleicht hier meinen mit ihren Facebooks und Twitters und so, das Oberflächeninternet. Das eigentliche Internet ist ja so viel größer, als irgendwelche Gesetzgebungen es ergreifen könnten. Denn wenn Leute einfach mal merken, so okay, ich kann meine Meinung nicht in dem oberflächlichen Internet einfach so sagen, dann gehe ich einfach mal auf Tor zu mit Browsern, die halt über verschiedene Server funktionieren, sodass du halt nicht zurückverfolgst werden kannst. Ja, und dann bist du immer noch im Internet, baust dir da was auf, es ist sogar teilweise viel gefährlicher, aber da kann dir auch nichts passieren. Also das Ding ist ja sowas wie Tor, das baust du ja auch, wenn du in einem Land lebst, wo ein Regime foltern tut und so Sachen, das baust du dort, damit du kommunizieren kannst. Also wenn ihr das einschränkt, das ist, ich weiß nicht, diametral zu Leuten, die in anderen Ländern gegen Folter kämpfen. Ich weiß ja nicht. So. Aber dafür wird man dann die Möglichkeit haben zu sagen, hier, wir haben ein sauberes Beispiel vom Internet. Also der Staat versucht sozusagen, wenn solche Leute dann da sitzen und ihre Agenda durchdrücken, werden wir ein Safe Space haben, aber auf der Größe nicht von einzelnen Nutzern, sondern auf der Größe von dem gesamten Oberflächen-Internet. So von den Webseiten, die indiziert werden. Und dann werden wir halt uns selbst so als Normalbürger nach und nach weg davon bewegen, so wie das halt normal ist. Ich glaube, es ist einfacher, die Bürger zu chippen, wie das Internet wirklich zu zensieren, also technisch gesehen. Aber das ist einfacher, Leuten einen Chip einzupflanzen, der im Notfall ein Beruhigungsmittel ausstößt. Per Knopfdruck. Ich glaube, das wäre wirklich technisch und vom finanziellen Aufwand her, wäre das einfacher zu verwirklichen, wie das Internet zu zensieren. Und es würde die Bevölkerung auch ruhig halten. Warum überlegen die sich nicht mal so eine Sache? Nein. Ja, jedenfalls das, worauf sie gerade angespielt hat, mit was es früher nicht gab, damit meinte sie, glaube ich, eher, sie hatte irgendwas gesagt von wegen, die Man hat mehr Möglichkeiten, jetzt irgendwie in alle Informationen zu kommen oder so, irgendwas zu widerlegen oder irgendwie so war das Wort. Also. Im ersten Panel schon gesehen, die Schwierigkeiten, die wir haben, alleine schon, was die Definition anbelangt. Also was ist Hass? Frau Anne-Brasseur hat ja vorgelesen, wie der Europarat tatsächlich Hass in jeder Form von Ausgrenzung definiert. Sie, Frau Dr. Jeder Hass in jeder Form von Ausgrenzung definiert, ja. Siri haben eine etwas andere Definition an der Stelle eingebracht. Und ich glaube, wir werden an der Konferenz hier auch immer wieder merken, dass wir hier mit unterschiedlichen Ausgangsdefinitionen auch arbeiten. Worüber wir uns jetzt beschäftigen möchten, ist die Frage, ich glaube, dass unstrittig ist, ob man es jetzt Hass oder verbale Attacken nennen möchte. Was macht das mit uns? Was macht das mit uns Politikern? Was macht das mit Journalisten, die entsprechend ja doch immer wieder diesen Attacken massiv ausgesetzt sind? Es gibt auch viele Jugendliche, die diesen Attacken ausgesetzt sind. Also jeder kann sich vorstellen. Ja, garantiert aus den gleichen Gründen. Wovon ich hier rede, von bösartigen, beleidigenden, sehr persönlichen, verbalen Attacken. Verbale Attacken, das ist alles schon wieder wischiwaschi, schwammi, schwammi. Also da ist nichts, was man greifen kann. Hier ist so Hate Speech, MLG Pro-Tipp, okay? Wenn die Aussage stimmt, dann nimm sie zu Herzen. Wenn sie nicht stimmt, dann verwirf sie. So ignorieren, ja, so. Was ist, wenn mein Kollege sich eine Woche lang nicht wäscht? Darf ich dem dann nicht mehr sagen, dass ich das rieche? Und darf ich ihm das auch nach der dritten Woche nicht unfreundlich sagen, weil das dann ein Hassverbrechen ist? Tut mir leid, Marc. Nee, du weißt ja nicht, was du mit ihm machst durch diese Aussage, ja. Durch genau. Deine Aussage, das zerstört ihn ja. Das ja, ich habe das aber am eigenen Leib erlebt und ich habe gesehen, wie das irgendwie 20 Kollegen den Tag versaut hat. Aber keiner was sagen durfte, weil der Chef gesagt hat, ey, nee, da könnt ihr nicht so, das geht nicht. So könnt ihr nicht mit dem reden. Ich muss dann so zum Umerziehungssitzungstreffen gehen und umerzogen werden. Ja, vor allem jede Form von Ausgrenzung ist Hass, ist ja auch irgendwie schon mal eine Ansage, weil ich sag mal so, das passiert ja quasi andauernd. Also wenn ich mir irgendwie überlege, ich unterhalte mich mit den einen Leuten, aber mit anderen Leuten nicht oder so, dann habe ich die ja quasi ausgegrenzt. Oder jede Fernsehsendung, wo nur Feministen eingeladen sind, um über Frauen zu reden, grenzt ja auch Leute aus. Ja, wir hatten es am Sonntag doch auch mit dieser Geschichte, dass Atheisten Mitglied in der Kirchengemeinde, im Gemeindevorstand werden können oder Ähnlichem. Ja, es war einfach nur so eine College-Gruppe. Das war jetzt nicht von der Kirche selber. Das Problem hier ist halt, ich weiß nicht, ob Psychologie in ein Gesetz gegossen werden soll, weil sich Leute bedroht oder verfolgt fühlen von einem Kommentar. Wenn die Menschen in der Realität verfolgt sind und wirklich dann auch aufgelauert werden an ihrem Wohnsitz oder so, dann bin ich sofort zur Stelle zuzuhören. Aber wenn mir ein Politiker sagt, er fühlt sich bedrängt von Kritik, und von Hass, der ihm entgegenschlägt, dann weiß ich doch nicht, ob die jetzt einfach nur Kritik ignorieren wollen und es mit Hass gleichsetzen, ob es tatsächlicher Hass ist, ob da vielleicht auch nur irgendein Bürger mal einen super schlechten Tag hatte und dann einfach seinen Dreck auf einen Politiker abgeladen hat oder ob das der Politiker selbst inszeniert. Also ich Sind Vereine nicht dann per se auch Hassgruppen? Weil ja. Du darfst ja nur an deren Aktivitäten teilnehmen, wenn du Mitglied bist. Alle anderen werden ausgegrenzt, dürfen nicht mit Fußball spielen oder was auch immer. Ja. So, man kann schon dahin gehen und sagen, dass ja natürlich einige Phrasen und Situationen unangenehm sind, wenn nicht sogar schädigend für den Ruf eines Menschen. Aber dann weiterhin zu gehen und daraus sich eine Identität aufbauen zu wollen und die einhergehenden Privilegien sich selbst zu verleihen und sagen, hier, ich wurde beleidigt, ich wurde verbal attackiert, selbst wenn du es einfach als solches wahrgenommen hast und nicht tatsächlich eine Attacke vorlag, kannst du schon trotzdem eine Menge raushauen und das ist ja das Gefährliche dran. Es ist ja wie Blasphemiegesetze. Ja, aber schau mal, die persönliche Beleidigung und so Kram, das ist doch bereits schon alles illegal. Da gibt es doch für alles bereits Gesetze in Deutschland. ich weiß nicht, was, also entweder macht man dann nochmal ein Gesetz, damit das andere Gesetz noch besser wird, da könnte man dann auch das andere Gesetz der Beleidigung ändern, oder man bräuchte nicht über den Hass reden. Also was ist denn Hass? Eine generalisierte Aussage über die Köterrasse? Oder ich weiß nicht. Also weißt du, was ich meine? Ich steige nicht dahinter, wie das den politischen Diskurs tatsächlich besser macht oder das gesellschaftliche Zusammenlegen tatsächlich besser macht, wenn ich mir ein gigantisches Feindbild in meinem Kopf einbilden kann und daraufhin dann zur Regierung rennen und sagen, ich möchte bitte, dass die ganzen MRAs und Misogynisten und Gamergater, die müssen alle zensiert werden. Ob das wirklich dann funktioniert oder nicht. Und ich meine, die Gruppen, die ich jetzt genannt habe, die sind selber zum Teil auch nicht unbedingt super knorke. Kommt drauf an, von welchem Blickwinkel man drauf schaut. Aber einfach nur dieses grundsätzliche Ding von, wir machen mit guten Intentionen irgendwas an der Redefreiheit, halte ich einfach für sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Kulturmarxisten. Man kann sagen, wir ärgern uns, wir haben diese Erfahrung, wir ärgern uns darüber. Und es führt halt auch zu Besorgnis. Und es kann in Teilen, je nachdem, wie exzessiv dies betrieben wird, auch zu Angst führen. Und für mich ist auch die... So, liegen ja Welten dazwischen, ne? Also zwischen Besorgnis, Angst und was anderes sie gesagt hat, Bedrohung irgendwie... Ist ja nicht unbedingt alles das Gleiche. Und das ist auch nicht unbedingt rational. Und was ist, wenn die Leute nur eine Panikattacke haben? Eine Panikstörung? Es ist so, früher konnte man ja auch nicht direkt feststellen und zurückführen, dass, oder sich überhaupt vorstellen, dass durchlebte Traumata sich auf die Psyche von Menschen ausleben. Dann war dieses Phänomen von PTSD, posttraumatischer Stress-Disorder, ja, so ein ziemlich krasses neues Ding, wenn man so zurückdenkt an zum Beispiel Vietnamkrieg. Ja, früher wurde es ja durch den Zweiten Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg als Shellshock beschrieben. Und diese Leute waren dann einfach am Abgrund und am Rande der Gesellschaft. Ja, waren halt Veteranen, aber die sind halt so nichts zu gebrauchen, haben ihre spastischen Anfälle und ja, was ist das denn, ja? Aber psychologische Trauma existieren, die werden nur nicht im Internet ausgetragen. Du kannst psychologisch nicht sagen, dass du vom Internet gestört bist. Du musst schon, wenn das so passiert, schon eine Störung mitbringen an sich. Und das ist dann nicht durch irgendwelche Gesetzregelungen wegzunehmen. Das muss man durch Therapie machen. Ja, Therapie. Ja, oder sich halt von den Bereichen fernhalten, die... Ja. Also ich gehe ja auch nicht in irgendwie, wenn ich jetzt in der Großstadt bin, gehe ich ja auch nicht in die Gegend, die für Schlägereien und sonst was bekannt ist, sind, sondern ich gehe dahin, wo man in Frieden irgendwie sein Nachtleben genießen kann. So. Frage, und ich hoffe, dass wir das im zweiten Panel dann auch unter anderem etwas beleuchten können. Wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaften aus? Oder ist es überhaupt das, was im Netz passiert, was sich dann wiederum in der Welt auswirkt? Oder ist es was sich gegenseitig bedingt? Wir sehen die Gewalt, die durchaus zugenommen hat auf unseren Straßen. Wir haben dadurch dazu eindeutige Zahlen. Ich persönlich kenne viele Menschen, die sagen, sie sind Muslime, sie sehen etwas anders aus. Da hat sich was geändert an Attacken, auch auf der Straße, im Bus, im öffentlichen Raum, wo man sehr viel mehr Aggression ausgesetzt hat. Und ich glaube, wir müssen schon ein bisschen gucken, die Frage uns zu stellen, bedingt das eine das andere oder ist das halt insgesamt auch etwas, was wir in unseren Gesellschaften konstatieren müssen? Was glaube ich, schon noch mal ein Punkt, den wir näher beleuchten müssen, ist die Fragestellung, ja, was heißt Öffentlichkeit? Frau Dr. Siri hat diese Frage auch noch mal aufgeworfen. Was ist das eigentlich jetzt? Eine öffentliche Meinung? Können wir mit diesen Begriffen überhaupt noch arbeiten, wenn wir uns in Filterblasen, in Echoräumen bewegen? Und dazu dann halt auch die Frage, okay, was passiert denn, wenn Leute, die sich tatsächlich da bewegen. Und sie hat ja auch noch mal sehr klar herausgestellt, dass wir das natürlich alle irgendwie tun, immer in unserem eigenen Echoraum. Ja, so wie die jetzt gerade von ihren Experten. Ist ja auch nicht gerade so, dass sie da irgendwie Hinz und Kunz auf der Straße anhauen und die nach ihrer Meinung dazu fragen. Also ich hatte nach dem Anschlag, war es in Ansbach oder irgendeinem in Paris, nach dem letzten größeren Terroranschlag, da war eine Muslima im Supermarkt an der Kasse. Und ich hatte zuerst mal, wollte ich bei ihr an der Kasse anstellen, dann habe ich eine weitere Kasse aufmachen sehen. Und dann bin ich von ihr weggelaufen, bin zur anderen Kasse hingelaufen. Und dann hat mir die Muslima nachgeguckt und hat mir ganz ängstlich nachgeguckt, so nach dem Motto, so, ich hätte sie angestarrt oder so und wäre dann weggelaufen, weil Kopftuch oder so, mir die ganze Zeit danach gestarrt. Und dann dachte ich mir so, soll ich mich jetzt von einem Terroranschlag verrückt machen lassen und von der Wahrnehmung von Leuten, die versuchen, irgendwo Geister zu sehen, die nicht da sind. So, wir haben ein verdammt friedliches Zusammenleben. Wir tun uns Sachen einbilden. Wir sind scheiß Dschungeltiere, die keine Tiger mehr sehen. Und deswegen glauben wir, dass alle anderen irgendwelche Tiger sind, die uns die Kehle aufschlitzen wollen. Ohne Spaß. Glauben wir immer, wir sind die Mehrheit? Wird uns das vorgegaukelt? Und was passiert denn, wenn man glaubt, man gehört zur Mehrheit und kann davon ableiten, sich wiederum auch in der Realität völlig anders zu bewegen? Ich möchte an der Stelle vielleicht eins noch sagen. Reporter ohne Grenzen veröffentlicht ja jedes Jahr eine Rangliste aller Länder hinsichtlich der Pressefreiheit. Und Deutschland, Sie wissen das, ist abgerutscht von 2016 von Platz 12 auf Platz 16. Und als Grund wurde benannt die Zahl der Angriffe, Drohungen, Beleidigungen gegen Journalistinnen und Journalisten oder ganz andere Redaktionen ist in Deutschland insgesamt sprunghaft angestiegen. Von 39 gewalttätigen Übergriffen auf Journalistinnen sprechen Reporter ohne Grenzen für das Jahr 2015. Zu körperlicher Gewalt kam es beispielsweise am Rande von Pegida-Demonstrationen. Andernorts, zum Beispiel in Dortmund, waren gefälschte Todesanzeigen über einen Journalisten verbreitet worden. Ich selber kenne aus Nürnberg, dass verschiedene Personen auch tatsächlich mit ihren eigenen Todesanzeigen konfrontiert wurden. Und all das zeigt sehr deutlich, es ist halt nicht nur im Netz, wo massiv... Wo ist denn da jetzt aber auch schon wieder die Verhältnismäßigkeit? Auf der einen Seite wird Gewalt angewendet, es kommt zur Körperverletzung, auf der anderen Seite sieht jemand seine eigene Todesanzeige in der Zeitung. Ist für mich nicht gleichsetzbar. Ja. Also, da wird sofort wieder von einer Stufe der Strafbarkeit oder der Gewalt runtergestiegen auf eine andere, die gar keine Gewalt ist. Und so kann man halt das Niveau für Hasssprache immer weiter runterdrücken. Man fängt mit was Wichtigem an und dann am Ende vom Satz ist man dann bei der hat gesagt, you suck. Außerdem, was hat das mit dem Internet zu tun? Dann soll sie sich gegen Hasssprache in Todesanzeigen aussprechen. Ja, also ich finde es ja toll, dass er da Press Freedom Report zitiert, also da von Freedom House, da Freedom of the Net Report zeigt, dass wir in Deutschland von 2011 hatten wir eine Freedom Net Overall Score von 16. Wir haben jetzt mittlerweile 19, weil wir halt so viele Regulierungen und Maßregelungen haben. Wir sind auch bei YouTube-Sperren eins von den härtesten Ländern. Das ist nur irgendwie, was war es nochmal, Saudi-Arabien und Vatikan, was irgendwie mit uns konkurriert in Sachen YouTube-Sperrungen veranlassen. Also es gibt noch mal einen Report, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, den kann ich raussuchen, wo es darum geht, wo die Menschen selber gefragt werden, ob sie sich so fühlen, als ob sie ihre Meinung sagen dürfen. Da ergibt Deutschland an, dass sie weniger und weniger das Gefühl haben, ihre eigene Meinung sagen zu können in Deutschland. Und vielleicht ist da die Presse auch ein bisschen selber mit dran schuld, mit dieser Reise nach Hysteria, wo sie die ganze Zeit durchdrehen und durchdrehen und durchdrehen, am Erdogan verbieten, irgendwelche Leute als Nazi zu beschimpfen, aber in Deutschland irgendwelche Patrioten sofort als Nazi darstellen. Ich habe auch keine Lust auf eine super konservative Regierung, aber vielleicht ist die Reise nach Hysteria auch irgendwo so ein Grund, warum Journalisten auch einfach ein bisschen mehr unter Feuer stehen wie früher jetzt. So, und ich will keinen Angriff auf Journalisten, habe ich keine Lust drauf. Ihr dürft ruhig euren Job machen. Ich will, dass ihr unversehrt bleibt. Aber kommt mir nicht mit, nur weil jemand, keine Ahnung, euch kritisiert oder sich dummen Scherz macht mit einer Todesanzeige, dass es dann dasselbe wie eine direkte Drohung ist, weil das ist es nicht. Ja, aus irgendeinem Grund hat man einfach Irritationen im öffentlichen so Gespräch, so solche Sachen wie ja, diesen dämlichen Scherz, wie seine eigenen Namen in der Todesanzeige sehen oder beleidigt werden, auch selbst in der Öffentlichkeit oder Morddrohungen bekommen. Ja. Irritierung hat man jetzt auf so eine Ebene gestellt von wirklich einem Angriff, so als würde jemand mit einem Messer auf dich losgehen. Ja. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge, einfach aus dem Grund, dass wenn jemand auf dich mit einem Messer losgeht, kannst du es nicht ignorieren, ohne dabei verletzt zu werden, so wirklich körperlich verletzt zu werden. Denn so, wenn du dann ein Messer in der Seite drin stecken hast, dann hast du ein Messer in der Seite stecken. Das kannst du nicht wegignorieren. Ja? So, es ist zwar unangenehm, es ist auch vielleicht tödlich, aber Worte sind nicht tödlich. Ja. So. Die sind halt unangenehm. Buhu, ja. Attackiert wird, wo verbale Gewalt sich ausbreitet, sondern die Gewalt findet auch längst auf unseren Straßen statt. Wir haben eine massive Steigerung an Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte. Das alles wissen Sie. Und ich hoffe, dass wir dann im dritten Teil tatsächlich, wenn wir hier noch ein bisschen weitermachen können, uns dann mit Gegenmaßnahmen beschäftigen und auch noch mal mit der Frage Wahrheitsministerium. Was ist das? Wollen wir das? Und dann natürlich auch die Frage, was ist Zensur? Wo sind die Grenzen? Vielen Dank. Ich finde es wunderbar, dass Politiker auf die Idee kommen, die sagen, vielen Dank, Frau Heinrich, das nennt man dann Teasing. Das soll nur dafür sorgen, also dass alle Wahrheitsministerium, scheiße, Alter. Zum Schluss. Aber, also, ich stimme dir schon zu, jedoch würde ich halt schon sagen, dass es eine sehr entscheidende Frage ist. Man kann nämlich nicht einfach nur sagen, ja, es ist schlecht, weil es schlecht ist. Man bräuchte dafür schon vielleicht mindestens eine weitergehende Begründung. Und die ist mit Meinungsfreiheit ziemlich leicht zu machen. Ja, denn so ein Wahrheitsministerium hatte allerlei mehr Probleme, als es Heilung hat. Und damit hat sich das. Was wir natürlich hoffen. Wir machen das jetzt so wie beim ersten Panel auch. Im zweiten wird es zunächst Expertenvorträge geben. Wir werden uns anhören, was verschiedene Experten aus Stiftungen und anderen Organisationen dazu zu sagen haben. Was macht der Hass im Internet mit uns und mit anderen? Und da darf ich das Wort gleich weiterreichen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, an Sascha Lobo. Manche sagen, er ist der Internet-Experte. Zumindest beschäftigen Sie sich schon sehr lange mit dem Netz. Herr Lobo, bitte schön, Sie haben das Wort. Dankeschön und hallo. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich möchte gleich kopfüber in meine Absicht hineinspringen, die ich mit diesem vierstündigen Vortrag verfolge. Naja, ich habe 15 Minuten bekommen, aber das sollte ungefähr reichen, denn was ich tun möchte, ist, einen gegenwärtigen Stand meiner Untersuchung zu skizzieren. Das Thema nicht nur Hass im Netz, sondern dazu auch Verschwörung, Verschwörungstheorie, wie auch Medienmisstrauen. Die hängen ja nicht nur im Titel dieser Konferenz zusammen, sondern die haben auch innere Zusammenhänge mit dem Netz und den sozialen Medien selbst. Die Untersuchung oder sagen wir mal, die Analyse, die ich versuche vorzubereiten mit greifbaren Ergebnissen im Sommer, die betreibe ich seit ungefähr anderthalb Jahren. Ich habe von Anfang an versucht, das Online-Offline-Phänomen Pegida zum Beispiel zu begreifen und zu analysieren. Was ich jetzt also tue in den noch verbleibenden 14 Minuten, ist einen Einblick zu geben in meinen gegenwärtigen Forschungsstand, ist vielleicht etwas groß gesagt. Es ist eher ein Untersuchungsstand und daher zum einen vorläufig und zum anderen auch tendenziell subjektiv bis sehr subjektiv zu betrachten. Okay, das heißt, erzählt mir jetzt seine Lebensgeschichte. Subjektive Forschung? Subjektive Forschung über die Frage, ob man Wahrheitsministerium braucht oder nicht. Er ist der Internet-Experte. Das ist der Internet-Experte. Ich bin beruhigt, da sitzen Profis. Ja, und vor allen Dingen, es hängt alles zusammen, ganz besonders Medienmisstrauen, weil Wie wir alle wissen, Pegida, es gibt überhaupt Medien gar keinen Grund. Facebook, das hängt miteinander zusammen. Die produzieren Verschwörungstheorien und arbeiten im Geheimen, um Verschwörungstheorien zu produzieren. Da redet jemand wie der Lobo selber in einem Denkmuster eines Verschwörungstheoretikers und merkt es nicht. Das ist genial. Genau, es hängt alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Oh mein Gott, das Medienmisstrauen und Pegida. Es kommt, um uns zu holen. Ja. Ja. Meine Grundthese ist erst einmal, dass wir alle, nicht nur die Rechten und Rechtsextremen, sondern wir alle noch nicht genau wissen, wie digitale Gesellschaft funktioniert. Das ist jetzt eine Paraphrase. Ich weiß es. Evolutionär, gut, Biologie, funktioniert das hoffentlich. Psychologie. Ja, die funktioniert so, wie sie auch offline funktioniert. Also, ja, das ist so. Also das Internet hat uns nicht zu neuen Menschen gemacht. Wir haben bisher keinen Chip im Kopf, deswegen funktionieren Menschen mit oder ohne Internetanschluss genauso. Also das ist das Hervorragende an Genen und an generellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Menschen. Ich weiß nicht, Abel, also wenn du dir überlegst, dass halt nach und nach ein Haufen Leute in Tansania zum Beispiel Zugriff zu Highspeed-Internet hat, glaube ich schon, dass das die Menschen da unten verändert, weil zum ersten Mal können sie all diese Dinge, von denen sie bisher irgendwie mal vielleicht verwackelte Fernsehbilder gesehen haben, jederzeit und überall sehen, wie die Leute leben, was sie haben, etc. pp. Und ich glaube schon, Aber die kriegen ja nur neue Informationen. Ihre Grundpsyche funktioniert genauso wie hier oder wie vor 5 Jahren oder wie in 10 Jahren. Aber ja, meinst du nicht, dass allein die Verarbeitung der Informationen, das muss ja auch irgendwie biologisch realisiert werden, dass du überhaupt mit so vielen Eindrücken und Kram zurechtkommst? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du jetzt jemanden aus dem 19. Jahrhundert holst und ihn hier auf eine Kreuzung stellst, dass er das lange überlebt. Ja, natürlich, klar. Also man muss schon, man passt sich da an etwas an, umso länger man in dem System halt drin ist, ja. Und die Aussage, die halt Abel macht, ist halt, so wie ich sie verstehe, eher die, dass die Psyche, die Leute haben, sie auch aufs Internet übertragen. Das Internet diktiert ihnen nichts auf, das nimmt nur das, was ihm gegeben wird und präsentiert. Genau. Evolution funktioniert nicht so ganz so schnell, dass plötzlich alle einen Internetanschluss bekommen und durchdrehen. Ja, aber die Menschen waren alle vorher schon verrückt, waren alle vorher schon dumm. Die ganzen Randgruppen, die können sich nur international zusammenschließen, merken plötzlich, es gibt für jede noch so dämliche Verschwörungstheorie, wie zum Beispiel flache Erde, gibt es jetzt halt in jedem Land, sagen wir, 0,01% der Leute. Die haben sich früher alle nicht getroffen. Die können sich jetzt vernetzen. Aber Spinner, Verrückte, Rassisten, Totalitäre, das gab es alles früher schon und das ändert sich nicht groß. Das ist Tribalismus, Psychologie, also alles Psychologische war schon vorher da. Das Internet macht es nicht anders, tut nur ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen beschleunigen oder so, ein bisschen besser verteilen oder uns klarer werden lassen, wie die Welt wirklich ist, aber der Mensch an sich ändert sich nicht. Also Evolution funktioniert langsam. Phrase von dem bekannten Zitat von Frau Merkel mit dem Neuland, das ich nicht verspottet habe und auch nicht verspotten würde, denn es ist wahrer als je zuvor. Jeden Tag entwickeln sich neue Mechanismen, die wir noch nicht begreifen und manche, die jetzt schon wieder out sind, die schon wieder nicht mehr in Mode sind von diesen Mechanismen sozialer Medien, haben wir auch zwischendurch nicht begriffen. Das hängt in der großen Geschwindigkeit, mit der sich das entwickelt. Ein simples Beispiel, das Facebook von 2009 ist etwas völlig anderes als das Facebook von 2017. Andere Mechanismen, andere Funktionen, andere Verbreitungsmechanismen, andere Verbreitungsalgorithmen. Das heißt, wir rennen eigentlich der Wirkung eines gesellschaftlichen Instruments hinterher, das wir weder verstehen in der Tiefe, noch dessen wir jemals habhaft werden können, weil es immer nur Momentaufnahmen sind. Wir wissen das also noch nicht und was wir auch nicht wissen, ist, dass wir diese kurzen Überraschungsmomente, wie wir denen begegnen sollen, wenn ein alter Schulfreund auf einmal auf Facebook anfängt, Hass zu verbreiten, Verschwörungsideologien oder auch nur völlig hanebüchenden Quark. Wir sprechen ihn dann vielleicht an und sagen ihm etwas und dann kommt aber eine ganze Kaskade von 17 verschiedenen Links von 9 verschiedenen Seiten und Videos und YouTube und wir können ihm nicht so richtig etwas entgegensetzen. Etwas, das mir selbst mehrfach auch passiert ist, obwohl ich glaube, dass ich in diesem Kontext einigermaßen beschlagen bin. Ich unterstelle also zunächst nicht nur, dass wir nicht wissen, wie digitale Gesellschaft genau funktioniert, sondern dass wir auch in unserem Nahkampf, und mit wir meine ich jetzt die Verteidiger einer liberalen Demokratie im weitesten Sinn, dass wir selbst im Nahkampf oft genug hilflos sind. Wir wissen nicht genau, wie wir mit diesen Leuten umgehen sollen, und das ist ein Teil des Problems. Das Lustige ist halt, ich verstehe schon, was der Sascha hier sagt. Ich will das mal so einen Begriff vielleicht mal so ja, bestätigen oder vielleicht sogar erfinden. Das ist das Normie-Syndrom. So, ja. Er beschreibt Dinge, die jemand beschreiben würde, mit dem ich mich zum Beispiel auch selbst identifizieren kann, wenn ich zurückdenke, wie meine allerersten Erfahrungen mit dem Internet waren, mit den Leuten im Netz, mit diesen Leuten, die schon länger dabei sind und auch so Verschwörungstheorien verbreiten und wie man damit konfrontiert wird und weiß, dass die Aussagen ja vollkommener Schwachsinn sind und nein und trotzdem weiß man nicht, wie man dem entgegenkommen soll. Das ist wirklich so etwas, was so Normie-mäßiges Verhalten ist. Und wie sich das halt im Internet entwickelt hat, ist die beste Lösung damit, es auszulachen, ist Memes zu machen, ist es auch mal ernsthaft zu begegnen und ernst zu nehmen. Aber niemals ja, das Mantra von It's just the Internet zu verlieren. Ja, Memes. Lachen. Ja. Lachen ist wichtig. Die Überleitung von diesem Beginn hin zu dem ersten Punkt, Hass im Netz. Ich möchte kurz skizzieren, ohne jetzt mich zum Opfer zu erklären oder aufzuspielen, dass ich auch aus der Innenperspektive Hass im Netz sehr, sehr gut kenne. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren eine öffentliche Figur, einfach wiedererkennbar mit kontroversen Meinungen. Ich polarisiere selbst gern, ich teile auch gern aus und bekomme in vielen Fällen ein entsprechendes Echo, das vor einiger Zeit, ich würde mal sagen 2 oder 3 Jahre, von einem spielerischen Troll-Element gekippt ist in ein extremisiertes, radikales Element. Ich möchte ein kurzes Beispiel vorlesen. Eine Mail, die ich bekommen habe im Sommer 2015, da, weil ich über genau das Thema dieser Konferenz eine Kolumne auf Spiegel Online geschrieben habe. Die Antwort, die mir geschickt worden ist, ist überschrieben mit Kritik. Danke für den Artikel. Einen besseren Beweis für die Notwendigkeit staatlicher Entsorgungsbetriebe für Volksschädlinge kann es nicht geben. Mal ganz im Ernst, so ein krankes und entartetes Stück Scheiße wie dich muss man vergasen. Eigentlich noch viel zu human, aber man ist ja kein Unmensch. Dauert bestimmt auch nicht mehr lange, bis du und der restliche Menschenmüll bei Spon fällig bist. Es gibt genug Leute, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Also gut aufpassen, du widerliche Missgeburt, der Wind dreht sich. Das ist also eine Mail, die ich bekomme und sie entspricht so, also sie ist fast ohne Rechtschreibfehler geschrieben. Das ist das Erste, was besonders ist. Das Zweite ist schon eine recht extreme Mail, aber es ist nicht die extremste und es ist auch nicht die einzige nach einem Auftritt gegen die rechte bis rechtsextreme Partei AfD im Herbst. Habe ich bei Maischberger zum Beispiel 2000 Kommentare bekommen. Die waren nicht so extrem wie die, aber von diesen 2000 waren ungefähr ein Drittel justiziabel und ich würde grob schätzen 15-20% mit direkten oder indirekten Gewalt und Todesdrohungen angereichert. Hat er diese Tweets dann auch angezeigt, die Kommentare auch angezeigt und verfolgen lassen? Weil wenn sie justiziabel sind, sind sie justiziabel. Dann funktioniert unser System. Dann kriegen die alle einen Strafbefehl. Der Witz dabei ist, was auch immer, wie das heißt, ich werde ja immer dafür kritisiert, dass ich die juristischen Fachbegriffe falsch zusammensetze, aber sie kriegen auf jeden Fall eine Anzeige, was auch immer. Der Witz dabei ist ja doch der, wir haben wieder dasselbe Problem davon, dass wir dass Sascha Lobo hier so eine Theorie aufbaut von dem Hass, der so groß ist, dass man ihm nicht standhalten kann. Aber er dem Hass schon entgegentreten kann. Das bedeutet, entweder ist Sascha Lobo so ein Übermensch und er ist der Stärkste überhaupt, weil er mit diesem Hass dann doch irgendwie es geschafft hat, den jetzt nochmal zu zitieren, nochmal zu durchwandern, ja. Oder es ist nicht wirklich so schlimm, wie er es am Anfang halt vermuten lässt. Ja. So. Auch dieses, das ist justiziabel. Naja, ich bin immer ganz interessant, wie Gerichtsurteile lauten und nicht wie ich Globo glaubt. Irgendwie, irgendwelche Kommentare sind irgendwie mit, keine Ahnung, also hat er deine Studie anfertigen lassen. Er meinte, das ist alles sehr subjektiv und da kommen plötzlich Plebs an, die sich ungewählt ausdrücken und die tun mich jetzt in meiner Ehre verletzen und da kann er sich dann eine Rechtsschutz holen und kann dann alle verklagen. Und wenn dann irgendwie von den 100 Klagen 5 durchkommen, dann wissen wir, wie groß der Hassanteil wirklich ist oder das Problem. Also eigentlich will man doch hier nur Leuten, die sich, sag mal, unbeholfen ausdrücken, das Maul verbieten. Also so kommt mir das rüber. So. Jetzt könnte man ja auch sagen, dass wenn Sascha Lobo den Hass, ja, als Hass dann darstellt, dann hasst er ja den Hass und das ist ja Hass. Was ja bedeutet, dass er selbst zum Hassenden wird. Ja. Also ja, Integrität ist da schon eine heikle Sache, wenn man darüber spricht, wie Hass ja das Problem ist und nicht die Verwendung davon. Ja. Und ich meine, das kann doch auch ein einzelner Need sein, der E-Mails rauspumpt und 50 verschiedene Copy-Pastas hat und einfach ein E-Mail-Programm bedienen kann, mit dem er viele E-Mails versenden kann. Ich weiß nicht. So, wäre lustig, wenn er so eine E-Mail bekommen würde, so eine Spam-Mail von: Ich bin der König von Uganda und du hast 10 Millionen Dollar bekommen. Ja. Das ist also für mich die Ausgangsbasis von dem, was wir unter Hass verstehen. Und ich habe jetzt gegenüber vielen anderen einen Vorteil, dass ich, wie gesagt, schon 10 Jahre in dem Geschäft des im Netz gehasst werdens bin und auch die Entwicklung betreibe. Ja, vorhin, das war auch schon wieder der Spruch, weil vorhin hat es noch gehießen, das wäre doch jetzt alles so viel schlimmer geworden als früher. Das ist ein gutes Standbild, ja. Sehe ich gerade. Ich glaube, um ehrlich zu sein, was ich denke, ist, dass der Lobo einfach nur älter wird und dass er sich weniger mit jungen, aufgeheizten Leuten einfach nur unterhalten möchte. Er will alles ein bisschen langsamer angehen, weil er einfach älter wird und dass sich das Internet wahrscheinlich noch nicht mal mehr verändert hat und ihm das einfach nur mehr auf den Sack geht, wenn sich Leute daneben benehmen und er schön alles geordnet und ruhig haben möchte. Also das wäre so mein Tipp. Könnte sein. So. Ich bin auch ruhiger geworden mit älter werden. Also, ich weiß nicht. Achten kann. Der erste Punkt ist, dass relativ viel von dem, was da geschieht, und das ist vielleicht überraschend für einige, als Ventilfunktion begriffen werden muss. Eine Ventilfunktion derjenigen, die eine gewisse Hilflosigkeit spüren. Da ist jemand in den Medien, der sagt Sachen, die ich nicht gut finde und endlich kann ich mich wehren. Und dadurch, dass, wenn man zum Beispiel im Fernsehen ist oder auf Spiegel Online schreibt oder auch nur, wenn man eine große Reichweite hat, dadurch, dass das als Aggression empfunden wird von diesen Menschen, schlagen sie mit aller Kraft verbal zurück. Es ist ein Dokument in vielen Fällen der Hilflosigkeit. Nicht in allen, aber doch in vielen. Das kann man auch daran sehen. Das gilt doch genauso für dich, Lobo. Das gilt für dich genauso wie für die Leute, über die du gerade redest. Vergiss es nicht. Du bist auch ein Mensch, Lobo. Ich hab dich lieb mit deinem Haniker. Dass da viele, ich möchte es mal Scherze nennen, dabei sind. Das sind empfundene Scherze. Die Menschen glauben, sie würden scherzen. Und psychologisch ist dieser Scherz ein Teil einer Bewältigung der eigenen Hilflosigkeit. Das könnte man auch über diese ganze Veranstaltung drüber schreiben, weil da glaube ich nämlich auch erst, das muss wohl ein Witz sein, aber ich meine es doch ernst. Aber Sarkasmus und Zynismus sind doch auch sozusagen Menschenrechte. Also ja. Wir können doch nicht diese beiden Formen verbannen, nur weil sich da vielleicht Leute schlecht fühlen, wenn sie einen sarkastischen Spruch hören. Also und vor allem, um ehrlich zu sein, also Regime, die Sarkasmus und Ironie verbieten, das sind eigentlich immer eher die Regime, die nicht so gut sind. Also so, mit Kulaks und KZs und so. Also, oder dass du nicht über den Erdogan scherzen darfst. Oder in Nordkorea darfst du ja auch keine Witze erzählen. Also, und Scherz ist nun mal auch was zutiefst Subjektives. Also, wenn jemand einen Scherz macht, dann ist das ein Scherz. Auch wenn Sascha Lobo ihn als brutale Vergewaltigung seiner Privatsphäre irgendwie empfindet, dann ist es trotzdem für die Person erstmal ein Scherz. Und dann ist zu entscheiden darüber, wie die Person das gemeint hat, wenn es zu einem justiziablen Ding kommt, wie er es gesagt hat. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist durchaus eine mögliche Art von Humor, nämlich schwarzer Humor oder Galgenhumor, der schon vor dem Internet existiert hat, Sascha, also komm schon. Dass Leute einfach Themen nehmen, die sonst ziemlich dunkel und schwierig drüber zu lachen wären und machen sie lustig. Also Lachen ist auch unter anderem so ein Mechanismus zur Verarbeitung von Schmerz. Ja. Aus Pompeji kennen wir satirische und auch wahlkampftechnische Graffitis. Also ja. Pech gehabt, Sascha. Also. Wortwörtlich, Pech gehabt. Der Übergang dazwischen, wenn jemand auf Facebook schreibt, Flüchtlinge, warum nicht einfach die Bundeswehr losschicken und im Mittelmeer die Boote abschießen, dann kann man sich das vielleicht nicht vorstellen, aber diese Person meint das tatsächlich als Scherz. Das ist verstörend, es ist absurd. Alle, die hier in diesem Raum sind, unterstelle ich, halten das nicht mehr nur für geschmacklos, sondern für monströs. Und trotzdem alle, meint diese alle Person der als, gleichen das Meinung als sind wie ich und voll auf dem Virtue-Signaling-Trip, die empören sich ganz schrecklich darüber, dass eine Person irgendwas gesagt hat. Millionen empören sich dann 3 Tage lang in den Medien darüber, dass eine Person irgendwo einen falschen Satz gesagt hat, aus ihren Augen. Ja, bei Facebook. Sein, ne? Oder was? Ja. Die sitzen im Bundestag und beschweren sich darum, dass die gesellschaftliche Institution Facebook, Typ bei Facebook, Bundestagsabgeordnete beschweren sich über Typ bei Facebook und seinen furchtbaren Einfluss auf die Gesellschaft. Ja, aber ich meine, genau das will der Maas ja auch mit seinen ständigen Forderungen an Facebook. Er will ja genau den Typ auch bei Facebook, den man eine watschen kann, den er persönlich verantwortlich machen kann, wenn wieder irgendwie Hass oder sonst irgendwas. Das Geniale ist, Facebook wird dann so steril und so trocken wie die Medien und dann kommt ein neues Unternehmen und dann trifft Facebook das MySpace-Schicksal. Das ist so unglaublich lustig. Das ist so ein Eiertanz. Weil das ist halt der Unterschied zwischen Straßensprache und wie Leute in einem, sagen wir mal, seriöseren Kontext reden. Natürlich müssen die Medien seriöser sein oder die Politiker ihre Nebelsprechwolken sprechen, aber die Leute auf der Straße reden halt anders, die machen einen dämlichen Spruch. Und wenn du den ins Internet stellst, dann weißt du nie, ob das ironisch gemeint ist oder nicht. Und dann musst du dir das selber denken. Und dann musst du dich auch fragen, soll dieser eine Typ auf Facebook, der diesen geschmacklosen Witz gemacht hat, für immer in meinem Kopf mietfrei wohnen dürfen? Wie lange beschäftige ich mich mit diesem anonymen Kommentator? Wie wichtig ist dieser Mensch für mein Leben? Und wie wird zum Beispiel einem Flüchtling tatsächlich geholfen oder nicht geholfen durch diesen Spruch? Kommt jetzt dann Mutti an und sagt, na, da machen so viele Leute Witze über Flüchtlinge da. Keine Ahnung. Das Konzept von so einem Wahrheitsministerium oder so Hate Speech Task Force, ja, ist ja schon echt lustig, weil entweder die Leute niemals mit Hate Speech in Kontakt gekommen sind oder mit Shitposting, ja, in dieser Form und demnach wirklich Witze, die ziemlich so schon, sagen wir mal, über die Grenze des eigenen Okay-Seins, was Witze angeht, hinausgehen, dann trotzdem hingehen würden und sagen, ja, okay, das ist nicht lustig, deswegen schmeißen wir das weg. Nach dem Prinzip, was ich nicht will, darf keiner sehen, ja, was eigentlich an sich schon eben falsch wäre. Oder es sind Leute, die verstehen, wie Shitposting und dieser Form von Galgenhumor und schwarzem Humor funktioniert. Dann ist aber der Begriff von Hate Speech auf Humor angewendet komplett nutzlos. Und demnach fallen da auch, glaube ich, mal so irgendwie locker 60, 70, wenn nicht 90% von Anwendungen von Hate Speech Task Forces weg. So kannst halt keinen Humor mehr irgendwie bewerten dann als Hate Speech, ne? ich bin immer noch für den Chip. Jeder kriegt einen Chip und wenn Mutti sagt, die Leute drehen alle durch, kannst du den Knopf drücken und jeder bekommt ein bisschen Benzodiazepin. Und alle denken sich, Mutti ist die Beste. Ohne Spaß, Alter. Ja, also das hängt auch damit zusammen, dass wir mit dem Netz eine Virtualisierungsebene erreicht haben, die viele Leute noch nicht begriffen haben. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, mich mit diesen Menschen zu unterhalten, auch mit den Menschen, die mich persönlich direkt bedrohen. Ich habe nur den großen Vorteil, dass ich direkt ansprechbar bin in vielen sozialen Medien. Ich antworte fast nie öffentlich, aber vergleichsweise oft hinter den Kulissen und versuche, ein Gespräch anzufangen. Das klappt nicht in allen Fällen. Es gibt auch Leute, die wirklich aberwitzige Wendungen in ihrem Kopf offenbar zu nehmen scheinen. Aber manchmal klappt es. Und dann bekommt man einen interessanten, zwar anekdotisch evidenten, aber interessanten Einblick in die Psyche dieser Menschen. Die wenigsten von denen meinen es buchstäblich ernst. Die wenigsten wollen wirklich losgehen und ein Flüchtlingsheim anzünden. Aber schon in der Begrifflichkeit die wenigsten ist ein Teil des Problems verborgen, denn es handelt sich nicht um alle. Da oh shit, Bruder. Ist ein entscheidender Mechanismus dieses Hasses. Nämlich von denjenigen, die nur so tun, als wären sie radikal und würden das machen wollen als Ventil. Und denjenigen, die das für bare Münze nehmen, die gibt es. Und es sind nicht so wenige, wie man hofft. Wir haben also über die Virtualisierung sozialer Medien, dass man sich nicht gegenübersteht und dass man nicht merkt, da ist jemand, der hat sich in Rage geredet, der sagt auch mal was, was man nicht so weint. Das kennt jeder in der dinglichen Welt. Da haben wir auf einmal Formulierungen, die als wahrhaftig begriffen werden, die nicht wahrhaftig sind, sondern wirklich nur in der Wut herausgeschleudert. Und zwar interessanterweise meistens die Wut über die eigene Hilflosigkeit. Ja, aber das ist doch auch schon wieder, wir hatten auch vor dem Internet hatten wir Zeitungen und in diesen Zeitungen, als die aufkamen, gab es riesige Schlachten zwischen den Intellektuellen der damaligen Zeit über Leserbriefe, über Folgen und Folgen hinweg haben die sich die übelsten Sachen um die Köpfe gehauen und Kritiken über die anderen geschrieben, in denen sie sie zerrissen haben. Das war damals schon so. Also er tut hier so, als wäre das alles erst durch die Virtualisierung der sozialen Medien, was ein Schwachsinnssatz, entstanden. Aber das gab es schon lange vorher. Ja, das ist das, was ich immer meine. Die Debatte, also ohne Spaß, jetzt googelt mal im Internet, wie die Debatte um den Buchdruck aussah und was die Leute über die Verbreitung von Büchern gesagt haben. Lest euch da mal irgendwelche Artikel durch im Netz. Also am besten jetzt nicht von Image Sports aus Japan, aber lest euch da irgendwelche Debatten durch. Und dann schaut mal, wie die Argumente sich anhören zum Buchdruck und was der Lobo gerade versucht zu erzählen. Also es ist genial. Es ist ja auch eigentlich ganz einfach, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, Hass ist etwas, was man vermindern sollte. Und wenn es wirklich zu nachweislichem Hass kommt, man dann das komplett rausnehmen sollte und zensieren sollte, rausfiltern, ja, dann ist auch sämtliche Kritik an dem Verfahren schon als Hass anzusehen, ja, und demnach wird auch Kritik dann gleich rausgefiltert an dem, was man da zu kritisieren hat, ne, an dem Filter selbst schon, was so wirklich schon seltsam ist, aber das Interessantere hier ist ja auch, wenn man versucht zu begründen, warum man diesen Filter braucht, aka um hassende Leute rauszunehmen und rauszufiltern, ja, dann grenzt man Leute aus. Es macht einfach keinen Sinn, nicht weil Sascha Lobo das vorschlägt oder irgendjemand anderes. Es geht einfach nur darum, es ist in sich selbst konsistent. Das ist genauso wie wenn man sagt, ja komm, wir haben Sozialismus noch in dieser Form nicht ausprobiert. Lass mal Kommunismus jetzt mal machen. So, es ist 2017. Lobo ist da ein lebendiges Meme, was die Einschränkung von Artikel 5 fordert. Und er ist selber nicht Herr seiner Sinne. Er wiederholt nur billige Memes von Weltverbesserern, die Moralien gedrängt in ihre Überheblichkeit, die Welt zu retten, Artikel 5 opfern würden. Denn weißt du, der Moment, in dem solche Leute wie Sascha Lobo verstehen würden, dass sie selbst gerade diejenigen sind, die hassen, ja, gegen und ausgrenzen auf Basis von einer anderen Meinung, müssten sie ja selbst verstehen, dass so ein Hassfilter überhaupt nichts bringen würde. Aber warum versteht er das denn nicht? Wieso? Warum ist Sascha Lobo so ein Normie? Zu unterscheiden, wenn jemand schreibt, man muss Merkel sofort töten. Das ist ein Zitat, was man 100 bis 100.000-fach trifft in verschiedenen Abwindungen im Netz. Ja, es ist nichts zu unterscheiden. Sorry, das finde ich, ich sehe Twitter und so, aber das wirklich töten lese ich eher selten. Merkel muss weg oder Merkel abwählen oder abmerkeln, klar, aber sie zu töten, irgendwelche Aufrufe, sie direkt irgendwie körperlich anzugreifen, sehe ich eher selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe im Presseclub, habe ich vor 2 Monaten, 6 Wochen, keine Ahnung, habe ich gesehen, wie irgendein deutscher Wannabe-Intellektueller meinte, dass man ja Trump töten könnte. Im Presseclub, sonntags, Phoenix, seriöses intellektuelles Fernsehen. Also dieses, man wünscht einem Anführer von einem Land oder einem Oberhaupt oder einem Präsidenten, einer Kanzlerin irgendwas Übles, wenn man die Person speziell für alles verantwortlich macht. Das kommt halt vor, aber ich würde sagen, ja, dieses mit Todeswunsch, das ist gammlich, aber es ist halt auch so, dieses Danke Merkel ist doch selber schon ein Meme. So, mein Rechner fährt nicht hoch. Danke Merkel. Ich trinke 5 Bier, ich habe 10 Schnaps und ich komme dann am nächsten Tag schlecht aus dem Bett. Danke Merkel. Weißt du, ich... Man könnte doch die Kräfte, die man aufbringen würde, um so ein Hate Speech-Initiative zu starten und das öffentliche Internet hier in Deutschland zu zensieren, ja, mal das doch mal nicht auf Worte anwenden, sondern auf Verbrechen, die wirklich real passieren, mit dem Internet halt zusammen, ja, wo das Internet nicht der Träger ist vom Verbrechen, so wie das bei Hate Speech dann wäre, ja, da hat jemand was geschrieben auf dem Forum, sondern wo Leute schon das Verbrechen sowieso machen, sich aber übers Internet absprechen, so Sachen, die halt im Darknet passieren, so Sachen, wo du einfach Sklaven kaufen kannst oder Drogen kaufen kannst, Waffen kaufen kannst, alle diese Sachen. So, der sollte sich doch eher darüber aufregen, anstatt darüber, dass jemand mal eine Meinung schreibt, die schon eine Meinung ist, ja, aber halt eine, die er nicht vertreten kann. So, ich meine, das ist so, weißt du, so preaching to the choir. Ja, niemand spricht ihm entgegen, sogar Leute, die jetzt sagen würden, ja, Hate Speech ist so ein ziemlich kritischer Begriff. So, wenn es um, ja, töte den und den geht, dann ist das, glaube ich, so, wir können uns alle darauf einigen, ja, es ist nicht der beste Ton. Aber na und? Also nur weil es nicht der beste Ton ist, heißt es nicht, dass man es gleich zensieren soll. Entscheiden, ob diese Person das nur so dahingesagt hat oder ob sie das wirklich so meint. Und diese Nichtunterscheidbarkeit funktioniert in beide Richtungen. Wir haben eine Identifikationsfunktion, die damit einhergeht. Und diese Identifikationsfunktion ist, ich gehöre zu denjenigen, die Merkel sehr, sehr stark ablehnen. Dann schreiben die Leute, ich würde sie am liebsten umbringen oder ich möchte sie umbringen. Und die Leute, die Like klicken, identifizieren sich mit in dieser Radikalität. Und die meisten wiederum meinen das gar nicht ernst, nur ist es von außen nicht zu entscheiden. Und gleichzeitig gibt es eine gesellschaftliche Funktion, das sogenannte Overton-Window. Das Overton-Window, ich weiß nicht, ob das heute schon zur Sprache bekommen ist. Warte nochmal. Also die Leute, die das unterscheiden können, ob das ernst gemeint ist oder nicht, die arbeiten bei der Polizei und beim Verfassungsschutz, du Trottel, Alter, ohne Spaß, Alter. Junge, was für ein dummes Geschwätz. Wir brauchen mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Gesetze, Alter. Für was denn? Der Verfassungsschutz kümmert sich doch schon drum. Ohne Spaß, wir haben doch jetzt die Oldschool-Society verhaftet, verurteilt, so ein paar Jahren, die sich auf Facebook abgesprochen haben, um einen Anschlag zu machen mit einer Nagelbombe, irgendwelche rechtsgesinnten, faschistischen, was auch immer für Leute, die sich auf Facebook in einer geschlossenen Gruppe verabredet haben. Das hat doch der Verfassungsschutz im Auge gehabt. Also ich weiß nicht, der Lobo versteht wahrscheinlich nicht, wie, keine Ahnung, die Strafverfolgungsbehörde funktioniert. Es geht darum, dass man die Meinung nicht rauslöscht. Der Rest wird doch bereits verfolgt. Was willst du denn noch, Lobo? Dass man den Mund gar nicht mehr aufmachen kann. Ernsthaft. Eine sozialpsychologische Anwendung, eine Art Konzept von Herrn Overton, wenig überraschend, der das öffentlich gerade noch sanktionslos Sagbare versucht zu skizzieren. Und das verschiebt sich mit den sozialen Medien. Wenn man sagt, Merkel töten, und man kriegt 100 Likes, dann ist die Botschaft an alle, inklusive der Person, die das geschrieben hat, ziemlich eindeutig, nämlich man kann das jetzt offenbar sagen. Man kann das jetzt offenbar auch unsanktioniert sagen. Und diese Metabotschaft, dass er doch seine Maischberger-Kommentare auch nicht verfolgt hat. Es braucht halt auch immer einen, der sagt, ich fühle mich davon so sehr getriggert, dass ich jetzt zum Anwalt gehe und sage, er soll die 48 Leute verklagen, die das weiter verbreitet haben. Ja, und das ist ja auch der Punkt mit diesem Overton-Window. Das ist ja nicht nur auf Aussagen, die jemand anderes macht, lieber Sascha Lobo, sondern auch auf Handlungen, die dann trotzdem halt als Information halt sozusagen in der Welt existieren und dann auch Handlungen somit als akzeptabel in der Gesellschaft angesehen werden. Und wenn man hinkommt, einen Präzedenzfall setzt, was ja eben der Kern vom Overton-Fenster ist, dass du einen Präzedenzfall hast und damit das schon das Fenster weitet, ja, von dem, was normal und erlaubt ist in der Gesellschaft. Und jetzt sagen, den Präzedenzfall setzt, indem man sagt, ja, wir zensieren jetzt mal das Internet, ja, dann ist auch die Zensur vom Internet das, was im Endeffekt auch möglicher und möglicher wird zu machen. Ja, also, ja, also das verändert nicht. Ich glaube ihm kein Wort, dass es das wirklich gegeben hat, dass es da hunderte von Likes irgendwie gibt, für Merkel muss sterben oder so. Nee, selbst wenn man das so als hypothetisch ansieht, ich glaube, der hat das wirklich als hypothetical gesagt. Und selbst wenn, dann müsste sich ja jetzt überlegen, ob das so klug wäre, das so zu erzählen, weil im Prinzip könnte ja jetzt jeder sich sagen, okay, Sascha Lobo hat gesagt, im Internet finden die Leute das normal, kriege ich hunderte von Likes, wenn ich sowas sage. Ja, das ist auch echt interessant, weil du... Kann ich ja nochmal kurz du weißt ja auch nicht von, mal im Vergleich... Ja, sorry. Von Sascha Lobo stammt ja das Zitat, früher hing ich an der Like-Nadel. Ich wusste ganz genau, wie ich einen Artikel schreiben muss, damit er möglichst viele Likes bekommt. Also das war das Zitat mal von Sascha Lobo bei so einem Journalistenkongress, wo er gesprochen hat. Und ja, also der Mann weiß Bescheid, wie man das macht. Eine Clickbait-Hure. Ja, viel das besser. Obertonfenster die ist noch... Wenn du sagst, was du noch sagen wolltest. Ich wollte vielleicht halt nur anmerken, dass eben so ein Overton-Fenster, ja, das funktioniert in alle möglichen Richtungen. Das ist ja nicht groß irgendwie auf Hass anzuwenden, sondern auf sämtliche Dinge. Also auch auf die Taktiken, die angewendet werden könnten, um Hass eben zu vermindern. So, und ist halt echt. Ich glaube halt nicht, dass du tatsächlich in der Lage bist, dieses Overton-Window einer Planwirtschaft zu unterwerfen und dass es nicht furchtbar schief läuft. Wenn du dir China anguckst und dir anschaust, wie viel Innovation das Land hat und das von der Wirtschaft her, also wie viel Innovation in dem Land herrscht, dann würde ich mir das am ehesten dadurch erklären, dass halt keine Meinungsfreiheit herrscht und deswegen die Leute einfach auch nicht viele Ideen haben. Und wenn du das Overton-Window in einer freien Gesellschaft, wie man sie hier im Westen hat, einschränken möchtest, dann ist es einfach nur eine richtig schlechte Idee, weil du dann den Ideenaustausch hindern tust. Und Ideenaustausch ist wichtig für eine offene und freie Gesellschaft, für eine gesunde Gesellschaft. Und ich im Grunde sucht Lobo nach einer Verschwörung von bösen Pegidisten. Keine Ahnung. Noch viel wichtiger als das, was da drin steht. Der Hass im Netz mit seiner Identifikationsfunktion bildet eine direkte Brücke zu den Verschwörungstheorien, die ich vielleicht mal ein bisschen eingrenzen möchte. Wir fangen an mit Vermutungen und Vermutungen sind absolut legitim. Viel von dem, was man als Verschwörung empfindet, ist eigentlich eine Art Vermutung. Und Vermutungen sind, so glaube ich, ein ganz wichtiger Mechanismus der medialen Gesellschaft und in der Tiefe auch legitim. Viel von dem, was im Journalismus stattfindet, ist, wenn man wirklich alle Schalen wegnimmt, dann doch am Ende zumindest zu einem bestimmten Teil Vermutung. Bis hin dazu, dass sogar alle Medien verbreiten Verschwörungstheorien. Originalzitat Lobo. Aha. Lobo will die Medienmacht untergraben, der ist der Staatsfeind. So Leute muss man einsperren. Der sagt, dass alle Medien Verschwörungstheorien verbreiten, hat er gerade gesagt. Also nicht so genauer, so wörtlich, aber er hat es gemeint, das weiß ich. Das wird immer schlimmer. Ne? Eben gerade hat er noch gesagt, man könnte jetzt, es wäre jetzt okay zu sagen, Merkel muss sterben oder umgebracht werden. Und jetzt. Also er hat Er hat ja gerade den Lügenpressevorwurf legitimiert. Was macht das mit dem Land? Warum hat er so einen Panikkampf? Ja. Wenn man alle Schalen wegnimmt, dann bleibt das über Vermutung. Das ist schon gut. Ja. Fakten heute halten, und zwar wir alle, bestimmte Umfragen nämlich eigentlich eher Annäherungen, sprich Vermutungen sind. Gleichzeitig ist viel von dem, was man für eine Verschwörung halten könnte, eigentlich Ideologie. Bei mir ist Ideologie als Begriff nicht so negativ besetzt wie bei vielen anderen Leuten. Für mich ist es nämlich ein sehr globaler Begriff für ein Gedankengebäude, das angefüllt ist mit bestimmten Werten und Ideen. Ich halte zum Beispiel eine... Du Profi. Memeplex. Das ist eine Ideologie. Trottel. Liberale Demokratie durchaus auch mit dem Wort Ideologie für beschreibbar. Dass es so negativ geworden ist, ist für mich ein Zeichen, dass die Gesellschaft sich geeinigt hat. Ideologie sind ja immer nur die anderen. Eine wichtige Funktion in diesem Kontext. Ja, wir sind die Guten. Das hat nichts damit zu tun, dass es die anderen sind. Es hat damit zu tun, dass Menschen einfach schon den Begriff von Ideologie durch Systeme, die auf ideologischer Basis aufbauen, ja, immer mit Dogmatismus einhersehen. Okay? Dass es dann heißt, ja, wir haben unsere Ideen und diesen Ideen bleiben wir auch treu, egal was passiert. Das ist eher das Problem bei Ideologien. Ja, niemand würde jetzt Lobo mit seiner Definition von Ideologie widersprechen. Das ist auch eine, die die neutralste Definition halt ist. Das ist einfach eine Ansammlung an Ideen ist. Ja? Aber Ideen selbst können schlecht oder gut sein. Oh Mann, ey, Lobo. Wir stehen also davor, dass Verschwörungstheorien bis zu einem bestimmten Punkt normal sind, als Vermutung beispielsweise, aber ab einem bestimmten Punkt nehmen wir das als völlig irre war. Und irre jetzt nicht in einem abwertenden Begriff, sondern als so spontaner Ausruf, als aberwitzig. Das ist vielleicht das bessere Wort. Wir sind nun in der problematischen Lage, dass zum Beispiel 2013 durch die Veröffentlichung von Herrn Snowden bekannt geworden ist, dass das, was wir früher für völlig aberwitzige Verschwörungstheorien gehalten haben, in Details auf einmal wahr wäre. Ein konkretes Beispiel. Lobo, ohne Spaß, Snowdens Veröffentlichung, darüber gab es im Europaparlament 2001 eine Anhörung darüber, wo alles, was dort besprochen worden ist, sich mit dem deckt, was Snowden geleakt hat. Das, was Snowden aufgedeckt hat, ist nur ein technisches Update darüber, was man heute macht, dass man wortwörtlich den Beweis hat, das den Leuten unter die Nase zu halten, dass sie hat auch Facebook jetzt, früher nur die E-Mails, heute auch Facebook. Das ist der Unterschied. Und der Report, also die Diskussion in der EU 2001, die hat auf Informationen, die uns die Amerikaner in den 90er Jahren gegeben haben, beruht. Auch schon in den Ende der 70er Jahren haben Leute aus öffentlichen Quellen zusammengebastelt, dass es eine NSA gibt. Wow, die Regierung hört mit. Wow, was für eine Erkenntnis, nur weil du aus den Wolken gefallen bist, weil du dich noch nie tiefgründiger mit dem Thema beschäftigt hast, musst du jetzt nicht mit großen Augen heulend ankommen und sagen, mein toller Narrativ, dass ich der Gute bin, wurde ruiniert. Du bist ein denkender Mensch, der alleine für sich verantwortlich ist. Das ist dir klar geworden, deswegen bist du so verängstigt und rennst zu deiner Regierung und sagst, oh mein Gott, Overton-Window, oh mein Gott. Alles könnte furchtbar werden. Ja, das... Du Trottel, Alter, ohne Spaß. Was er halt nicht irgendwie spezifiziert, was man eigentlich spezifizieren sollte, wenn man über das Overton-Window spricht, so wie es geöffnet werden kann, kann es auch geschlossen werden. Und da brauchst du keinen Taskforce. Ja, so eine genau. Taskforce macht eher ein anderes Fenster auf, was eher dafür sorgt, dass du ja nicht das alte Fenster zumachst, sondern einfach nur ein neues Loch in eine Wand schlägst nebendran. Ja, ja. Und das ist der Grundwert vom klassischen Liberalismus, dass man das Overton-Window, dass man das nicht künstlich angreift. Artikel 5. Und alle Ideologien, die es angreifen wollen und das Overton-Window festhalten wollen, sind die totalitären Ideologien, gegen die wir uns dauernd wehren müssen. Und du, Trottel, kommst jetzt an und sagst, sie brauchen Wahrheitsministerium. Geile Scheiße, Lobo, Alter. Hast nichts begriffen. Wolltest immer der Gute sein. SageMaster googeln und Snowden, dann entdecken sie, dass es tatsächlich laut dieser Enthüllung, die ich und viele andere für wahr halten, beziehungsweise faktisch richtig, dass es tatsächlich eine Technologie gibt, eine kleine Wanze, die nicht aufspürbar ist, weil sie nicht mit Energien arbeitet, die man in Kabel einarbeiten kann oder in Computer und die per Radar fernausgelesen werden kann. Radarwanzen, die nicht aufspürbar sind über die normalen Mechanismen. Bis Juni 2013 hätte man gesagt, ja, ja, das ist ja natürlich völlig verstörender Quatsch. Wir haben also tatsächlich Verschwörungen und wir haben tatsächlich Vermutungen, die legitim sind. Und irgendwo ist die Grenze, wo man merkt, da entsteht etwas Merkwürdiges. Ein kleiner, aber wichtiger Einschub in dem Kontext zwischen Hass und Verschwörungstheorien. Viele Informationen, die weiterverbreitet werden, auch ohne Prüfung weiterverbreitet werden, sind in sozialen Medien gar nicht dafür gedacht, Informationen weiterzuverbreiten. Hört sich kontraintuitiv an, aber es ist tatsächlich so. In ganz vielen Fällen, und da gibt es auch entsprechende Untersuchungen, wollen Menschen keine Information verbreiten, sondern sich mit Hilfe von Informationen selbst darstellen. Und zwar als gutes, funktionierendes Mitglied einer Gruppe. Da in diesem Kontext, wo Informationen einen fast rein sozialen Kontext und eine rein soziale Aufgabe bekommen, ist egal, ob sie stimmen oder nicht. Das hat man auch... Anti-Gamer-Gate. Ja, tut mir leid, dass ich damit schon wieder ankommen muss, aber dieses ganze Narrativ-Gepusche, dieses, jeder muss jetzt nochmal irgendwie auf die alten weißen Männer eindreschen, auf die ganzen privilegierten Gamer und dieses ganze Zeug, das war nur so ein Ding im Kreis. So, ich zeige euch, was für ein guter Mensch ich bin, indem ich da jetzt euch sage, wie böse die anderen sind. Ja, ich finde es halt genial, dass der Lobo eine Autorität braucht, die mir erklärt, wer die Guten und wer die Bösen sind. Er braucht es. Ich finde also, den Lobo ja schon sympathisch. Weißt du, ich finde ihn wirklich sympathisch, okay? Ich finde ihn sympathisch, aber diese Sympathie, die ich ihm gegenüber empfinde, die verändert sich halt eher ins Gegenteil, weil ab dem Zeitpunkt, wo er dann anfängt, ja, sich darauf auszuruhen, dass er ja so von sich selbst meint, der Gute ja zu sein und demnach hier das ist das. Wie wenn du einen kleinen süßen Welpen auf der Straße findest, dann nimmst du ihn mit nach Hause und dann kackt er die ganze Bude voll. Hm? Ja. Das ist halt erst hast du Mitleid und dann merkst du, ah oh, nee, was ein Idiot. Ja. Also ich weiß, ich Lobo, ich meine das wirklich nicht böse, aber du bist ein intellektueller Idiot. Du hast nie Denken für dich selber gelernt. Du hast nie begriffen, warum dieses oder jenes System gut oder schlecht ist. Du wirst dich präsentieren. Ich glaube, die, was du gerade über soziale Medien gesagt hast, das ist das, was in deinem Kopf rumspukt. Also, wissenschaftlich unter Trump-Fans festgestellt. Warum glauben Trump-Fans so völlig aberwitzigen Quatsch? Der Grund ist, dass sie... Und Hillary-Fans nicht. Und Bernie Sanders-Fans nicht. Ja, und Jeb Bush-Fans nicht. Genau. Drop him by the Pussy und alles von Russland geklaut und der hat irgendwelche Nutten bezahlt, um da irgendwo drauf zu urinieren. Das ist definitiv wahr, weil es klingt total bekloppt und daher muss es stimmen, weil ja angeblich, naja, wohl der Typ bekloppt ist und bla bla bla bla bla. Denken, ob sie das glauben sollen oder nicht, sondern sie wollen sich mit einer Information als Teil einer Gruppe identifizieren. Und dafür ist nicht in erster Linie relevant, ob diese Information stimmt. Auf diese Art und Weise kann ich zeigen, ich gehöre zur Gruppe, die Hillary Clinton hasst bis aufs Blut. Und genau das kann ich zeigen, indem ich behaupte und die Behauptung verbreite, dass Hillary Clinton aus einer Pizzeria in Washington persönlich einen Kinderpornografie-Ring leitet. Was tatsächlich ja genauso verbreitet worden ist. Ja, was glaubst du, wie viele Leute das ernst nehmen? Die ganzen Alt-Right-Leute sind selber von den Pizzagate-Leuten angepisst, weil es Autisten sind, du Dreck. Du, hör denen doch einfach mal zu, was die den ganzen Tag erzählen und versuch sie zu verstehen, statt zu verurteilen. Du kannst sie danach immer noch schlecht finden, aber hör den Leuten doch einfach mal zu, wenn sie was reden. Ohne Spaß, der Lobo erinnert mich an den Prozess von Adolf Eichmann, was über Eichmann geschrieben worden ist. Dass der Mann selber immer nur irgendwelche Sprüche auswendig gelernt hat und immer nur zu den Guten gehören wollte und dann irgendwie in ein ganz schlechtes System reingeraten ist. Und ich meine, ich will jetzt nicht Artikel 5, was sie da einschränken wollen, mit Nazi-Deutschland vergleichen, aber ich meine nur von der psychologischen Ebene erinnert mich das, was man über den Eichmann gesagt hat, gerade so ein bisschen so an dieses ich kann nicht für mich selber denken, Lobo. Ohne Spaß. Vor allem, was will Sascha Lobo denn bitte mit Leuten machen, die so Wissenschaft zum Beispiel einfach, ja, in Frage stellen oder sagen so, ja, Klimawandel gibt es nicht oder die Erde ist flach oder Impfungen sorgen für Autismus bei Leuten oder Leute, die an diesen ganzen homöopathischen Quatsch glauben und ja, alternative Heilmethoden, die überhaupt niemanden heilen, ja. Dass die Erde 5000 Jahre alt ist, ist eine Verschwörungstheorie. Wow. Das sind viel gefährlichere Gedanken als oh mein Gott, Trump, oh mein Gott, Merkel töten, oh mein Gott, Pegida. Ja, für ihn und seine Sippschaft wahrscheinlich nicht. Für die dann müsste er doch eigentlich, der Sascha Lobo müsste ja eigentlich doch gegen den Islam sein, oder? Wieso? Ja, weil der Islam ziemlich hassend ist gegenüber allen Leuten, die nicht mitmachen. Das ist, glaube ich, rassistisch, was du gerade gemeint hast. Okay. Aber Ding, Leute, ohne Spaß, lest von Hannah Arendt Eichmann in Jerusalem, lest das Buch und denkt über den Lobo danach nach, ob das psychologisch passt oder nicht, ob ich da dumm bin selber oder ob das lest Hannah Arendt Eichmann in Jerusalem. Der Ebel hatte ich gerade gesagt, ihr sollt an Lobo denken. Genau. So, wenn ihr dann so nachts im Bett liegt mit der Bettdecke über den Händen so. Ja, der lobotomiert euch. Ja. Ja, vor allen Dingen, ja, also ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht im Detail mit Pizzagate beschäftigt, aber ich glaube doch, es ging doch darum, dass irgendwelche Vertrauten von Hillary Clinton in Kinderpornoringen führen und nicht sie selber, oder? Ja, es geht darum, dass John Podesta zum Beispiel mit seinem Bruder zusammen dann so einen Ring halt haben von mehreren Ketten, die sie aufgekauft haben und im Untergrund halt da Sachen renoviert haben und sich regelmäßig Leute da treffen und die benutzen auch so einen Code, der sehr verbreitet ist bei Pädophilen und in den E-Mails von WikiLeaks, halt geleakte E-Mails, ne, waren auch Bilder von Kindern und da war so ein sprachlicher Code drin von Pizza. Da war die Rede, so schicken wir mal Pizza. Und da gab es verschiedene Begrifflichkeiten, die alle auf so bestimmte Formen von Pädophilie zurückzuführen waren. Das ist gruselig und eklig. Oh mein Gott. Isn't Pineapple a code for penis? Ja, so Dinge, die halt total scheinbar nichts groß wert sind. Ne? Ja, gruselig. Dieser Umstand, dass Menschen mit sozialen Informationen, also nicht mit inhaltlichen, sondern sozialen Informationsfunktionen, auf einmal Inhalte verbreiten. Das ist ganz wesentlich zum Aufbau von Gedankengebäuden. Und zwar zu den Gedankengebäuden, die hinter Verschwörungstheorien stecken. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen über eine Zahl von Studien, dass Menschen, die für die eine Verschwörungstheorie anfällig sind, auch andere Verschwörungstheorien relativ ohne zu zögern annehmen. Und das bedeutet, es ergibt sich ein sich selbst verstärkt. Ohne zu zögern. Das ist doch auch wieder. Er hat nichts in der Hand, keine Beweise, nichts. Er trägt uns nur ein Gedankengebäude vor. Ja, also hatte er am Anfang gesagt, alles subjektiv. So. Aber was ist dann der Sinn dieser 15 Minuten? Die subjektive Forschung, das ist der Internet-Experte, der uns seine subjektive Forschung hier. Ja, so einfach nur irgend so ein Typ von 4chan würde da ein besseres Referat drüber liefern als der Typ, ey. Ja. Ach, jeder Typ in der Politik in Deutschland, okay? Wenn irgendjemand über das Internet reden will, darüber, dass man das mal irgendwie in Kontrolle haben soll, welche Gewalt denn da passiert, verbal und so, ne, hat mandatorisch, das will ich wirklich so, das soll mal durchgesetzt werden, ja, eine halbe Stunde täglich auf Poll zu browsen, okay? So, na wirklich, du kannst nur abgehärtet werden gegen verschiedene Theorien, wenn du sie alle zumindest beobachtet hast und kennst, ja. Wenn sie einfach so passieren, dann ist es schon zu spät, ja. Und auf Poll passieren halt die heißesten Memes und die besten Theorien, ja. Und Lefty Poll. Ja, und Lefty Paul. Ja. So, dann hat man auch ein besseres Verständnis davon und eine Relation zu Merkel bring dich um. Ja, also das ist so dämlich. Das Gedanke. Ich denke, dass wir es hier einfach mit einem ähnlichen Syndrom zu tun haben wie bei Anne Wiczorek. Also wenn du oft genug Experte für was warst, und das meinte ja auch jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, die Frau Sagnial vielleicht oder so, dass man nimmt halt immer die gleichen. Ne? Einmal drin, ein bisschen Verteiler und es kommen immer die gleichen Leute zu den gleichen Themen zu Wort. Und zu der Spezies gehört der Herr Lobo halt auch. Schmarotzt mit Halbwissen und flacher Analyse am Tropf von den Öffentlich-Rechtlichen und vom Bundestag. Also ich will mal wirklich die Reaktion von irgendwie so Manuela Schwesig oder von Sascha Lobo sehen, wenn man die mal irgendwie auf so einen fucking Furry-Incest-Thread rauslässt und so, ja, hier, bitte sehr, wie angeekelt seid ihr jetzt davon, ja? Wenn man denen so zeigt, was in der amerikanischen Gay-Szene im Untergrund für Sachen passieren, wo Leute sich freiwillig gegenseitig HIV geben, okay? So, was wollt ihr damit machen? Was wollt ihr damit machen? Was? So, die reden ja nicht von etwas, ja, die machen es einfach, ja. So, komm, Alter, unmöglich, Alter. Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheorien mit Beweisen. Meine Untersuchungen gehen in die Richtung, da, das sage ich jetzt zum ersten Mal öffentlich, eine Form von liquider Social-Sekte zu sehen. Ich beobachte in den Strukturen. Ich glaube, deine Forschung ist ganz schön liquide. Ja. Also, das bedeutet doch nichts anderes, als dass Pegida sich aus sehr heterogenen Elementen zusammensetzt und dass er das nicht genau fassen kann. Vielleicht sollte er darüber mal nachdenken, anstatt da von einem monolithischen Block, der irgendwie fluktuiert, auszugehen, davon auszugehen, dass immer mehr Leute in der Gesellschaft halt Probleme mit den Fragen haben, die sich für die Zukunft stellen. Und dass die ganz merkwürdige Allianzen bilden, ist, das ist ja auch bei uns sind ja viele Leute, die eher rechts in den Kommentaren schreiben und die haben eigentlich schon oft genug Gelegenheit gehabt zu merken, dass wir das eher nicht sind. Ja, also, keine Ahnung. Die entstehen unter Verschwörungstheoretikern, besonders am rechten Rand, Rechte und Rechtsextreme, sektenhafte Strukturen und sektenhafte Gedankengebäude. Lobo, das bedeutet auch, dass wir es mit einem Phänomen zu tun haben, was mehrere hundert bis tausend Jahre alt ist, denn die Sekte ist ja nicht gerade eine neue Funktion in der Gesellschaft, sondern. So, Herr Lobe, jetzt kommt die Quizfrage. Was ist die Sekte? Ist die Sekte irgendwelche Leute, die sich alle gegenseitig bei Twitter folgen mit ihren blauen Haken und ihren Medienkabale? Ist das die Sekte? Oder ist die Sekte ein paar Leute, die irgendwelche Kommentare auf ihrer eigenen Facebook-Seite schreiben? Ist das die Sekte? Alles ist die Sekte. Also wenn du lang genug drauf schaust, dann wird dir auch aus den Wolken im Himmel schon irgendwie so Antisemitismus erscheinen, ja? Ja, so, also wenn du Postbrot. Wenn du lange genug suchst, findest du alles. Das ist ja kein Ding. Also ja, vor allem im Internet, wo du einfach nur für irgendeine Theorie, die du untersuchen willst, nicht mehr vorangehen kannst und einfach schauen kannst, so gibt es Einträge dazu, ja? So, ja, gibt es. Du wirst zu allem möglichen Einträge finden. Ja, zu allem möglichen. Es gibt ja auch die Sekte, die die Bourgeoisie für alles verantwortlich macht. Oder die Sekte, die die Ungläubigen für alles verantwortlich macht. Ich frage mich, ob es eine Sekte gibt. Also eine Sekte, die nur Sekt trinkt. Der möchte ich nicht angehören. Ja, ich würde am Lobo raten, vielleicht ab und zu, keine Ahnung, Sport zu treiben oder Videospiele zu spielen. Wahrscheinlich hat der primitivere Teil von seinem Verstand, der imaginärt die große Feindbilder und versteht es nicht mehr, dass die halt nicht unbedingt da sind und die wirklich da sind, da sitzt der Verfassungsschutz schon dahinter. Und er hat Angst, dass Deutschland umkippt. Oder ist das sein großer Gigant, der in seinem Kopf hin und her watscht, vor dem er wegläuft? Dann soll er einfach mal 5 Stunden lang einen Shooter spielen und 2 Liter Bier dazu trinken, dann wird es ihm besser gehen, weil er dann merkt, dass er vielleicht doch auch nur ein primitives Tier ist, wie alle anderen auch, ein Affe. Vor allem kannst du auch nicht einfach dich selbst als Experten legitim bezeichnen lassen oder dich selbst bezeichnen, wenn die einzige Form von Forschung, die du kennst, auf Confirmation Bias basiert. So, der hat eine These und die bestätigt er. Der sucht nicht mal nach Möglichkeiten, diese dann zu widerlegen. Der sucht nicht danach, wo denn wirklich Hate Speech anfängt und freie Meinung aufhört. Ja, so geht ihm ja gar nicht darum. Es geht ihm ja einfach nur zu sagen, so so voll böse und Verschwörung. Ja, die mag doch keiner. Warum gibt es sie? Er hat das politische Pendel nicht verstanden. Ja, er hat sich einfach selbst in Ecke gespielt, da kommt er nicht raus. Ja. Es geht immer hin und her und Lobo denkt sich jetzt, oh mein Gott, was passiert hier? Die Welt geht unter. Ich muss das SPD-Land sagen, dass die Welt untergeht, weil Pegida, die unterwandern alles und ich wette, die hängen auch mit diesen grünen Fröschen zusammen und irgendwelche Affen, die haben auch was damit zu tun. So wird der Lobo dann abends da hocken und sich denken, ja, ich habe die Weltverschwörung der Rechten, die hab ich durchdrungen in meinem Gehirn. Ich bin der Lobo. Ich sag euch, ihr braucht ein Wahrheitsministerium, ohne Spaß, Alter. Das ist so, selbst wenn die nicht in der Lage sind, da selbst rauszugehen und korrekte Anforschung zu betreiben, dann sollten die doch einfach mal Experten aus dem Internet nehmen, die halt ihre Zeit eben im Internet verbringen, mehr als und krasser verbringen als diese Leute hier, ja. Die sollen mal irgendwie so, die Regierung hier soll mal sich mit Krautschern zusammensetzen, ja. So, und dann ja, über verschiedene Sachen reden und so, und wie findet ihr jenes und dieses? Da gibt es bestimmt ziemlich viel, was die Leute dann voneinander lernen können, so gruppenweise, ja. Voneinander lernen. Mal anschauen, so. Okay. So Couchern und die Bundesregierung Deutschland, ja, im Gespräch. Dann sitzen da so Fedora-tragende, Katana-bewaffnete Anons dann so da, so Bernds und so. Ja, kannst du ja gar kein Namensschild dann machen. Ja, alle so Bernd. Eine vergleichsbar alte. Und auch in der Sekte gibt es um die Menschen herum eine Art semipermeable Informationsmembran, wo die Informationen durchgelassen werden, die einem in den Kram passen, und die einem nicht in den Kram passen, die werden entweder gespiegelt oder sogar als Beweis dafür benutzt, dass man selbst richtig liegt. Denn der Absender ist ja ein bekannter Lügner, wie ein großes Medium. Oder ein Verwirrter bei Facebook. Okay, aber irgendwas. Das bedeutet ja, wenn er solche Aussagen trifft, bedeutet es ja, dass er in der Lage ist, Sachen zu beobachten. Er ist aber nicht in der Lage, sich selbst zu beobachten und das auf sich anzuwenden. Oder ein bekannter Verrückter wie Donald Trump zum Beispiel. Wie wär's denn mit dem bekannten Verrückten? Ein bekannter, ja, Verrückter. Genau da liegt ein großer Fehler in den Köpfen der Menschen begründet. Und zwar, das muss ich ganz deutlich sagen, in den Köpfen von uns allen, wenn wir nicht aufpassen. Die simple Gleichung, weil A falsch ist, muss B richtig sein, ist die Basis für ganz viele von diesen Verschwörungstheorien, die wiederum ein wesentlicher Treiber von Hass im Netz sein können. Ja, und weil das Hass ist, was wir irgendwie abkriegen, muss es richtig sein, was wir uns überlegen, dagegen vorzugehen. Weil sie so die ideologischen Gedankengebäude aufrechterhalten, mit denen der Sturm der Flüchtlinge auf das Land, die Übernahme, die Umvolkung, Zitat Ende, steht unmittelbar bevor, weil sie so überhaupt in die Situation versetzt werden, ihren Hass herauszulassen. Sie begreifen in ganz vielen Fällen ihren Hass bloß als Reaktion auf die Umstände. Es fing damit an, dass er zurückschlug. So ungefähr könnte man das als kleines Bonmot versuchen zu fassen. Das sind Menschen, die glauben, sie müssen verbal zurückschlagen, weil ihr Weltbild, ihre Welt, ihre Heimat angegriffen wird. Ja, nächste Preisfrage, Sascha Lobo. Wenn das so ist, dass die Leute alle nur hassen und Vorwände dafür suchen, was macht man dann dagegen? Wie kann man da überhaupt was gegen machen? Da macht es ja überhaupt keinen Sinn, da was gegen zu machen. Ja, das Lustige ist ja noch darüber hinaus, dass wenn es Einzelne tun und so wirklich einfach nur Menschen sind, die ihre Position da vertreten, ne, warum sollte man den Staat da rein einschalten, um das zu klären? Soll doch der Mars, anstatt eine Taskforce zu machen, selbst auf die Kommentare eingehen und selbst Sachen schreiben? So, ja. Man braucht keinen Staat dafür. Das ist wie, wenn die Bundesregierung Pupsen verbieten will. Weißt du, da furzen die Leute rum und dann kommt Lobo und sagt, das muss man verbieten, das kann man so umgehen, wird nicht weiterlaufen lassen. Und dann kommt Lobo und sagt irgendwie, keine Ahnung, die Leute stinken sowieso schon und die haben nur den Vorwand gesucht, um irgendwie... Um ihren Gestank mal richtig rauszulassen. Das ist okay. keine Ahnung. Und die behaupten dann, das wäre eine Reaktion darauf, dass sie Bohnen gegessen haben, aber das ist in Wahrheit, da sehe ich durch, ja, das habe ich durchschaut. Es wird ja auch mal ganz interessant sein, mal zu schauen, so, eigentlich müsste ja diese ganzen Definitionen von Verschwörungstheorien und Hass im Netz und so sehr lustig anzuwenden sein. Man könnte ja eigentlich so eine Diktatur aufbauen, so eine richtig fürchterliche, ne? Solange sie unter dem richtigen Banner abläuft, ja, solange sie die richtige Art von Diktatur ist, von autoritärer, ist ja alles okay. Ja, solange sie die guten Werte hat. Das ja. Im Grunde versucht uns Lobo zu vermitteln. Ja. Ich glaube, er projiziert da auch so ein bisschen, weil wenn ich mir Leute vorstelle, die die ganze Zeit nur noch Vorwänden suchen, um ihren Kram durchzupushen, da muss ich auch wieder sagen, bist du bei der Clique hier, Herr Lobo. Also ich sag nur, alleine dieser Vortrag von Anne Witzerick bei der Republika mit Gamergate und dem ganzen Zeug, das ist doch das Ding, wo man da nur einen Vorwand hat für das, was man sowieso machen will. Irgendwelche Kritik am Feminismus verbieten und sowas. Ja. Beschreiben und erkennen allein reicht halt nicht aus. Man muss auch anwenden. Wir sind also in Filterblasen und Echokammern mit sektenartigen Funktionen, in denen ein solcher Hass zur Selbstdarstellung benutzt wird, wo A falsch ist, muss B richtig sein. Und jetzt die große Überraschung, bis auf die Menschenfeindlichkeit, und zwar die konkrete, offen geäußerte Menschenfeindlichkeit, müssen wir uns auch selbst fragen, an welchen Punkten wir dazu neigen, Dinge zu glauben, die uns gut in den Kram passen. Mich natürlich komplett mit eingeschlossen. Also auch diejenigen, die für eine liberale Demokratie kämpfen, für eine offene liberale Demokratie kämpfen, auch diejenigen sitzen regelmäßig Gerüchten auf, die ihnen in den Kram passen. Auch diejenigen verbreiten Informationen weiter, ohne sie in der Tiefe zu prüfen. Und das ist ein Problem. Denn es ist nicht so, dass wir den anderen, in Anführungszeichen, den autoritären, den rechten bis rechtsextremen Personen, dass wir denen einfach etwas entgegensetzen können, weil wir das Gefühl haben, wir sind moralisch besser, selbst wenn wir es sind oder sein mögen. Wir müssen ihnen auch methodisch etwas entgegensetzen, dem wir selbst genügen. Ansprüche also an sie haben, denen wir auch selbst genügen. Und das ist nicht so leicht. Ich habe das selbst probiert. Ich sitze auch diesen Informationen auf, die ich gerne verbreite, weil sie mir in den Kram passen. Der Anfang davon ist tatsächlich, wir kommen zum Kern und zum Schluss, das Medienmisstrauen, von dem eben auch die Rede war. Es gibt ein bekanntes Zitat von Niklas Luhmann, dem Systemtheoretiker und Philosophen, das ich paraphrasiere mit: Das, was wir wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Und wir wissen es inzwischen eben nicht nur mehr aus den Massenmedien. Man könnte fast sagen, das, was wir wissen, wissen wir aus einem kleinen Screen in unserer Hand, in dem alle möglichen Quellen social uns empfohlen werden. Das Medienmisstrauen ist aus meiner Sicht auch dem Umstand geschuldet, dass die Medien, die wir heute um uns herum haben, und zwar wir alle, noch nach den Prinzipien und Mechanismen des 20. Jahrhunderts funktionieren. Auch die Medien haben selbst noch nicht in der Tiefe die digitale Gesellschaft verstanden. Und das wiederum bedeutet, dass eine Lücke entstanden ist. Eine Lücke zwischen dem, was man mit sozialen Medien tun kann oder könnte, und dem, was soziale Medien mit den Köpfen der Menschen tun und dem, was redaktionelle, professionelle Medien auch zu liefern, imstande sind. Gleichzeitig haben wir Phänomene wie Fake News, die eben keine alternativ nur aus sozialen Medien herausgezüchteten Entwicklungen sind. Mein lieber Freund und Journalist, Medienjournalist, um präzise zu sein, Stefan Niggemeier hat einen Artikel geschrieben über Fake News, der relativ deutlich zeigt, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung eine sehr infame Rolle hatte vor der letzten Bundestagswahl, was den Veggie Day anging, wo der Grünen Partei zwischen den Zeilen, aber doch sehr deutlich sichtbar unterstellt worden ist, eigentlich mehr oder weniger, wir dürfen an einem Tag die Woche nicht mehr Fleisch essen und eigentlich wollen die Grünen den Fleischkonsum komplett verbieten, was so nicht wahr war. Der Eindruck, der erweckt worden ist von einem von den Medien, die jetzt gegen Fake News kämpfen, absurderweise, dieser Eindruck war exakt das, was wahlentscheidend sein konnte, nämlich bei den Wählern im Kopf das Bild herzustellen. Angeblich wollen uns die Grünen einen Veggie-Day aufzwingen. Fake News sind also nicht nur soziale Medien, sondern insgesamt ein Medienphänomen. Und da schließt sich der Kreis. Ein guter Teil des Medienmisstrauens ist bei aller Qualität der deutschen Medien, die ich sehe, ich bin Teil davon natürlich. Bei aller Qualität der deutschen Medien ist Medienmisstrauen auch etwas, was durch die Medien selbst begünstigt worden ist, weil nicht geliefert worden ist, was inzwischen die Menschen erwarten. Zum Beispiel eine extrem umfassende Transparenz. Alter, bla bla bla, ohne Spaß, Alter, die Medien, ja, was sind die Medien? Das sind, was? Riesengroße, böse Konzerne, nee. Was sind die Medien? Das sind auch Menschen. Ja, die machen dieselben Fehler wie die Leute ganz unten. Die sind dieselben psychologischen Wesen. So, der Journalism, Bildzeitung, Yellow Journalism, der amerikanisch-spanische Bürgerkrieg wurde von einem Typen angezettelt, der einfach nur eine hohe Auflage haben wollte. Nennt sich Clickbait. Früher hing ich an der Like-Nadel. Merkst du was, Lobo? Kriegst du was mit? Du hast deine Vokabeln gut genannt, hört sich alles halbwegs schlüssig an, aber zu dem finalen geistigen Blitz kommst du dann doch nicht. Sondern du erzählst mir nur, keine Ahnung, wir brauchen eine Endlösung für die Hassfrage. Das ist alles, was ich höre. Ja, auch schon bei Gegenmitteln, was das Medienmisstrauen angeht. Eine umfassende Transparenz darüber, wie Nachrichten entstehen, wie Redaktionen arbeiten, warum, was, wo, wie steht, welche Deutung eigentlich in diesem Kontext wie zustande gekommen ist. Ich habe vorher gesagt, viel von dem, was Verschwörungsideologien, was Verschwörung sein können, könnte auch mit Ideologie erklärt werden. Und wenn man sich einige Artikel anschaut, dann sieht man schon zum Beispiel im Kontext der Ukraine-Krise sehr deutlich, dass natürlich Interpretation und eigene politische Haltung ziemlich nah beieinander sind, wenn man von dem Blick auf die Welt ausgeht. Und das gilt eben für viele, wenn nicht für alle. Eine Ehrlichkeit ist mit dabei, eine Fehlerkultur, präziser gesagt. Wenn man also Fehler macht, die auch transparent zu korrigieren, was in Klammern im Journalismus besonders schwierig ist, weil man eben nicht nur Fehler korrigiert, das kann keiner so gut, sondern auch noch Fehler auf der Bühne korrigiert. Das ist ein besonders verkomplizierender Umstand. Und schließlich eine Nachvollziehbarkeit. Eine Nachvollziehbarkeit, die nicht überall im Detail geleistet werden kann. Es gibt Bereiche in den Medien, zum Beispiel mit anonymen Quellen oder mit Quellen, die man schützen muss, die einfach nicht bis ins Detail transparent und nachvollziehbar zu machen sind. Aber eine Nachvollziehbarkeit, die etwas mit größeren Ansprüchen genügt, als es eben im 20. Jahrhundert normal war. Ja, und es gibt andere Bereiche in den Medien, wo man einfach direkt, so wie das WDR 5 gemacht hat, die Leute interviewt, die Zentrum von einem Skandal sind und die da so hinstellt, als wären die total beliebte Leute, die super kompetent darüber irgendwie berichten können. Und wir brauchen Strafen für Fake News. 50 bis 50 Millionen oder am besten 100 Millionen. Ich finde es wichtig. Für mich ist das Fazit, wir müssen überhaupt erst rausfinden, wie digitale Gesellschaft funktioniert und wie die Informationsflüsse in digitalen Gesellschaften funktionieren. Wir sind da noch ganz am Anfang. Es ist umso wichtiger, dass wir das tun, weil die Probleme, die wir da sehen, die können eben nicht nur mit ein bisschen Facebook-Regulierung und drei neuen Gesetzen EU-weit und ein paar in jedem einzelnen Land stattfinden. Das Problem ist nicht allein durch ein bisschen Facebook-Gesetzgebung in den Griff zu bekommen. Das Problem ist, dort in den Griff zu bekommen, wo sowas wie Echokammer, Filterblasen und Verschwörungstheorien entstehen. Und das ist in den Köpfen der Menschen selbst. Also auf der Republika sozusagen. Da ist das die Wurzel allen Übels zu finden. Da, wo diese ganzen Echokammern sich einmal im Jahr treffen, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Gut, dass Sie mir das sagen, Herr Lobo, ich werde sofort mit dem Innenministerium sprechen. Vor allen Dingen, ja, in den Köpfen. Wir können nicht nur mit Gesetzen irgendwie bei Facebook, sondern wir müssen auch in die Köpfe. Ja, also, wir brauchen Chips, die den Kopf. Ich bin halt gerade wirklich legitim verwirrt. Ist Sascha Lobo für so eine Taskforce, die Hate Speech filtert und Wahrheiten bestätigt? Oder ist er eher dafür, dass man nicht filtert und dafür eben ohne Filter versteht, wie solche Mechanismen funktionieren? Naja, wie also er ist vor allen Dingen dafür, dass halt eben die Medien nicht mehr angezweifelt werden, weil das haben wir ja gerade ganz klar herausgearbeitet, das ist die Wurzel allen Übels. Und also er sagt natürlich selber, so ein bisschen alibi-mäßig, dass er halt eben selber natürlich auch kein perfekter Mensch ist und dass man dann Fehler da irgendwie eingestehen muss. Ja, ist halt so. Aber ja, also ist der dann im Endeffekt für oder gegen die diese Taskforce und so zu Wahrheitsministerium, Herstellung und so? Ist er dafür oder dagegen? Denn ja, das, was er sagt, ist eher dagegen. Diese Digitalkarte mit ausgearbeitet und die war ja nichts weiter als ein trojanisches Pferd zur Unterhöhlung der Meinungsfreiheit. Ja. Also ist er dafür, aber eigentlich nein, dagegen? Nein, er zieht dich so schnell über den Tisch, dass du das als Nestwärme empfindest, während er dir die Meinungsfreiheit rauben möchte. Das macht Lobo da. Er gibt dir so ein emotional, sophistisch gutes Gefühl, dass er sagt, ja, ich bin ja auch nicht besser, aber im Grunde argumentiert er nur gegen Artikel 5, arbeitet nur gegen Artikel 5. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Clique rumgammeln, wie mit der Digitalkarte, sagt er, da bin ich dabei, Hauptsache, was weiß ich, die Medienhäuser, wo ich endlich mal reingeraten bin, stehen jetzt nicht unter Feuer. Ich bin der Lobo, ich will meine Karriere haben. Sag mir nicht, dass der Spiegel doof ist, sonst sind meine Gefühle verletzt. Spiegel, wir sind die Guten, ich bin der Lobo, ich hab's drauf. Der zieht dich über den Tisch. Weißt, das ist Sophismus. Das ist, keine Ahnung, Steve Molyneux macht's genauso. Lobo. Ja, also entweder das ist auch schon eher, ja, entweder das oder er glaubt halt wirklich, er würde das aus bestem Wissen und Gewissen machen und sieht da schon vielleicht Probleme mit, aber trotzdem, ja, wie du halt gesagt hast, seine Handlungen, die im Endeffekt, die er ja gemacht hat, spiegeln ja nicht seine Gedanken wider und das ist schon eher so auf jeden Fall ein Integritätsproblem von Sascha Lobo zu sich selbst. Hannah Arendt. Lest Hannah Arendt zu euch. Ich würde ihm jetzt nicht bösen Willen unterstellen, so es mit Absicht ausarbeiten. Nein, ich will ihm auch nicht jetzt super Boshaftigkeit unterstellen, aber ich muss die ganze Zeit an Hannah Arendts Buch über Eichmann denken. Auch wenn der Kontext sehr unterschiedlich ist, es ist ein ähnliches psychologisches Profil. Ja, ich meine, der hat auf jeden Fall ein paar gute Absichten in dem, was er sagt, schon drin, ja, dass man so die Phänomene besser untersuchen sollte und dass es sie gibt und dass niemand so groß davon aufgehoben ist und entfernt davon ist und wir müssen alle aufpassen, woran wir glauben und woran wir nicht glauben und wir müssen das ergründen, aber wenn er dann solche Sachen wie die Charta mit ausarbeitet und das dann einfach alles durchnickt, denke ich mir, entweder vergisst er im nächsten Augenblick, was er eigentlich sagt und wofür er einsteht oder, wie du halt gesagt hast, er macht das mit Absicht. Er hat sozusagen so ein privates und öffentliches Gesicht. Ja? So, und ich verstehe halt nicht, wer die Digitalcharta mit unterschreiben kann, wenn das, was er an Kritikpunkten äußert, wenn er die tatsächlich ernst meinen würde, verstehe ich nicht, wie er bei der logischen Schlussfolgerung ankommen kann, dass die Digitalcharta eine gute Idee ist, die er unterzeichnet hat. So in etwas so, wie wenn du Twitter dafür kritisierst, dass sie Throttling betreiben und dann Candid chillen tust. Das gibt so Leute, ich will es denen auch nicht übertrieben übel nehmen, aber es ist halt logisch nicht konkurrent, beide Positionen gleichzeitig zu vertreten. Menschen sind auch nicht unbedingt logische Wesen. Menschen machen auch manchmal nur einen Fehler. Aber beim Lobo habe ich so das Gefühl, dass er halt irgendwie so eine längere Spur von bin ich mir nicht so genau, was er denn so vorhat, nach sich zieht. Vielleicht ist es auch purer Opportunismus und ich tue Boshaftigkeit unterstellen, wo ich sie nicht sehe. Ja, was weiß ich. Aber ich habe einfach beim Lobo kein gutes Gefühl mit seinem Track Record, würde ich so sagen. So. Ja. Ja. Kurz, mein Fazit lautet und meine Empfehlung für eine weitere Vorgehensweise lautet, nicht nur nachzuschauen, was man selbst tun kann, wie man selbst mit den Informationen umgeht, sich nicht selbst aufsitzen bei dieser Vermutung, man sei schon auf der richtigen Seite und hätte schon auch alles im Griff, also sich quasi den Spiegel vorzuhalten im ersten Schritt, sondern im zweiten Schritt gesellschaftlich auch zu kämpfen für eine Art von Netzepistemologie, will sagen, wie kommt Wissen im Netz eigentlich zustande? Und das eben versuchen, gesellschaftlich zu verbreiten. Gleichzeitig brauchen wir eine Diskursethik, und zwar eine, und die, das meine ich ganz ernst, die auf einem vergleichsweise radikalen Pluralismus aufgebaut ist. Wenn uns etwas vor Extremismus schützen kann, dann ist es ein ehrlicher, ein offener und auch ein ernsthaft so gemeinter Pluralismus. Und zwar sowohl in der Debatte, wie auch in den Medien selbst, wie auch in den Deutungen und Interpretationen von dem, was wir unter Öffentlichkeit heute verstehen. Leeres Gewäsch. Ja, vor allem, er kommt doch aus der Fraktion, die ständig allen möglichen Leuten das Recht zur Teilnahme an solchen Diskussionen absprechen will. Also, da verstehe ich, das ist nicht schlüssig, wie eben schon mal das Wort für nicht kongruent. Wollt ihr den radikalen Pluralismus? Ich wollte ihn sofort. The Age of Trotzdem. Vielen Dank. Bravo. Ja. Also, das waren jetzt die ersten 33 Minuten von diesem fast 2 Stunden Besprechung. Und leider ist der dritte Teil nicht veröffentlicht worden. Also, ich habe keine Ahnung, wie jetzt die Lösungen da ausgesehen haben. Später kommt auch der Lobo nochmal, wenn es dann an die Fragen geht. Aber jetzt kommen erst noch irgendwie 3 andere Leute. Ich weiß nicht. Wollen wir Feierabend machen oder wollen wir noch was gucken? Schreibt mal alle im Chat Kartoffelsalatrezept oder Harambe. Und wenn ihr alle Kartoffelsalatrezept schreibt, dann gucken wir noch ein bisschen. Ja, genau. Wenn ihr wollt, können wir auch hier auch mit den Streams mal ein bisschen so Abwechslung reinbringen und dann so Unboxings machen oder so Kochvideos oder Schminktipps geben, ja. Oh ja. So. Oder ich sollten wir den August Finger fragen, der hat eine eigene Beauty-Seite. Ah. Wir machen Weltraumaffen. ASMR. Den ganzen Stream nur so reden, damit auch die ganz besonderen Zuschauer auch was fett wegbekommen. Ja. Und das Jagen triggern. Dann haben wir auch dann so einen Stream, wo ich alleine immer nur die ganze Zeit auf Russisch antworte und keiner was versteht. Okay, ich glaube, wir sollen noch ein bisschen Kartoffelsalat machen. Was ist ein Kartoffelsalat? Das sind unsere Streams. Wir schneiden Kartoffeln aus und dann guckst du dir doch an, alles sind sie Kartoffeln. Und wir machen halt Kartoffelsalat und wir geben unsere Liebe mit hinzu. Also wir tun Mayonnaise also mein, mit der dazu. Leckerste Kartoffelsalat, den ich kenne, ist der von meiner Mutter. Der ist so ein Kartoffelsalat gemixt mit einem Gurkensalat in so einer Sahne mit einem Schuss Mayonnaise. So. Ach, fantastisch. Also als wir hier aus Russland herkamen, dann waren meine Eltern nicht überrascht, als die Nudelsalat gesehen haben. Das ist so kalte Nudeln im Salat. Meine Eltern so, nein, kann man doch nicht essen. Das ist das Beste überhaupt. Ach, ja, und ich habe dann im russischen Laden Trockenfisch geschenkt bekommen. So, hier, sehr lecker. Ja, ist auch lecker, sag nichts dagegen. Ja, ist russische Kultur, ja, hier, du. Seitdem ist OPEX abgehärtet gegen 4chan und diese ganzen Sachen. Ja, das ist so das russische Essen härtet einen gegen das Internet ab, ja. Nee, ich meine, du hast Nudeln, trockene, kalte Nudeln gesehen und hast dir gedacht. Achso, das ja. Achso, ja. Essenskultur verändert Verhalten im Internet. Eine Studie von Sascha Lobo. Genau. No eat speech. Eat speech. Sascha Lobo, herzlichen Dank für die unfassbar vielen Stichpunkte, die Sie uns da geliefert haben. Ich denke, das wird nachher unfassbar. Eine sehr interessante Diskussion werden. Und ich darf aufgreifen, Briefe und Mails, wie Sie sie bekommen haben, kennt, befürchte ich, die Amadeo-Antonio-Stiftung auch zu Genüge. Und damit leite ich auch direkt weiter. Dum, dum, dum, dum. Zu Johannes Baldauf, er spricht zu uns über die Folgen von Hass im Netz. Bitte schön. Also 20 Sekunden, Hass im Netz hat keine Folgen, außer die. Heute waren das wunderbar. Ich kann jetzt eigentlich auch schon wieder einpacken, wir haben, glaube ich, gerade alles Wichtige gehört. Nichtsdestotrotz, also vielen Dank für die Einladung. Ich soll ja heute über die Folgen von Hass im Netz sprechen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wo fängt man bei so einem Thema überhaupt an? Weil es so wenige gibt. Genau, es ist so schwierig. Es ist überall präsent, aber es ist so schwierig, darüber zu reden. Vor allen Dingen, du hast gerade schon Sachen gehört, die du eigentlich nur wiedercallen müsstest. Aber es ist so schwierig, darüber zu reden. Ja, wo sind denn die Studien, die da belegen, dass da Leute wirklich groß deprimiert werden? Ich meine, das ist etwas, was man sich schon einfach selbst vorstellen kann, okay? Wenn man Leute die ganze Zeit deprimierendes Zeug zeigt, so wie Facebook so eine Studie mal gehabt haben, ja? Sorry, ich unterbreche das mal, aber so Facebook hat eine Studie betrieben, wo sie von 500 Millionen Nutzern, die sie einfach so ausgesucht haben, der Hälfte ihren Feed verbessert haben, indem sie negative Sachen rausgenommen haben, ja? Und bei dem anderen nur die negativen Sachen gezeigt haben, also nur die positiven Sachen alle rausgenommen haben. Und siehe, hier da, das Verhalten von den Leuten hat sich auch dann verändert gehabt, weil es dann ja hieß, ja, wenn ich eh nur deprimierende Sachen sehe, dann werde ich auch irgendwie dann nach einer Zeit depri. Ja. Das hieß ja, wenn ich sexistische Videospiele spiele, werde ich nach einer Zeit auch sexistisch. Ja, das ist halt was anderes. Wenn du halt über ein halbes Jahr hinweg, über ein Jahr hinweg das Spiel spielst, dann ja, da selbst da würde ich sagen, da verändert sich nicht was, aber bei einem Feed, wo du die Absicht hast, wirklich ein gesundes Bild von der Welt zu sehen und nicht dein Weltbild im aufzuheben für das Weltbild im Spiel selbst, ja, so, das ist halt eher, daher kommen halt eben diese Veränderungen, so würde ich das vielleicht erklären. Bei einem Videospiel weißt du ja, dass es ein Videospiel ist, ja, und bist bereit, quasi dann deine eigene Welt davon zu differenzieren und abzugrenzen, aber wenn es wirklich dein Nachrichtenfeed ist, zum Beispiel, oder so Persönlichkeitsfeed, ne, den du halt siehst, der dich viel mehr mitbestimmt, weil du viel offener demnach bist dafür. Und das ist auch der Punkt hier vielleicht zu dem, was der Typ sagen könnte, ja, dass man nur Auswirkungen hat, wenn man dafür anfällig ist, Auswirkungen durch Hate Speech zu erfahren. Wenn man diese nicht hat, diese Veranlagung, dann wird man da auch nicht groß irgendwelche Folgen davontragen. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht fange ich einfach bei den eigenen Erfahrungen an. Ja, das Jahr 2017 begann für meine Kolleginnen und Kollegen mit der Evakuierung unserer Büroräume. Wenn meine Bombendrohung. Haben die alle im Seminar gelernt, fangen Sie bitte immer mit anekdotischer Evidenz an. Das macht Ihren Vortrag viel, viel glaubwürdiger, oder was? Vor allem auch Bombendrohungen sind nicht repräsentativ für Hassrede im Netz, okay? So, nein. Das ist viel, vielleicht fällt das ja mit rein, aber das ist nicht repräsentativ von anderen Benutzern. Schreiben alle in ihre E-Mails Hashtag Bombendrohung. Ja, ich spreng morgen Google in die Luft. Die Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet seit knapp 20 Jahren an der Stärkung der Zivilgesellschaft und auch an der Stärkung der demokratischen Kultur. Dies geschieht zum einen durch die Förderung lokal. Gut vom Blatt abgelesen. Das ist einfach so ein Disclaimer, den er da vorliest. Aber eben auch durch eigene Projekte. Und zu einem dieser eigenen Projekte gehört eben auch, dass wir uns seit 2011 kontinuierlich mit dem, was wir heute Hate Speech nennen, damals haben wir noch gesagt, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Verschwörungstheorien etc., also mit diesen Phänomenen im Social Web beschäftigen. Ja, und jetzt noch mit allen möglichen anderen Kram, zum Beispiel Antifeminismus und so, was ja in eurem Weltbild alles irgendwie zum gleichen Komplex dazu gehört. Und es ist genau dieses Engagement, was auch immer stärker sichtbar wird eben in der Öffentlichkeit, das ist genau dieses Engagement gegen Hate Speech, was zu einer Hetze führt, die wir in all den Jahren davor in dieser Dimension einfach noch nicht erlebt haben. Ja, und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, ihr habt versagt auf ganzer Linie. Ja. Weil wenn eure von welcher Art von Hetze kann man denn da reden, wenn es doch nicht mehr auf der Straße passiert mit Gabeln und Fackeln? Ja, das ist so. Weil wenn das eure Arbeit ist, seit 20 Jahren irgendwie dafür zu sorgen, dass sowas weniger wird und es wird nur immer mehr, je sichtbarer ihr werdet, dann kann ich wirklich nur sagen. Ja, hat er hier irgendwie direkt vor, so wie die Reichskristallnacht jetzt zu vergleichen mit so der Hetze online. So eine Gruppe an Leuten raffen sich zusammen und disliken ein Video. Ist voll Hetze. Ist voll schlimm. Ja, ist das Reichskristallweb, ist das. Reichskristallweb. Dazu gehört, wie ich eingangs schon gesagt habe, eben diese Bombendrohung oder Post mit einem weißen Pulver und dazu ein Zettel. Milzbrand, du bist tot. Oder Bergida, der Berliner Ableger von Pegida, hat teilweise extra seine Route für seine wöchentlichen Demonstrationen geändert, um eben an unseren Büroräumen vorbeizuziehen. Könnte das vielleicht sein, dass das die Zivilgesellschaft ist, die da auf der öffentlichen Straße an eurem Büro vorbeizieht, weil ihr Sachen macht, die diese Leute nicht gut finden, wie zum Beispiel gegen die Meinungsfreiheit vorgehen oder irgendwelche Verleumdungen über die verbreiten oder so ein Zeug? Wie wäre es auch mit, die Leute nehmen ein Grundrecht, ein verbrieftes Grundrecht in Deutschland in Anspruch, ihren Unmut mit Institutionen zum Ausdruck zu bringen? Das ja, sag ich ja, wir. Zivilgesellschaft, demokratische Kultur, hier. Müsst ihr doch onaniert an den Fenstern stehen, wenn die bei euch vorbeiziehen. Und euch denken, ja, Zivilgesellschaft. Vor allem würde ich ja verstehen, wenn es in der Welt außerhalb vom Internet für die Zivilgesellschaft keine Aufgaben mehr geben würde, aber die gibt es nun mal. Ja, so, da sollten doch eher die Prioritäten sitzen. So zum Beispiel bei den Kindern, bei den neu zugezogenen so Kindern halt im Kindergarten, die Juden als Tiere betrachten und den Holocaust leugnen, ja, so an Schulen, ja. Ja, mach doch mal da was zivilgesellschaftlich, ja. So. Ja, da mal Demokratie stärken oder gegen irgendwelche Verschwörungstheorien vorgehen, ja. Und ja. Da mal nachzuschauen, was da los ist. Hinzu kommen diverse Hausbesuche, zum einen durch die identitäre Bewegung oder verwirrte Einzelpersonen, auch darunter dann wieder. Ich meine, hat er gesagt, oder. Wiederum bekennende Reichsbürger, ebenso Drohbriefe, Morddrohungen am Telefon, Shitstorms. Shitstorm. Da hast du ein Netz. Wie brutal wollen die Leute noch wer? Warte, Shitstorm. Zu Shitstorm möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Affen, das sind ja unsere Vorfahren. Und Affen, die haben als Strategie entwickelt, wenn ein Männchen da war, was einen höheren Status in der Gruppe hatte. Und das Alpha-Männchen erniedrigen wollte, hat man es mit Scheiße beworfen. Und jetzt überlegt euch mal über die Definition Shitstorm, wie unglaublich primitiv wir eigentlich sind, selbst in unserem Sprachgebrauch. Affen bewerfen einander mit Scheiße, um ihren Status niedrig zu halten. Ja. Ja, und dann gäbe es jetzt, naja, du hast schon Unrecht, Alter. Es hat sich schon was getan. Jetzt haben wir Affen, wenn man deiner Analogie folgen würde. Jetzt haben wir Affen, die sich selbst mit Scheiße beschmieren und sagen, hier, donate to my Bananerion, ja. Da verletzt das Stolz von etablierten Medien und Politikern. Oder heutzutage ist es ja schon, als mit Scheiße beschmiert zu werden, wenn man einfach nur darüber redet, wie man jemanden gerne mit Scheiße beschmieren wollen würde. Ja. Sogar noch primitiver. Ich frage mich jetzt auch schon wieder, wann endlich mal diese ganzen Abgeordneten und Gäste im Bundestag irgendwas in diesem Land mitzubestimmen haben. Scheint ja nicht der Fall zu sein. Stattdessen irgendwelche Verwirrten, die das sind ganz, oh weia, da kann alles passieren. Spielt sicher eine sehr wichtige Rolle, wenn es zu Gewalt kommt, aber er ist eben nicht die Ursache, das haben wir eben auch schon gehört. Weder ist Facebook schuld daran, noch das Internet, sondern es sind menschenverachtende Haltungen. Besonders Rassismus in unserer Gesellschaft und eben die toxischen Narrative, die mit diesem einhergehen. Ja, wir müssen Haltungen ändern. Krieg den Haltungen. Also, ich weiß nicht, wenn wir jetzt die Rassismuskeule aufmachen. Rassismus kommt doch von Tribalismus. Sind wir da nicht rassistisch gegenüber Rassisten, wenn wir Rassisten hassen, weil die ja nur ihren Tribalismus ausleben? Mindfuck. Ja, wie alles aus der Richtung Mindfuck ist. Die Antonius-Stiftung ist Teil der Taskforce Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet. Das Justizministerium, ich denke, wir werden auch nachher noch den Staatssekretär Billen ja hören, der sich da ein bisschen stärker oder ein bisschen intensiver zu äußern wird. Aber es gibt in diesem Zusammenhang, dass die Stiftung eben Teil dieser Taskforce ist, eine Erzählung, die in rechtsextremen und rechtspopulistischen Kreisen sehr beliebt und auch sehr verbreitet ist. Und die geht so: Die Stiftung selber würde Inhalte auf Facebook löschen oder Listen erstellen, wer oder was zu löschen sei. Hat vielleicht auch schon mal jemand gehört. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, das ist auch völlig absurd. Aber egal wie falsch. Das war wirklich der Talking Point, dass ihr das selber von Hand zensiert, aber ihr wollt die Voraussetzungen schaffen, dass so eine Zensur existieren kann. Ja. Das ist so ein typisches Feigenblatt-Argument, dass sie immer auch auf ihrer Webseite immer anführen, nein, wir zensieren nicht selber, aber das ist, ihr führt den Leuten, die zensieren, die Hand oder wollt das zumindest. Ja, und ja, ihr riecht euch die ganze Zeit darüber auf, dass Facebook nicht genug macht und so weiter und so fort, genau, und das ist ja das, was der Danisch euch schon von Anfang an vorwirft. Und was wir ja auch damals korrigiert haben in dieser Stellungnahme vom Justizministerium, dass ihr das eben genau tut, diese Flucht ins Privatrecht, dieses Auslagern quasi. Man stellt sich dann vor Facebook und fordert, dass die halt eben mehr zensieren, beziehungsweise mehr löschen und macht dann die Schwelle so hoch, dass quasi die dazu übergehen, einfach alles zu machen, was ihr sagt. So. Also die Filter. Ja, wenn man nicht vorhat, wenn man nicht vorhat zu zensieren, warum stellt man dann Leute ein, die schon Erfahrung damit haben, zu zensieren? Und warum lässt man diese dann auch Meldungen raushauen, die eindeutig auf Zensur hinarbeiten, wie von Mars zum Beispiel? Ja, ja, und du weißt, die Strafen, die er ankündigt, vorauseilender Gehorsam, ja, das wollt ihr da erwirken. Darum geht's. Ich meine, ihr habt doch auch eure Demokratie-Gesterben-Broschüre veröffentlicht. Ah, nee, halt, das war nur die Gesterben. Broschüre, wo ihr, ich weiß nicht, den Narrativ übernommen habt, dass ja, white, cis, heterosexual males immer schon privilegiert waren. Also es ist nicht direkt so reingeschrieben, das habt ihr euch noch nicht getraut, aber es steht halt so auch in eurer Broschüre drin. Und das auch hat, Gamergate ja, war ja extreme Hassrede, wo Leute gesagt haben, wir hätten gern mehr Transparenz im Journalismus und wir haben eine Kritik am Journalismus und er könnte besser sein in unserer Branche. Das war eine extreme Form von Hassrede. Das ist eure Ansicht? Ja, eure Angestellten regen sich darüber auf, dass Polizei nicht genug gegen Maskulisten vorgeht und lauter so ein Kram. Das hört sich halt alles sehr extrem für mich danach an, so nach der Rede von so einem Politiker. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber der Satz so, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Ne? Ja, oder auf deutschem Boden gilt deutsches Recht und die Radiowellen werden in der Luft abgefangen von den Handystrahlen und dann kann man da überwachen, weil es ja nicht deutscher Boden ist. Weißt ja, du? Das zum einen oder halt eben dieser Decker-Komplex und so, das geht ja alles als amerikanisches Hoheitsgebiet. Ja, ich finde das gut. Wir sind doch sowieso nur eine GmbH. Guck doch mal auf deinen Ausweis. Personal steht da drauf. Stimmt. Soll das etwa heißen, die Amadeo-Antoni-Stiftung kann mir gar nichts? Nee, wenn du deinen eigenen Staat ausrufst, dann kann ich dir gar nicht. Dann bist du geschützt. Die haben heute den Peter Fitzek zu drei Jahren und ein paar Monaten Haft verurteilt, den König von Deutschland. Cool. Warum? Wegen illegalen Bankgeschäften. Und vor allem hat er nicht nur 1,5 Millionen mit seinen illegalen Bankgeschäften irgendwie für die Staatsbank seines Königreichs angenommen, sondern niemand weiß, wo die 1,5 Millionen so genau hin sind. Das hätte ich niemals vorhersagen können. Nee, dass die Story so vorhersagen können. So in etwa endet. Er soll auch noch sehr ausfällig geworden sein nach der Urteilsverkündung. Pöbel, was erlaubt ihr euch? Mich zu verurteilen, den König? Übrigens, die Niederlande, die VVD, also der Rutte, 31 Sitze und die PVV, also der Wilders, 19 Sitze. Und da wird sich sicher irgendeine nützliche Koalition finden. Also es sind die Exit-Polls. Das der größte Zuwachs haben die Grünen. Das macht mich ein bisschen stutzig. Aber ja, also ja, die Exit-Polls, also da wäre ich mir noch nicht so sicher. Ja, die Niederländer zählen alles von Hand aus, deswegen habe ich es eben auch nochmal gesagt, es ist ein Exit-Poll und wir haben das ja in Amerika auch erlebt. Und ja, ich würde vor dem Ende. Sie erzählen sich halt gut und deswegen wiederholt man sie auch gerne und vor nicht allzu kurzer Zeit. Ja, deswegen wiederholt ihr die auch immer gerne, diese angeblichen Anschuldigungen gegen euch. Wurden sie selbst in diesem Haus hier wiederholt. Aber solche Dinge, solche Narrative haben eben auch Konsequenzen. Zum Beispiel Milzbrand, du bist tot. Ja, die Konsequenz, die es nicht gibt. Milzbrand, du bist tot? Ja, das war die Konsequenz. Da war halt, was weiß ich, Pulver in dem Umschlag und Milzbrand, du bist tot. So ein bisschen wie bei Räuber und Gendarm, weißt du? Bumm. Ja, ach Gott, ja. Ich habe auch schon Morddrogen bekommen. Kriege ich jetzt einen Preis? Krimmelpreis? Keine Ahnung. Das ist ein Taskforce gründen. Kamm auf den Kopf kleben könntest. Kriege ich jetzt eine Taskforce, meinen digitalen Saalschutz? Kriege ich eine SEK? Für meine Fifis? Keine Ahnung. Ruf die Polizei. Was? Taskforce. Bestimmt. Wir können als Institution damit umgehen Und nichts davon wird uns auch irgendwie in unserer Arbeit aufhalten. Ja, dann. Da können wir ja nach Hause gehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber diese Bedrohungslage, in der sich die Stiftung befindet, ist überhaupt nicht. Das ist eine imaginäre Bedrohungslage, die noch zu keinem Schaden geführt hat. Ist nichts im Vergleich, sagt er jetzt. Gleich zu dem, in dem sich Menschen befinden, die das alles ganz alleine machen. Die sich alleine, ohne eine Organisation. Die alleine in den Bundestag rennen, die alleine Facebook bequatschen, die alleine Satire gegen sich aus den Mediatheken entfernen, die das alles alleine machen, was die Antonio-Stiftung da so macht. Organisation im Rücken, gegen den Hass im Netz stellen und sich engagieren. Es ist ja auch nur eine Stiftung, die das macht, also komm. Eine Stiftung, sie alle zu knechten, ja. Nee, ja. Es gibt viele. Also eine Antwort auf die Frage geben soll, welche Folgen Hass im Netz hat, dann ist meine Antwort Gewalt und Angst. Also wenn du Angst hast, geh zum Psychologen, Alter. Du lässt dir Benzos verschreiben, dann bist du angstfrei von morgens bis abends. Gewalt. Zu saufen, keine Ahnung. Die machen das bloß Polizisten, Feuerwehrmänner, Leute auf Bohrinseln. Immer diese Gewalt und diese, also von Elementen oder von anderen Menschen oder das Feuer, die Angst. Also ich kenne sogar ein Szenario, wo Hass im Netz zu Gewalt geführt hat. Und zwar das Szenario, dass dir irgendwie deine Tür eingetreten wird und die Leute da irgendwie mit diesen Razzien da irgendwie verknackt werden oder so, weil sie was Verkehrtes gebrustet haben, irgendwo ihre Sachen beschlagnahmt, irgendwas, diese 60 Hausdurchsuchungen da von Herrn Maas. Das ist, wo sowas vielleicht zu Gewalt geführt hat, aber ansonsten halte ich das für sehr zweifelhaft. Also die einzige mögliche Welt, in der so Internet-Hass, ja, und Hassrede im Netz, ja, zu Gewalt führt und zu Angst, ja, ist halt entweder, wenn die Leute, wie halt besprochen, ziemlich instabil sind und dafür anfällig sind, oder wenn man das wirklich jetzt buchstäblich auslegt, dass Hassrede zu Gewalt, so für Gewalt sorgt, ne? So, in was für einer Welt müsste man denn da leben? Das müsste so Harry Potter-mäßig sein, wo du mit Magie hantierst, die auf Wortbasis entsteht. Und da verstehe ich schon, dass da zum Beispiel dann in dem Sinne man zensieren sollte, damit Leute diese Phrasen nicht verteilt bekommen, ja. Aber wir leben nicht in so einer Welt. Aber deswegen sage ich immer, all den Hass ins Internet schreiben, aller Hass ab ins Internet damit und dann im echten Leben ein normaler Mensch sein und sich nicht assi benehmen. Weil ich weiß, ich wiederhole mich da, aber wir sind Affen, wir wollen uns vor Tigern verteidigen, weil wir keine Tiger haben und so sicher und wohlbehalten leben wie noch nie von einer Evolutionsperspektive, sehen wir überall Tiger, die uns auflauern. Und deswegen können wir über diese Tiger im Internet schreiben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Internet nicht das reale Leben ist. Außer ja, vielleicht für Shia LaBeouf. Der wird vom Internet getrollt. Aber so davon abgesehen, so, es sind eingebildete, schlafende Giganten, die man versucht zu bekämpfen. Man kämpft gegen Windmühlen, die es gar nicht gibt. Das ist das Problem. Was solche Leute wie Maas einfach maßgeblich nicht verstehen, ist, dass das Internet nichts weiter ist als ein Forum. Ist nichts weiter als eine Verbindung von mehreren Computern, bei denen Informationen ausgetauscht werden und dann dargestellt. Ja, das ist wie so einfach so ein Spielplatz, ja, bei dem Leute sich austoben können. Und wie du schon gesagt hast, ja, wir haben halt schon eigentlich als Menschen ja keine großen Überlebensprobleme, was so Sudden Death angeht, wenn du irgendwie zu jagen hast und dann selbst dabei umkommst. Ja, aber trotzdem biologisch, evolutionstechnisch ist es schon in uns drin und wir wollen uns mit anderen Leuten messen und anlegen. Ja. Wenn es dann verbal passiert, umso besser. So ist doch besser, als wenn Leute auf die Straße gehen und anfangen, sich zu kloppen. Ja. Es gibt immer noch irgendwo ich glaube, das ist irgendwo in England, ja, in irgend so Dörfern, dass man sich da einfach kloppt, dass man einfach rauskommt und sich kloppt. Ja. So, das ist gefährlich. Das ist das Gefährliche. Das jetzt aufs Internet zu übertragen und bei Worten zu lassen, ist vergleichbar einfach Pipifax. Das ist so einfach. Ich Schon seit vielen, vielen Jahren ist das Internet das wichtigste Propagandamedium des Rechtsextremismus. Und diese Saat geht in letzter Zeit immer mehr auf. Die Gewalt gegenüber Geflüchteten steigt von Jahr zu Jahr dramatisch. Registrierte man 2013 noch 69 Straftaten gegen Asylunterkünfte, so waren es 2014 schon 199. Ja, weil es ja auch überhaupt, aber die Zahl der Asylunterkünfte ist garantiert gleich geblieben, ne? Deswegen ist es ja auch eine Erhöhung, bla bla bla. 2015 dann 1031. BKA-Zahlen für das Jahr 2016 liegen noch nicht abschließend vor, aber die Stiftung zählt auch selber. Besser ist das, weil die sind ja schließlich Experten. Hoffentlich sagt er dazu, dass sie sehr kreativ zählen. Ja, genau. Wie war das? Zwischen 80% und 100% falsche Meldungen da auf der angeblichen Rechtsextremismus-Seite von den... Bielefeld war das, wo es jemand nachgeprüft hat. Wie viele Vorfälle es gegen Asylsuchende und ihre Unterkünfte gab. Und wir haben für das Jahr 2016 1963 Vorfälle gezählt. Parallel dazu beobachten wir eine immer stärkere Abschottung im Netz. Konglomerate von Blogs, Meinungsmachern und diversen Facebook-Seiten, die mit der Botschaft unterwegs sind, Flüchtlinge sind schlecht für euer Land, wehrt euch. Oder dann noch die Weiterentwicklung davon, das System, also Politik, Presse, Institutionen, das System ist schuld an all diesen Dingen, wehrt euch dagegen. Die sind komplett unschuldig. Nichts, was irgendwie in diesem Land an Gesetzen gemacht wird, ist die Schuld des Systems. Gar nichts. Redet er gerade von der Antifa? Oder habe ich da was falsch mitgeschnitten? Ach so, ja, da wurden wir auch belehrt. Das hieß es irgendwie, alle Parteien wären sich einig, dass man nicht redet mit Rechten. Und danach hieß es dann, Deutschland wäre von den Rechten regiert, irgendwie. Die Behörden sprechen davon, dass die Hemmschwelle zur Gewalt gegenüber Geflüchteten deutlich gesunken ist. Mittlerweile kommen mehr als 80% der Täterinnen und Täter aus dem gleichen Ort und sind bisher nicht im Zusammenhang mit politisch motivierter Gewalt in Erscheinung getreten. Knapp die Hälfte dieser Menschen ist bisher überhaupt nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Wir sehen an diesen Dingen, der Hass... Ich weiß halt auch nicht so, ich keine Ahnung, ist euch vielleicht wieder sowas wie der NSU passiert? Diesmal mit Leuten, die andere Leute verprügeln und nicht gleich ermorden, ist vielleicht sowas wieder passiert? Ich weiß nicht, malt ihr mir hier eine Bedrohung aus, die unglaublich groß ist, damit ich schön selber wieder in meiner Angst bleibe? Also, so, ich weiß nicht, so... Stacheldraht durch die Köpfe der Leute, Alter. Das ist so gut gezogen, das ist innerhalb von den Köpfen von den Leuten. Ja, das muss man ja auch machen, das haben sie ja ganz deutlich gesagt. Ja. Das reicht sehr weit über das rechtsextreme Spektrum hinaus. Und das Problem ist tatsächlich mitten in unserer Gesellschaft. Und da ist das Netz sicherlich ein relevanter Faktor, der eine Weltsicht so mitverdichten kann, dass ein Handlungsdruck entsteht, der dann wiederum in Gewalt mündet. Als Beispiel wäre hier zu nennen das Netzwerk der Nein zum Heim-Seiten auf Facebook, wo ja täglich entsprechend agitiert und gehetzt wird. Dort werden Proteste organisiert, Gewaltfantasien formuliert. Und für viele reicht es sicherlich auch, auch das haben wir eben schon gehört, sich im Netz einfach entsprechend auszulassen, aber für einige eben allerdings nicht. Die gehen dann auf die Straße und reicht auch das nicht mehr, dann wird eben angegriffen. Aber nochmal, das ist dein gutes Recht, auf die Straße zu gehen, für was, wofür du stehst. Das ist, er schiebt es hier schon in so eine dunkle Richtung irgendwie. Ah ja, dann gehen sie erst, machen sie im Internet rum, dann gehen sie auf die Straße und dann gibt's Gewalt. als wäre das eine Vorstufe. Frech, das ist doch wirklich eine von den so wirklich langweiligsten und intellektuell langsamsten und schlechtesten Formen von Argumentation zu sagen, weil dieses brauchen wir jenes als Bestätigung für jenes. Ja, der Typ hat nicht nur so einen fetten Bias, was die Antonio Amadeo Stiftung angeht und dieses ganze Hate Speech Quatsche, nehme ich mal an. Ne? Der Typ ist ja, so wie ich das verstanden habe, so aus der Ecke eher, Antonio Amadeo Stiftung, ne? Ja, ja. Amadeo Antonio. Ja, genau, Amadeo Antonio, ne? Dann hat er nicht nur so einen Bias, das heißt, erstmal schließt er sich selbst aus, davor Leuten zu diktieren, was dann nun richtig und was falsch ist, geschweige denn, dass die Stiftung das irgendjemandem sagt, und dann noch hinzugehen und zu sagen, ja, wir brauchen das, weil Hetze existiert. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, was man machen könnte. So, einfach zum Beispiel, die einfachste wäre, das einfach sein zu lassen und nicht weiter darauf einzugehen. Ist doch egal. So, passt doch. Ja. Meinungsaustausch. Wenn es falsch ist, ist es falsch und da braucht man auch keine Taskforce, die das einem dann verkündet. Ja, weil für alles, was ja erzählt wird, was ja so furchtbar ist, was man bekämpfen muss, haben wir existierende Gesetze. Warum brauchen wir jetzt mehr Gesetze, mehr Gruppen, mehr Ausschüsse? Ja, weil die Leute ja erst ins Netz gehen, dann auf die Straße und dann, wenn das nicht mehr reicht. Weil ja auch Körperverletzung legal ist in Deutschland. Das heißt, um den Hass zu verhindern, sollten wir in der nächsten Flüchtlingskrise einfach den Leuten den Strom abschalten. Dann können sie schon gar nicht ins Internet gehen und gehen auch nicht mehr auf die Straße. Ja, Schachmatt, oder halt eben ganz hart vorgehen, schon alleine gegen die Einstellung der Leute. Das wird ja da die ganze Zeit schon gesagt, die Einstellung ist das Problem. Man müsste halt wirklich mal dafür sorgen, eher im Gegenteil, anstatt zu versuchen, jetzt vorzubeugen, damit nicht noch mehr Hass existiert, müsste man sich so eine Taskforce aneignen, die das mit Absicht eskaliert, damit man genug Beweise hat, um diese Leute dann vor Gericht bringen zu können. Ja? So, das wäre eine viel effektivere Version, als zu sagen, wir werden jetzt eine Taskforce haben, die eh alles zensiert und dann rennen die Leute dann von alleine eh irgendwann weg, ja, auf eine andere Plattform. Damit haben wir dann zwar das Problem nicht beseitigt, aber wir fühlen uns gut. Ja, wer weiß, welche Praktikantin da irgendwie das Mehlpulver in den Umschlag packen musste und dazu schreiben irgendwie, was war das? Sowieso, du bist tot. Ja, das ist halt auch das Ding. Also wenn du mir da nicht dann eine Verurteilung zeigen kannst, wer den Brief abgeschickt hat, sage ich halt Bullshit. Das kann auch einer von euren eigenen Angestellten sein, der sich denkt, vielleicht haben wir nicht genügend staatliche Förderung und deswegen sind wir unter Feuer. Also ich kann das euch einfach nicht einfach so glauben. Sorry, also das mache ich halt nicht. Also der körperlichen Gewalt kommt noch eine andere Form der Gewalt. Wir beobachten, dass sich Minderheiten immer stärker aus dem sichtbaren Raum zurückziehen. Das beobachtet ihr, ja. Wo beobachtet ihr das? Die kleinste mögliche. Die kleinste mögliche Minderheit ist das Individuum, okay? Das ist die kleinste mögliche Minderheit. Und nur weil der jetzt irgendwie, ich weiß ja nicht, wovon er ja genau redet, wenn er von Minderheiten redet. Ja, ne? Wahrscheinlich meint er, dass ich jetzt schon, wahrscheinlich meint er, dass ich jetzt die Muslime schon verschleiern, damit sie nicht mehr so sichtbar sind. Ich meine, das mit den Minderheiten finde ich auch lustig. Also China hat eine Reisewarnung, Empfehlung für die Studenten in Deutschland gegeben, dass man sich, also wie man sich zu verhalten hat, um halt sicherzustellen, dass man nicht überfallen wird und vergewaltigt wird. Und bei den chinesischen Studenten ist es normal so, dass du dich halt in sozialen Medien darüber austauschen tust, wann du denn die Uni verlässt und wann du ankommst, weil sie durch Übergriffe mittlerweile sich fürchten, und dann tut dann ein Studienkollege von dir dann, oder Studienkollegin von dir, dann die Polizei rufen, wenn du nach 10 Minuten auf deinem Heimweg, wenn du dich nicht meldest, also wenn du nicht rechtzeitig ankommst, wenn du sie nicht anschreiben tust. Weiß ich nicht, warum sie das genau machen, ist vielleicht super viel Angst, vielleicht auch tatsächliche Übergriffe, wer weiß das denn schon so genau, aber da ist der Minderheitenschutz dann irgendwie egal oder wichtig oder unwichtig, darf man die anhören? Passen die gerade politisch opportun ins Konzept oder nicht? Also so, ich, Kongruenz habt ihr einfach nicht. Das ist mein Problem. Ihr seid nicht kongruent. Selbst wenn ich euch eure ganze Identitätspolitik vom Minderheitenschutz, wenn ich die euch schenken würde, selbst innerhalb dieser Logik seid ihr nicht kongruent. Und das ist das Erbärmliche. Ja, worum geht's denn überhaupt? Also wo sind die Prioritäten da wiederum gesetzt? Ja, ich sehe bis jetzt so zwei Elemente. Das erste ist Minderheiten schützen und das zweite ist Wahrheit herausfinden und bewahren. Ja? Stufe 3, Profit. Genau. In welcher Reihenfolge sind die denn die zwei Elemente, wenn nicht noch mehr hintereinander geschaltet? So, was ist denn die erste Priorität? Die Wahrheit oder Minderheiten zu schützen? Ja, denn das sind keine Synonyme, keinesfalls. So, nein, nee. Das ist eher das Gegenteil davon, denn eben erst durch die Behandlung von Minderheiten als besondere Minderheiten werden sie herausgegrenzt und zu etwas anderem gemacht. Ja, das, so, kein Mensch, der in der Minderheit ist, ja, und sich integrieren will, ja, will darauf bestehen, als Minderheit behandelt zu werden. Das ist eher das komplette Gegenteil, ist dann gewollt. Und vor allen Dingen dieser Spruch alleine, der widerlegt sich schon selbst. Wir beobachten, dass Minderheiten sich immer mehr zurückziehen. Ja. Also, was für ein Quatsch. Ist so, was will der machen? Das ist ja genauso, wie wenn man jetzt sagen würde, ja, Segregation ist ja gut, solange die Minderheiten da ja geschützt werden. Ne? So, die Minderheit von Muslimen, die Minderheit von Schwarzen, die Minderheit von Russen, von Irländern, von Türken, die werden ja geschützt, wenn man sie nur in ihre eigenen Habitate reinpackt. So, das ist ja toll. Nein, ist es nicht. Es ist überhaupt nicht toll. Segregation. Und dass Menschen, die sich im Netz und auch außerhalb des Netzes engagieren, immer mehr eingeschüchtert werden. Sie erleben Shitstorms gegen sich und werden entsprechend dann so auch zum Schweigen gebracht. Oder es werden dann Telefonnummern und Adressen dieser Leute veröffentlicht. Die Aufforderung zur Gewalt ist dabei natürlich immer implizit. Ach, du liest auch links unten in die Media oder was? Ja. Also, haben diese Leute Kinder, dann werden auch gerne mal Bilder von Schulen oder vielleicht sogar direkt von der Schule des Kindes veröffentlicht oder eben von dem Kindergarten, auch da implizit die Aufforderung zur Gewalt. Und diese Menschen... die Aufforderung gegen die Schule oder was? Oh mein Gott, das ist ja genauso, wie wenn er jetzt sagen würde, wenn jemand bei sich die Eingangstür nicht abschließt, dann ist es ja schon implizit eine Einladung zu Gewalt. So, nein. Nee, aber man muss sich schon selbst beschützen, dem stimme ich schon zu, aber das ist ja noch lange keine Aufforderung zu Gewalt. Ja, also wenn es ist eine Androhung von Gewalt, aber doch keine Aufforderung. Ja, das zumindest ja, das erstellt Möglichkeiten, überhaupt angegriffen zu werden. Das ist ein Bild von der Schule ihres Kindes. Ich fordere sie hiermit auf, Gewalt tätig zu werden. Menschen leben dann völlig in Angst. Und ziehen sich zurück und an Engagements in diesem Fall überhaupt nicht mehr zu denken. Auch gibt es die Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten, ebenso die von Politikerinnen und Politikern. Also das mit dem Engagement, das hängt auch immer ganz stark davon ab, wofür man sich engagiert und wie. Und solange, also wie ihr die Pamphlete druckt, die ihr druckt, und solange wie ihr die Dinge vertretet, die ihr vertretet, ist euer Engagement wirklich nicht besonders wichtig. Und da werde ich alles dafür tun, dagegen anzureden und auch weiterhin. Ja. Ihr seid gesellschaftsschädigend mit dem, was ihr macht. Ihr glaubt, ihr seid die Guten, aber ihr schadet der Gesellschaft. Ihr schadet der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit dem, was ihr macht. Deswegen bekommt ihr so viel Gegenwind. Ja, und eure Mitarbeiter reden jede Menge Bullshit. Lebensfremden Quark und feindseligen Quark teilweise. Aber weil das ja feindselig nicht gegen eure super tollen geschützten Gruppen ist, da kommt euch das dann wieder wie was Gutes, was Positives vor. Ja, wir denken nur bei Hetze an Journalisten, an die Sachen, die Achse des Guten, den Tichy etc. pp. In letzter Zeit getroffen haben. Ja. Die Mob-Aktionen, da war die Amadeo Antonio ganz still. Irgendwie. Das war hier nicht aggressiv genug vielleicht. Ja, wenn die jetzt noch geschrieben hätten, du bist tot, dann wäre es vielleicht zu viel gewesen. Auch da erleben wir einen Rückzug. Wir haben ja immer mehr der Geschichten, dass dann vor allem auch auf kommunaler Ebene Politikerinnen und Politiker sagen, so, mir reicht's, ich halte das nicht mehr aus, ich bin weg. Und aus diesen Dingen resultiert eine Art Sprachlosigkeit, Nicht nur gegenüber den Hetzenden, weil wir nicht genau wissen, wie sollen wir eigentlich mit denen umgehen. Also wir hatten das ja eben schon mit dem Overton-Window gehört. Also ist das überhaupt noch in der Grenze des Diskutablen oder nicht? Ist das diese ominöse Gegenseite, die man auch zu Wort kommen lassen muss oder nicht? Und es sind immer noch Menschen, du Scheiß-Spasti, Alter. Ab wann kann man mit den Menschen nicht mehr reden? Soll man mit den Leuten in Nordkorea reden oder sie? Keine Ahnung. Schicken wir eine Nuklearrakete hin? Tun wir sie umbringen? Die glauben alle an die falschen Dinge. Wir haben damit das Recht und die moralische Überlegenheit, diese Menschen von ihrem Leid zu befreien. So hört sich das für mich an, Alter. Ab wann kann man nicht mehr reden? Man kann immer reden. Was willst du denn sonst anderes machen, außer zu reden? Sag's mir. Ja, gewalttätig werden. Ja. Und jetzt am besten rausgehen und dann einfach stell dir einfach vor, wenn diese Taskforce von Heiko Maas sich dann dahin entwickelt, dass sie begreifen, dass ja verbale Gewalt mit verbaler Gewalt so bekämpft werden muss. Ja. Und die haben dann im Endeffekt eine Taskforce an Shitlords. So, die staatlich subventioniert werden. Das wäre doch mal was. So, dann könnte ich da auch mal arbeiten gehen. Das wäre mal toll. Bezahlt werden fürs Shitlord sein. Ach, das wäre so toll. Das wäre so toll. Oh. Aber zu dem, was Abel da gerade gesagt hat, für so Rant-weise, ne? Ja, da fehlt echt eigentlich nur noch jetzt zu sagen, ja, der deutsche Herrenmensch, so, der braucht jetzt Lebensraum im Internet und deswegen hier. Wortwörtlich. Also, weißt du, keine Ahnung, die Menschen denken etwas Falsches. Wir müssen sie dafür bestrafen. Helft mir, sie besser zu bestrafen. Wir brauchen eine Taskforce. Unsere Politiker rennen uns weg. Wir brauchen Journalisten für unsere gute Sache. Wir müssen den Menschen zeigen, was der einzige richtige Weg ist. So hört sich das für mich an. Ohne Spaß. Die großinternetische Lösung. Ja. Ja, wahrscheinlich die ganzen extra beim BND beauftragt, sämtliche Metadaten von allen Minderheiten in diesem Land zu sammeln, damit sie dann gucken können, ob die jetzt weniger sichtbar werden oder so. Also das scheint ja auch ganz vor allem finde ich es ja auch ganz lustig, dass die Leute, die sich über verbale Gewalt so aufregen, eine Taskforce haben, was ja Force schon im Namen hat und demnach schon irgendwie Gewalt suggeriert. So. Task Force, oh Gott, nein. Ah, Rape Culture hier. Können wir nicht einfach mal klar die Grenze ziehen und sagen, naja, das ist völlig außerhalb des Rahmens des... Das, ja, genau. Können wir nicht mal klar die Grenze ziehen und sagen, das ist klar außerhalb der Grenze. Was akzeptabel oder tolerabel ist. Und diese Klarheit fehlt allerdings an vielen Punkten. Ja, die Klarheit, dass das... Was machen wir denn dann? Wir ziehen die Grenze und dann? Was machen wir dann? Ja, dann gehen wir gegen das vor. Gehen wir genau gegen das vor? Wir haben die Klarheit, gegen das vorzugehen, Mensch, Ebel. Ah, wir haben die Klarheit. Genau. Wie wäre es, wenn wir das verbrechen? Wir lassen das. Die Boote mit dem das drauf nicht durch, sondern schießen auf die. Ist doch ganz einfach. Entartete Sprache. Ja. Punkten. Und gleichzeitig überträgt sich das aber eben auch innerhalb des demokratischen Rahmens auf die Debatte. Auch da beobachten wir eine immer stärker werdende Sprachlosigkeit. Wie sollen wir überhaupt miteinander diskutieren? Wie sollen wir überhaupt miteinander diskutieren? Ja, was ist noch erlaubt? Ne? Ja. Was ist noch erlaubt? Ja, was darf man noch denken? Welche Argumente darf man noch vorbringen, ohne dass es rassistisch ist? Ohne dass man unter eure Räder kommt. Ja. Sollen wir miteinander reden? Auch darüber hatten wir eben schon im vorherigen Vortrag was gehört. Ich hatte eingangs gesagt, dass das Netz eben nicht die Ursache für die Gewalt darstellt, wohl aber, dass es eine wichtige Rolle spielt. Das Netz beschleunigt und es konzentriert. Vorurteile werden verstärkt und sie verfestigen sich. Aber ist das alles eigentlich wirklich... Ich meine, das Netz, was macht denn das Netz mit, sagen wir, keine Ahnung, mit allem anderen? Es macht alles schneller, alles funktioniert ein bisschen simultaner. Also das ist einfach nur dieses Grundding. Das Netz macht Organisation einfacher. Das war's. Das ist alles. Vor allen Dingen auch schon wieder vollkommen falsch, was er gerade gesagt hat. Das Netz konzentriert. Das Netz konzentriert einen Scheiß. Also im Netz, da kannst du so viel Zeit verplempern und von einer Sache auf die nächste Sache klicken. Es gibt ja nicht umsonst diese irgendwie in wie viel Wikipedia-Klicks, wenn man nur über die Artikel geht, kommt man irgendwo da und da an bei einem bestimmten Artikel und solche Sachen, ne? Also das ist überhaupt nichts konzentriert. Das hängt alles irgendwie lose miteinander zusammen und im Endeffekt hängt es ja nur davon ab, was man sich da irgendwie rauspickt aus der ganzen Nummer und was halt da ist. Also Angebot und Nachfrage, es ist halt ein freier Markt der Ideen. Also sollte es zumindest sein. Das Netz konzentriert. Nicht so neu und ist das eigentlich wirklich alles vor 2 Jahren, als zumindest in Deutschland dann die große Debatte losging, ist das dann erst wirklich vom Himmel gefallen? Oder war das nicht eigentlich schon immer da und wir sind jetzt erst ob dieser neuen Dimension von Misstrauen, Wut und Gewalt, sind wir nicht erst jetzt deswegen dann gezwungen, genau hinzuschauen? Und vielleicht tauschen wir uns auch wirklich jetzt zum allerersten Mal mit all den Menschen aus, die es um uns herum gibt, mit denen wir hier zusammenleben und die aber nicht direkt Teil unseres näheren Umfeldes sind. Und natürlich sind wir zu Recht erschrocken über das, was wir sehen und über das, was wir erleben. Das wieder, ja. Natürlich sind wir zu Recht erschrocken über das, was wir sehen und das, was wir erleben. Ja. Ja, ich komme auch gar nicht damit klar, dass der Typ hier gerade Gewalt auf Messageboards mit Gewalt auf Straßen zusammensetzt, als sei es dasselbe. Du hast meine Memes gestohlen und ja, meine Dateien gecheckt. Wie kannst du nur? Das. Also ich meine, S wird ja jetzt neu verfilmt, aber das ist auch ganz gefährlich. Jeden Tag denke ich mir wieder so, oh mein Gott, wenn mir das jetzt passieren würde. Alter Schwede. Und auch das haben wir heute schon mehrfach gehört. Wir können ja, haben wir. Wir können jetzt nicht einfach über irgendwelche Gesetze oder irgendwelche Institutionen dafür sorgen, dass dann der Hass aus den Köpfen der Leute gelöscht wird. Wir brauchen Chips. Wir tun den Leuten Chips einpflanzen und Mutti kann auf den Knopf drücken und alle ruhig stellen. Das sollen wir machen. Das wollt ihr doch. Das sagt's doch einfach. Oder hört auf mit dem Geschwubbel. Ihr redet vor den Politikern über Sachen und dann denkt ihr euch so, die Politiker, die werden bestimmt nichts machen. Das erste Mal wäre ich froh, wenn die Politiker wirklich nichts machen. Ja, ey, die haben echt Angst, aber auch vor dem Falschdenk, ne? Das ist nämlich dieses Das, was wir da die ganze Zeit haben. So die Einstellung der Leute, die Vorurteile der Leute, das, was sie dafür Hass irgendwie halten bei den Leuten, irgendwelche Informationen, die angeblich alle haben, die so falsch sind und was sie dann daraus für einen Handlungszwang dann alle unweigerlich ableiten. Ich meine, die könnten sich auch einfach hinsetzen und sagen, wir finden Ethnonationalismus doof. Das wollen wir nicht. Ja, manche Leute in der Pegida-Bewegung tun Ethnonationalismus vertreten. Wir müssen gucken, dass die Leute keine Gefahr werden. Wir müssen irgendwie mit denen reden. Das wäre irgendwie, weißt du, dann wüsste man in etwa, was die versuchen, in Worte zu kleiden, aber es nicht geschissen bekommen, weil halt es ist selber schon in der politisch korrekten, ich traue mich nicht, meinen Mund aufzusagen, Schiene, einfach schon viel zu verfahren sind. Die Leute, die hier von Gewalt im Netz reden, ja, sind auch diejenigen, die da die Ersten sein werden, die Gewalt im Netz legitimieren werden gegen die anderen Leute, die nach ihrer Meinung gewalttätig sind. Ja. Denn das macht kein Recht daraus, nur weil jemand, sagen wir mal, wirklich explizit negative Sachen postet, wirklich als wirklich so Hass halt, ja, dass man diese Person dann durch Algorithmen erfassen würde, ja, und diese dann mit all ihren Aussagen nicht mal löschen aus dem Internet, sondern einfach nur shadowbannen, dass die Person dann einfach weniger Interaktion bekommt mit anderen Leuten, dass sie nicht mehr gesehen wird von so vielen wie vorher. Und das hat nämlich eine viel größere psychologische Auswirkung auf Nutzer. Wenn sie dann erfasst werden und ihre Gedanken zwar teilen, aber niemand sieht sie, das ist etwas, was aktiv zur Depression beitragen kann. Und es ist einfach so absurd, dass diese Leute dann ja heißen so hier, wir müssen aufpassen, was die Leute denken. Ja, anstatt dass ihr aufpasst, was die Leute denken, schaut doch mal, wie ihr Argumente dagegen aufbauen könnt. Und das macht keine Taskforce. So, nee. Alter, wirklich so aus eigener Erfahrung, von mir aus selbst, ja, brauche ich eigentlich nichts weiter als eine Liste an Fehlern, an Sophismen, die Leute in Argumenten machen, so strukturmäßig, ja. Und das Zweite ist, wie ich diese Fehler dann nicht mache bei mir selbst. Also einfach nur Regeln der Logik und der Argumentation, ja. Das ist alles. Ich brauche da nicht den Staat für, ich brauche da nicht eine Taskforce für, niemand braucht eine Taskforce dafür, ja. Oh mein Gott. Mit großem Autismus kommt große Verantwortung. Das finde ich auch. Einfach anerkennen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, die eben auch nicht nur den digitalen Raum betrifft, sondern eben alle Räume, auch außerhalb des Netzes. Genau. Guckt euren Familienangehörigen in die Köpfe, guckt euren Freunden in die Köpfe, guckt euren Arbeitskollegen in die Köpfe. Ja. Und wenn ihr was seht, was jemand gesagt hat, was nicht halal ist, ja, dann hier reportet das doch mal an die Stasi. Ich meine Antonio Amadeo Stiftung. Alter. Und damit ende ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ende, nicht Alter. Ende dein Leben, Alter. Ende deine professionelle Karriere, Alter. Das war anstrengend. Gut. Ja. Ach, gut, dass ich Bier getrunken habe. Das in the wind. Vor allem hat er auch so einen Richard Spencer Sidecut, Alter, dieser Nazi. Ja, guck dir die Haare an. Das sind die Haare des Bösen. Ja. Ich glaube, der postet bestimmt auch Pepe-Memes. Heimlich. Ja, heimlich. Das kontrolliert der Opposition, weißt du? Ja, gleiche Frage wie eben. Wollen wir noch einen, oder? Jetzt noch einen, Alter. So, ich meine, ich bin schon, sagen wir mal so, der Online-Gewalt von Antonio Amadeo Stiftung und Sascha Lobo schon gewachsen, aber ach du Kacke. Ach, nee, Alter, ich weiß nicht. Also wenn die Leute da so abstimmen dazu, dann lasse ich mich gern drauf ein, aber ab einer bestimmten Stufe müssen die schon Geld dafür bezahlen, Alter. Nee. 400 Millionen Euro. Ja, weil unter einer Million fangen wir ja nicht an. Ja. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass Worte im Internet irgendwelche psychologischen Schäden an uns ausrichten, sondern einfach, weil wir schon irgendwie Zeit, die wir da rein investieren, gerne mit Existenzbestätigungen zurückbezahlt werden, bekämen. Ja, das wäre toll. Also, wenn ihr irgendeinen Think Tank kennt oder eine Weltverschwörung, dann sagt denen, dass wir 1 Million Euro annehmen, um uns zu verkaufen. Wenn wir irgendwann anfangen zu sagen, in Tibet ist nichts passiert. Nein, Quatsch. Also ich fahre jetzt auf die Krim in Urlaub. Da soll es sehr schön sein. Die Leute rufen nach Kartoffelsalatrezepten. Ja, ich sehe das auch schon. Nein, nicht noch mehr Kartoffelsalat. Mir wird schon schlecht. Wir danken Ihnen für den eindringlichen Vortrag. Herzlichen Dank. Wir hätten noch einen Expertenvortrag. Es geht jetzt darum, worüber wir eigentlich auch. Und wir weißt, unser Kartoffelsalat, der ist mit Liebe gemacht und mit dem Schwanz umgerührt. Ich fühle mich auch schon total penetriert von der Rede. Ja, jetzt gibt es der hat doch eigentlich einfach nur Product Placement gemacht für die Antonio Amadeo Stiftung. Ja. Das war Werbung für Hass. Amadeo und überall ist Hass, habe ich gehört. Und ich habe jetzt Angst vor das. Hass aus der Tube. Instant Hass. Hass to go. Das war wahrscheinlich das Pulver, das war wahrscheinlich der Instant Hass. Da muss man noch Wasser dazu tun. Dann. Nein, das war Hasperin, kleingerieben. Das war dann genau. So Hass Food. Das ist Hass Food, wie Fast Food, aber mit Hass. Ja. Das war Mars Hass. Schon den ganzen Tag reden, nämlich über Verschwörungstheorien. Was genau ist das eigentlich? Jemand, der sich explizit nur damit beschäftigt, und zwar schon sehr lange mit Mythen. Ich Dr. Esoterik. Axel Stoll. Verschwörungstheorien, Alter. Jedes Mal, ich werde es so oft sagen müssen, man muss es nicht glauben. Man kann eine Idee in seinen Verstand aufnehmen, ohne sie zu akzeptieren. Es ist nicht so, dass die Leute reihenweise umfallen, wenn sie nur einmal hören, dass die Elite ihres Landes Reptilienmenschen sind. Das ist halt echt einfach so schon die Definition. Sorry, Chris, aber so das, was Abel gerade gesagt hat, ne, mit in eine Position hören, ohne sie gleich annehmen zu brauchen, ne, so ist halt echt schon die erste Stufe von so einer primitiven Intelligenz, okay? Dass, ja, dass du Sachen siehst in der Welt und sie analysierst und dann trotzdem nicht damit einverstanden bist und das dann auch so gut sein lässt, ja? Oi, ja. Oi. Aberglaube, Parawissenschaften, stellt ja alles auf den Prüfstand und im Moment noch auf dem PC zusammen. Herr Harder, sagen Sie uns, wenn Sie soweit sind, bitteschön, Sie haben das Wort. Brauchen Sie noch einen Moment? Gut, dann wird jetzt noch eben der Platz getauscht. Ich nehme an, Sie werfen uns eine Präsentation an die Wand. Da steht auch schon, erst ab 18 enthält schockierende Bilder. Okay, sind wir alle über 18? Ja, das ist auch so ein sehr gewaltbasiertes Wort. Ich möchte oder werde im Grunde das, was meine beiden Vorredner gesagt haben, nur mit ein paar Bildern und Filmen illustrieren, sofern das funktioniert. Das ist Musik. Ich bin getriggert. Kommt jetzt mit einem Chemtrail-Video an, oder was? Was jetzt folgt, ist nichts für Kinder. Damit sollten diese jetzt spielen gehen. Ihr glaubt alles zu wissen, ebenso Erklärungen für alles zu haben. Ich sage, ihr habt ja keine Ahnung, was alles um euch herum geschieht. Ken FM ist ein Reptiloid. Jetzt haben Digga, ich verreck einfach. Digga, Moment, nochmal zusammenzufassen. Das ist eine Veranstaltung, bei der die alle sind, die vom Staat gemacht wird, ne? Das ist im Bundestag direkt. Im Bundestag drin. Ja. Im Bundestag drin. Ja. Zeigen die Videos, die einfach so offensichtlich einfach die Low-Quality-Bait überhaupt ist. Ja. Oh mein fucking Gott, Alter. Nein, die brauchen nicht mal auf Poll gehen. Ich hab's überschätzt, okay? Die müssen einfach nur irgendwo aufs Internet gehen. Irgendwo, ja. Ich möchte, dass der Bundestag untersucht, ob Bielefeld existiert. Oh mein Gott, ja, bitte, Alter. Genau, wir spammen Antonio Amadeo Stiftung damit zu und Heiko Maas' Taskforce damit zu, dass wir ihnen ständig irgendwelche Verschwörungen in den Kopf werfen und die müssen das erstmal belegen, dass es das nicht so ist, ja. Naja. Oh mein Gott, was ist das? Ich will das jetzt weiterschauen, Alter, das ist so Demon surreal. Demon Engel oder so eine Art Seelenverführer, ja. Das ist so surreal. Es wäre noch surrealer, wenn die jetzt, surrealer, wenn die jetzt irgendwie Gamergate hätten, okay? So, Gamergate im Bundestag. Reptiloide, eine menschenähnliche Formwandlerkreatur, sehen wir da jetzt gerade für die Leute, die uns nur auf Audio hören. Das sind einfach Reptiloide oder Dämonen sind Wesen aus anderen Welten, direkt aus der Hölle, um uns alle zu lenken. Leicht zu erkennen an ihren Augen, die plötzlich Form und Farbe wechseln. Ach, die meinen jetzt, Ken FM wäre Reptiloide, oder wie? Also sorry, wenn du nicht sowieso schon religiös total einen an der Waffel hast oder eine Messabhängigkeit hast, kannst du das doch nicht ernst nehmen. Alter, ja. Ohne Spaß. Und wenn du eine Messabhängigkeit hast, dann bist du kein politisch gefährlicher Faktor. Also du brauchst absolute Paranoia, die behandelt werden muss, um das tatsächlich zu sehen und dann wirklich als wahr zu empfinden. Dann kannst du doch auch argumentieren, dass die Leute kein 2012 von Hollywood angucken dürfen, weil sie sonst glauben, dass die Welt untergeht. Es gibt im Bundestag übrigens einen Andachtsraum, ne? Also wo man halt hingehen kann und zu seinem imaginären Freund flüstern kann. Heilige Scheiße. Leute, das Lustige ist ja, dass sie im Bundestag einen Disclaimer hatten davon, ja, sind wir dann alle über 18. Ja, ich glaube, das war in diesem Video vorne dran wahrscheinlich. Ja, das war dann ein Video, das kam am Anfang drin, so dass die unter 18 bitte rausgehen sollen. Aber die haben auch selbst die Frage im Bundestag gestellt. Haben die selbst nicht... Ja, aus Witz natürlich. Das haben die ja selbst nicht daran geschnitten. Das war in diesem Video, was wir jetzt zeigen, halt schon dran, denke ich mal. Okay, aber Alter, das ist Gewalt. So ein Indiz oder dessen veränderte Haut. Sie besetzen die höchsten Positionen sind in den Medien überall zu finden und lenken die Politik heimlich von hinten. Sie sind die wahren Herrscher dieser Welt. Die lenken die Politik von hinten. Oh, ja, Politik, geile Scheiße, von hinten. Oh, ja. Alter, nee, ich muss davon einen Screenshot machen, Alter. Macht bitte alle Screenshots davon, Alter. Wo haben die das gefunden? Alter, wo haben die diese raren PPs her, Alter? Was ist das? Was ist das? Pepokratie. Oh mein Gott, Mimetic Warfare, Alter. Das ist da eigentlich was für Troll or not a Troll bei den Drunken Peasants jetzt. Und wisst ihr, was das Geile ist? Das ist eine Verschwörungstheorie, aber es gibt 60 verschiedene Geschlechter. Ja, unbedingt, ja. Ja, jetzt mal nicht so biologisch rein und behaupten hier irgendwie, dass Echsen keine Menschen sein können, ja? Ja, ich identifiziere mich als Echse. Ich bin transparent. Ja, hier die Nazis, die Nazis haben auch nicht geglaubt, dass Echsen Menschen sein können, ja? Also. Was Sie da gerade gesehen haben, ist die Reptiloiden-Weltverschwörung. Und ich habe das lange Zeit nicht für möglich gehalten, dass das wirklich ernst gemeint sein könnte. Also die Vorstellung, dass unsere Welt von Echsenmenschen beherrscht wird, dass zum Beispiel die Queen ein Reptil ist und natürlich auch Frau Merkel. Aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob solche Sachen wie Exit jetzt wirklich als Witz gemeint sind. Denn es gibt tatsächlich Leute, die ihre Zeit damit verbringen, Reptiloide zu identifizieren. Ja, es gibt auch Leute, die damit Zeit verbringen, mit ihrem imaginären Freund im Himmel zu sprechen. Um Gottes Willen, Bekloppte gibt es überall. Warum kommt jetzt keiner aus der Runde, steht einfach auf und sagt so, ich kündige, Alter, ich habe keinen Bock. Ich finde es gut. Ich finde es wichtig, dass sich der Bundestag mit den Reptiloiden beschäftigt. Fucking Memes, Alter. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, Reptiloiden sind Minderheiten, die immer weniger sichtbar werden. Ja. Also was kommt als nächstes? Irgendwie My Little Pony Fanfictions vorlesen? Oh Gott, nein. Ich bin nur so ein Flatterschei oder wie der heißen erzählt. Das muss sein. Oh. Alter, wenn das wirklich das ist, was diese Taskforce macht, Alter, ich will da einfach eiskalt arbeiten gehen. Ich will das einfach zu meinem Job machen. Der so, Typ ist so ja jetzt irgendein anderer, aber halt auch so ein Experte. Was der Geier, was so ein Experte der ist. Ich will auch so ein Experte sein, ja. Ich bin schon als Experte geboren, ja. Ah, sexy. Ja, aber darfst du im Bundestag hier einen erzählen vom Pferd? Nee, also bitte. Einfach Petis, Alter. Was sie sagt, ist nicht so wichtig. Sie müssen nur auf die Augen achten. Super geiles Photoshop. Ach Gott. Und jetzt gucken Sie ganz andächtig den scheiß Bildschirm an. Ja, für die einen ist es ein simpler Bildfehler, für die anderen der ultimative Beweis, dass auch Frau Merkel zu den Reptiloiden gehört, was man an ihren Augen ja, erkennt. Ja, ein simpler Bildfehler, so wie Rape Culture. Klingelt's irgendwo in eurem Scheißdrecksgehirn, Alter? Paranoia, ja, hat jeder. Patriarchatstheorie, Paranoia, Weltverschwörung der Männer, um Frauen klein zu halten. Klingelt's irgendwo? Chemtrails. Könne und es glaubt unter anderem auch dieser junge Mann hier. Also du glaubst quasi, dass wir komplett verarscht werden, um es mal... Ja, definitiv. Zu sagen. Von wem und wieso? Von den Eliten, das sind die Reichen, die praktisch die Welt und das Geschehen kontrollieren. Dazu gehören zum Beispiel die Bilderberger oder die Rothschilds. Die haben einfach... dermaßen im Einfluss und besitzen so viel Land und Banken, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Und auch Hillary Clinton, jetzt sehen wir sie im Bild, von der du sagst, sie ist eine Reptiloide. Also sie ist eigentlich nur eine Puppe, so. Sie ist, die wird gesteuert. So. Sie ist, sag ich mal, sie gehört nicht zu den Mächtigen. Ne? Die Mächtigen sind nicht, die kennen wir nicht. Die sitzen irgendwo in ihren Zimmern und beraten sich und sagen dann den Leuten, die wir im Fernsehen sehen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja, was sind diese Reptiloiden nun für Wesen? Es handelt sich, wenn man sich durch diese Gruppen klickt, um bestialisch kaltherzige Halbmenschen oder auch hier um widerliche, destruktive, negative Wesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sind keine Menschen. Ich halte sie für eine empathiebefreite, nicht-irdische Spezies. Und hier erkennen Sie auch sehr klar die Funktion dieser Verschwörungstheorie. Es geht im Grunde. Alter Schwede, was ist Schizophrenie, fällt mir dazu nur ein. Was ist Schizophrenie? Außerdem diese Erklärung, die Sie da haben, die könnte man genauso gut anwenden auf diese ominösen Hasser, die da mit dem Das uns alle gefährden und so. Ja. Aber jetzt mal wirklich so Spaß beiseite, das ist halt eher so eine Sache von jetzt führen die einfach Leute vor, die geistig zurückgeblieben sind, okay? So, das ist auch wiederum für nichts zu gebrauchen. Das ist nicht repräsentativ für eine Taskforce, die man braucht, damit Leute ja nicht an sowas glauben, ja. Gut, aber führen wir nicht auch selber als Affen geistig zurückgebliebene Menschen vor? Vor allen Dingen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, so wie hier irgendwelche Hasser im Internet, diejenigen, die an der Spitze der Machtpyramide spielen, privilegierte alte weiße Männer, sprich, die Auftraggeber halte ich für eine empathiebefreite, nicht-irdische Spezies, ja, keine Empathie, führen nicht mit, glaub den Frauen, listen and believe, keine Ahnung, was sie genau sind, aber zumindest keine Menschen, sie sind Hasser, Misogynisten, Men's Rights, Activists. Also der Unterschied ist halt, wir führen geistes zurückgebliebene Leute vor, ein bisschen Spaß zu haben dabei, ja, und um schon mal drüber zu diskutieren über größere Implikationen, die das hat. Wir nehmen auch nicht jede Verschwörungstheorie einfach mal querbeet, ja. Aber das Interessante hier ist ja, das ist der Bundestag, okay? Das sind Leute, die dafür bezahlt werden, ja. Wir werden nicht dafür bezahlt. Wir sind einfach nur ein Kollektiv von Leuten, die machen das aus ihrer eigenen Freizeit, ja. Demnach ist es ja dann auch lustig, sich zu Ja, aber diese Experten, die da sitzen, die kriegen jetzt auch keine Knete. Also es gibt, glaube ich, irgendwie, es gibt so eine Aufwandsentschädigung dafür, glaube ich, wenn man da irgendwie als Experte rumhockt. Mit Anfahrtskosten und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie ein Honorar irgendwie für kriegen, da jetzt einfach vom Pferd zu erzählen. Ja. Und um eine systematische Enthumanisierung, denn wenn der vermeintliche Gegner, mit dem man es zu tun hat, kein Mensch ist, sondern eine Art Tierwesen, dann ist im Kampf gegen diesen Gegner natürlich alles erlaubt. Und das bringt mich zu dem aus meiner Sicht Hauptgefahrpunkt von Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien konstruieren Feindbilder. McDonald's. Ja, das ist auch wieder so. Das kann man auch wieder alles anwenden auf die Sachen, die da selber machen. Marihuana, Aliens, Nazis. Tragen in erheblichem Maße zur Radikalisierung bei und sie vertiefen Gräben und verschärfen Spannungen. Und solche Gewaltfantasien haben Sie nicht nur in dieser Reptiloiden-Szene, das finden Sie auch bei den Impfgegnern. Hier wurde die Einführung einer Impfpflicht diskutiert und dann schreibt dann einer, wenn das passiert, breche ich mit dem Grundgesetz, die Waffe ist schon da und die werde ich auch benutzen und das werden auch viele andere tun und wir werden gegen diesen Drecksstaat vorgehen, 100%. Von sowas sind an. Und mit dem Profilbild nehme ich die Aussage auf jeden Fall ernst. Genius. Genau, steht Genius, also von daher. Genius. Mitunter auch Kolleginnen und ganze zwei gefällt mir es, also der Lobo hätte mehr gekriegt. Ja, mit Kollegen von Ihnen betroffen, hier ein Abgeordneter aus dem Landtag in Niedersachsen, der sich öffentlich gegen die Chemtrail-Verschwörungstheorie gestellt hat, der darf dann gleich mal in der Hölle verbrennen. Und das ist ja mal die ernstzunehmendste Drohung aller Zeiten, ja. Oh. Fick dich und halt's Maul, Onkel. Natürlich, Herr Baldorf, habe ich schon gesagt, auch so Leute wie mich oder andere. Also ich habe heute vor 2,5 Stunden das letzte Mal von jemand geschrieben bekommen, ich soll in der Hölle schmoren. 2,5 Stunden ist es bei mir her. Und das weiß ich ja nur, weil ich gerade mal wieder Kommentare gecheckt habe. Es war von einem Schia-Muslim, der mir gesagt hat, dass sich Hitler mal mit den Schias verbunden hat und dass Saudi-Arabien von den Juden dominiert wird. Das war das letzte Mal. Definitiv. Also das glaube ich auch. Ja. Also ich glaube auch, dass hinter Saudi-Arabien ganz klar die Juden stecken. Aber hier sitzt auch, das ist die Reptilioiden. Nee, ohne Spaß, Alter. Es ist so schwachsinnig. hier, die sich kritisch mit solchen Themen beschäftigen. Bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, wie viel ist davon vielleicht einfach kindliche Faszination für zuerst nicht erklärbare Phänomene und wie viel ist tatsächlich schon arglistige Täuschung, die irgendwelche Leute auf eine gewisse Agenda bringen sollen? Ich sehe da nichts Kindliches und nichts Harmloses drin. Ich meine, ich habe schon fast alle Morddrohungen, die ich in meinem Leben erhalten habe, sind von diesen Chemtrail-Leuten. Und ich sehe das, wenn ich heute gefragt würde, was ist meine wahrscheinlichste Möglichkeit zu sterben, ist sicher altersspezifisch, kommt immer mehr langsam ins Blickfeld, aber auch, dass irgendein Wahnsinniger kommt und eben das macht, was man mit der Kölner Oberbürgermeisterin oder so macht. Weil diese Leute glauben wirklich daran, dass sie eine Mission hätten, eben die Welt von solchen Menschen wie mir zu befreien, die eben aktiv daran kämpfen, gegen diesen Verschwörungsschwachsinn. Ja, Alter, keine Ahnung, du kannst halt auch einfach vielleicht in Bildung und in geistige Gesundheit investieren. Wenn Leute in eine Psychiatrie kommen, werden sie in der Psychiatrie behandelt. Aber im Normalfall hast du, wenn du aus einer Psychiatrie rauskommst, findest du kaum einen Doktor in Deutschland. Und du hast die Betreuung, nachdem du stationär behandelt worden bist, findet eine Betreuung kaum statt. Das wäre für die Leute, die paranoide Probleme haben, die Leute, die einfach nur ein Problem haben, generell logisch geradeaus zu denken, die bräuchten ein besseres Schulsystem. Und in beiden Bereichen wird ein Haufen Geld gespart. Aber wir brauchen eine Taskforce, um ein Pflasterle auf ein Phänomen zu kleben, was man einfach nur mit mehr Bildung, mehr geistiger Gesundheit niemals als Bedrohung wahrnehmen würde. Und der Witz ist, wir haben in Deutschland eigentlich auch noch eine relativ gute Bildung und geistige Versorgung, also psychiatrische Versorgung, wie in anderen Ländern. Also ich verstehe nicht, worauf die Leute hier hinaus wollen. Also was sie mit einer Taskforce tatsächlich bezwecken wollen. Wenn die Leute entweder paranoid sind, also wirklich Hilfe brauchen, oder wenn sie einfach nur geistig nicht mitkommen. Also ich... Ja, ja. Der große Zusammenhang zwischen allem hergestellt. Ne? Das ist jetzt nicht speziell irgendwie eine Taskforce oder so. Das sind ja jetzt irgendwelche Leute aus dem Europarat auch noch, die das dann hinterher wieder von ganz oben unterrieseln lassen. Das ist ja quasi dieser Ausschuss hier. Also da sitzen halt lauter Leute mit bei, die irgendwas mit dem Europarat zu tun haben und halt diese Sachverständigen. Wenn man nicht dran glaubt. Diese Menschen haben eine Mission. Diese Mission sieht so aus, diese Leute glauben, dass sie und ihre Kinder systematisch von Kondensstreifen vergiftet werden und rufen dagegen zum Widerstand auf. An eurer Stelle hätte ich, also wir alle, wirklich Angst. Wir werden kommen, wir ziehen euch zur Verantwortung und das wird keine milde Strafe sein. Im günstigsten Fall, das ist noch das Netteste, bekommen wir also einen qualvollen Tod durch Krebs gewünscht, aber es wird auch zu aktivem Widerstand aufgerufen. Man müsste mal so ein Ding, also ein Flugzeug, das Kondensstreifen absondert, vom Himmel holen, denn es läuft ein Vernichtungskrieg gegen uns, gegen den wir uns mit allen Mitteln wehren müssen. Nun werden Sie vielleicht sagen, naja gut, hier noch, also holt endlich diese Dreckschweine von Chemtrail-Flieger vom Himmel. Nun werden Sie sagen, gut, das ist ja jetzt zum Glück nicht so einfach, ein Flugzeug vom Himmel zu holen. Doch, das ist sehr viel einfacher, als man denkt. Sie kennen alle solche Medien- oder Polizeiberichte, dass Piloten im Lande- oder im Startanflug von Laserpointern geblendet werden. Ich muss dazu sagen, man weiß nicht, was genau dahinter steckt. In den Polizeiberichten ist mangels andere Erkenntnisse, meistens von Dummjungenstreichen die Rede. Wir wissen aber, dass in dieser Szene aktiv zu solchen Attacken aufgerufen wird. Und wir wissen auch aus anderen Ländern, dass es so ist, wo Piloten Angst haben vor solchen Laserpointer-Attacken aus der Chemtrail-Szene. Irgendwo stellen Sie sich mal vor, diese Leute würden... Die zielen alle mit ihren Laserpointern in die Wolken oder was? Ja? Also wir haben... Ey, das ist doch so bescheuert, überleg doch mal, Alter. Ja, der erzählt da irgendwas von Chemtrails, ja, und sagt, diese Leute sind verrückt und sagt, es würde eine tatsächliche Gefahr darin bestehen, dass diese Leute ein Flugzeug vom Himmel holen. Ja, der klingt doch schon genauso irre. Wir holen uns hier Leute. Das ist ja so eine Scheiße. Wir holen uns hier Leute ins Land, ja, die an eine Weltverschwörung glauben, ja, die eine Ideologie verfolgen, ja, die alle Ungläubigen den Tod wünscht und aktiv den verfolgt, ja. Und da denke ich mir so, ja, die rufen hier dazu auf, dass man auf Flugzeuge mit Laserpointern zeigt, ja. Aber was ist bitteschön mit den Leuten, die dafür sorgen, dass da Attentate passieren und Überfälle, ja, auf und Bombenanschläge, ja? Aber was haben ist die mit Laserpointer? So? Haben die auch Laserpointer? Weißt du, ich finde das auch so, ich finde das wirklich so hypokritisch von denen. Ich finde das so hypokritisch von denen zu sagen, dass wir hier jetzt mal nach so einem gemeinsamen Muster suchen, ja, aber dann bei einigen Bereichen überhaupt nicht nach einem gemeinsamen Muster suchen wollen. Absolut. Alter, nee. Ja, wie mit dem Shia-Muslim, der zu mir meinte, wie dumm ich war. Ich habe ihm dann geschrieben, Germans are Zionists now, get used to it. Die ganze Zeit, ja, diese so Kraft. Unmöglich. Dieses Engagement auf ein sinnvolles Engagement verwenden, zum Beispiel auf den Umweltschutz. Das kommt hier in diesem Bild sehr schön zum Ausdruck. Hunger, Krankheiten, Armut, Elend, ist uns doch egal. Wir kämpfen gegen Wolken. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Verschwörungstheoretiker sind aus meiner Sicht keine Wahrheitssucher, für die sie sich gerne halten, sondern im Gegenteil, sie sind scheinkritisch und Verschwörungstheorien verstellen den Blick auf die Realität und ja, das musste auf jeden Fall in diesem Ausschuss mal gesagt werden. Ich hoffe, die entsprechenden Leute, die das jetzt gerade gehört haben, haben es sich auch zu Herzen genommen. Alter, ich wünsche mir halt wirklich, dass die jetzt zum Beispiel als nächstes Thema, um das jetzt zu toppen, ja, müssten die jetzt darüber debattieren, ob Traps schwul sind oder nicht. Ja. Ja. So. Are Traps gay? Yes or no? Ja. Oh mein Gott, Alter. Vor allem die Leute, die schon wirklich aktiv daran glauben, ja, das ist ja nicht wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Es gibt ziemlich viele Leute und Leute können auch verschieden klug und dumm sein, ja. Dass Leute halt sich davon überzeugen lassen, ne? Das im Bundestag zu zeigen, legitimiert diese Leute nur noch weiter in ihrem Glauben. Ich ja, warte mal. Die machen das aber aus Berechtigung. Eben die sagen ja zum Beispiel, diese Kritik kommt von Verschwörungstheoretikern. Angefangen hat es damit mit dem Lobo, der sagte irgendwie, ja, hier Medienkritik und solche Geschichte. Und jetzt kommt halt eben da dieser Amadeo-Antonio-Typ und bringt das Ganze mit den Verrücktesten überhaupt in Verbindung, um die halt alle zu diskreditieren, um damit halt eben so eine Begrifflichkeit zu schaffen, Verschwörungstheoretiker, ja, und dann gleichzeitig in den Köpfen der Menschen dieses Bild von dem verrückten Chemtrail-Spinner zu erzeugen, weißt du? Ja, ja. Die AA-Stiftung nur nicht mag wegen ja, also, der entscheidende. Also Moment, also der Typ ist ja jetzt nicht von der Antonio-Stiftung und ich muss noch dazu sagen, es gibt natürlich diese Leute, also mir sind solche auch schon auf der Straße begegnet, solche Chemtrail-Hainis. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich die sind, mir kommen die halt eher jetzt nicht so vor. Ja, aber würdest du zum Beispiel sagen, jemand, der sagt, die Medien, keine Ahnung, die Medien haben sich auf Narrativ geeinigt, ja, ist ja auch eine Verschwörungstheorie, ist gleichzusetzen mit Wolken aus Flugzeugen vergiften uns. Nee, absolut nicht, nee. Also ich meine, genau, das ist ja der Punkt. Die reden hier nur von verschiedenen Theorien, als seien sie alle gleichwertig. Ja, sie sind auch in dem Punkt gleichwertig, dass sie so Verschwörungstheorien sind, ja. Nur sind einige besser zu belegen als andere und die Belege außerdem davon dann hängen halt. Hängen die halt auch genug Verschwörungstheorien an, ja. Ne? Also. Alter, ja. Gender. Was ist das? Das ist einfach alles so. Die Staatstheorie ist eine Verschwörungstheorie, dass weltweit eine Männerelite eine Geheimsprache entwickelt hat, um sich in Männerclubs an die Elite zu patriarchieren, um die Frauen weltweit zu unterdrücken. Das ist halt echt einfach nicht lustig, Alter. Das ist einfach so dämlich. Mann, was passiert denn mit den Steuergeldern, Alter? Oh. Und gut, Kulturmarxismus als Schlagwort ist ja zum Teil auch eine Verschwörungstheorie. Ja. Also, sie verhindern politisches und oder gesellschaftliches Engagement und das fasst wiederum Reik Anders sehr schön zusammen. Das Reik ist auch schon wieder diese Behauptung halt, dass diese Bekloppten irgendwelche, also es gibt diese ganzen Leute, die sich alle da unbedingt engagieren wollen, aber jetzt gibt es so ein paar Dumme und die machen das dann nicht. Da habe ich auch eine gute Anekdote dazu. Ich war eine ganze Zeit lang Rotkreuz-Freiwilliger und ich habe da halt Leute erlebt, die bei irgendwelchen Aktionen, also in ihrer Freizeit, wo sie sich irgendwo hingestellt haben bei Konzerten oder irgend so ein Kram, um da irgendwie auf die Leute aufzupassen, verprügelt worden sind, ne? In ihrer Freizeit. was Gutes tun, verprügelt worden sind und die haben sich davon noch nicht mal davon abgehalten, da weiterhin mitzumachen. Und dann vergleicht die Scheiße mal mit diesem ganzen, oh mein Gott, ein böses Wort bei Twitter. Jetzt kann ich meinen wichtigen Input für die Gesellschaft nicht mehr geben. Dabei wollte ich doch gerade noch so ein paar Talking Points raushören, die ich auswendig gelernt habe. Aber jetzt kann ich das nicht mehr machen. So ein Bullshit, ja. Ey. Ich meine, wenn er beim Konzert irgendwie, jetzt sagen wir mal, so ein Speed-Mess-Heini erlebst, der dann irgendwie einen Sanitäter angeht oder so. Ja, betrunken. Die kommen halt trotzdem Betrunkene. Wieder. Das muss oder nicht auch mal, nur Betrunkene. Ja, weißt das reicht du? Schon. Und da kippt auch die Stimmung ganz schnell. Ich habe das ja teilweise auch erlebt. Also jetzt geprügelt hat mich keiner. Also die motorischen Kräfte sind da bei den meisten halt auch schon so ein bisschen eingeschränkt. Aber das geht halt schnell teilweise. Ne? Also erst sind die Leute deine besten Freunde und dann kippt irgendwie die Stimmung aus irgendwelchen Gründen. Und das passiert halt leider. Ne? Und da muss man auch sagen, sind die Männer noch mehr gefährdet auch. Also wenn du jetzt, weil die Leute jetzt auf eine Frau losgehen, da muss schon noch ein bisschen mehr passieren. Weil das ist die Hemmschwelle höher, auch wenn die Leute gesoffen haben. Das ist fast so, ja, als würde man, hätte man da so ein bisschen Bias für die Frauen. Selbst noch mit einem im Tee, ja. Ja, aber so viel dazu. YouTube-Journalist hier aus Berlin. Ganz ehrlich, fühlt ihr euch nicht manchmal auch einfach so ein bisschen schlecht? Ich meine, wir stopfen uns so viel abgepacktes und eingeschweißtes Fertigessen rein, dass wir mittlerweile schon Plastik im Blut haben. Wir essen so viel davon, dass die Deutschen mittlerweile die dicksten auf dem Kontinent sind. Wir fahren so viel Auto, dass wir unsere Innenstädte sperren müssen, um uns mit den Abgasen nicht gegenseitig umzubringen. Verschwörungstheorien. Und zusätzlich gucken wir im Durchschnitt jeden Tag fast 4 Stunden Fernsehen. Es ist also sonnenklar, warum wir uns in der heutigen Welt scheiße fühlen. Weil Flugzeuge Chemtrails sprühen. So kann man Queen tagelang mit irgendeinem Fraß auf der Couch hängen und sich dann beschweren, dass man kaputt ist. Weil die geheime Weltregierung eine Chemie angreift. Und das wissen wir tatsächlich aus der Forschung, dass der Glaube an Verschwörungstheorien soziales Engagement unterminiert. Das Bullshit. Also die Forschung möchte ich gerne mal sehen, dass wieder so Studien zeigen irgendwie. Wir wissen, wie will man das überhaupt feststellen? Wie will man das überhaupt fucking feststellen? Also ich meine, gut, bei diesen Kommunalpolitikern, da kann ich mir das noch gut vorstellen, dass da diverse Leute sind, die dann irgendwann keinen Bock mehr haben, weil das ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass man sich da eine goldene Nase verdient als Kommunalpolitiker. Das ist ja eher so ein Ding, was man neben seiner normalen Arbeit noch mitmachen muss und so. Ne, Ehrenamt halt. Und wenn man da dann nur auf einen eingedroschen wird, irgendwelche Idioten einem das Leben schwer machen, dass man da dann schneller hinschmeißt, okay, das kann ich mir irgendwo vorstellen. Aber ansonsten dieses Engagement, das sogenannte von irgendwelchen Aktivisten da bin ich ja gerade eben drauf eingegangen. Also das halte ich jedenfalls für ein Gerücht, dass da irgendwie von so ein paar Verrückten da irgendwie. Stell dich einfach mal vor, dass jetzt einfach nach diesem Chemtrail-Ding, ne, so einer oder ein paar Leute aus dem Raum aufstehen und sagen, hier, aber das stimmt doch. So. Das wäre schon lustig. Wie will man überhaupt sicher gehen, dass Leute nicht anfangen, irgendwie so die ersten Knospen von Verschwörungstheorien in sich zu tragen? Wie soll man bitteschön in die Gedanken und in die Köpfe von den Leuten reinschauen und sicher gehen, ja? Was ist, wenn solche Leute dann in den Gremien und Ausschüssen sitzen, die dann entscheiden, was Hate Speech ist, was Fake News sind, ja? So, was ist damit? Betrifft zum Beispiel Impfbereitschaft, aber auch wie in dieser Studie so Sachen wie die persönliche CO2-Bilanz. Und deshalb gibt es tatsächlich eine Reihe von Verschwörungstheorien, die ich wirklich für gefährlich halte und die tatsächlich am besten bald verschwinden würden. Das ist alles zum Beispiel, was mit Virenleugnung, mit Impfverweigerung oder auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Und das hat auch wiederum dieser besagte. Naja, also wenn du es jetzt nicht weggekriegt hast, dann wirst du es wahrscheinlich nie wegkriegen. Also solche Leute wird es wahrscheinlich immer geben. Du hast ja auch diese Flat Earther immer noch. Ist ja egal, wie viele Objekte schon irgendwie in den Weltraum geschossen wurden und da jetzt rumkreisen und hier runterfunken und so. Das scheint ja auch schon keine Rolle zu spielen. Also wird es diese Leute wahrscheinlich immer geben. Also tut mir leid, mein Lieber, dass ich dir das so sagen muss, aber das wird nicht passieren, dass das komplett wegfällt. Dass es solche Leute nicht mehr gibt, die sowas glauben. Kollege aus Niedersachsen zu spüren bekommen, als er dann auf seiner Facebook-Seite zu einem anderen Thema geschrieben hat, nämlich zum Klimawandel, sind sofort wieder diese Chemtrail-Leute bei ihm aufgeschlagen. Klimawandel, Bullshit und Panikmache. Und vor allem an allem sind ja nur die Chemtrails schuld. Wenn sie sich um die Chemtrails kümmern würden, wird es auch keine anderen Probleme mehr geben. Und das wiederholte sich bei einem zweiten Artikel, als er wieder was über den Klimawandel gepostet hat, sofort wieder, die Chemtrails sind dran schuld, kümmern Sie sich endlich um dieses Problem und der Klimawandel selbst ist nur Schwindel und Geldmacherei. Tja, komisch, ne? Dass Leute, die dieses Weltbild haben, das dann auch so schreiben. Wer hätte das vorhersehen können? Ja, ist merkwürdig, ne? Dass die dann da nicht irgendwie plötzlich sich ganz anders verhalten. Consider me shocked. Ja. Und dass in der seltsamen Weltsicht dieser Leute alles mit allem zusammenhängt, das konnte man vor 2 Wochen sehr schön in dieser Chemtrail... Es hängt ja nicht alles mit allem zusammen. Es hängt alles mit Chemtrails zusammen, hast du doch gerade gesagt. Gruppe beobachten, die sich normalerweise mit der globalen Vergiftung durch Chemtrails beschäftigt. Da fragte eine junge Mutter an, wie denn das jetzt so mit Impfungen bei Kleinkindern sei. Und da gab es direkt einen sehr klugen Kommentar, wo jemand gesagt hat, naja, was sollen denn Leute, die glauben, dass sie von Kondensstreifen vergiftet werden, schon groß von Impfungen halten? Und das ist das, was Herr Lobo schon gesagt hat, was wir aus der Forschung wissen. Wenn jemand an eine Verschwörungstheorie glaubt, besteht eine starke Tendenz, dass er auch noch viele weitere glaubt. Und das konnte man hier sehr schön nachvollziehen. Also die Antworten dieser Chemtrail-Gruppe zum Thema Impfen waren völlig vorhersehbar. Alle meine Kinder sind nicht geimpft, Finger weg, da sind 130 Chemikalien drin, Impfen verursacht Autismus, keines meiner Kinder ist geimpft und so weiter und so fort. Ja, wenn einer irgendwie an Mansplaining glaubt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auch an Manspreading glaubt oder an Privilege Theory oder so. Das Problem, was ich mit dieser Argumentation halt gerade sehe, ist, ja natürlich, wenn jemand halt schon anfällig ist für was, dann wird sich das auch ausbreiten, ja, aber woher will man denn bitte wissen, also beziehungsweise ja, man kann nicht Seiten steht, ne? Also man kann nicht implizieren und wirklich dann sagen, ja, das belegt es, ja, ne? Ich würde sagen, dass das, woran man glaubt, auch eine Verschwörung ist. So, das sind ja einzelne Theorien, die Verschwörungstheorien sind und man kann nicht nur, weil jemand eine glaubt, dann sofort davon ausgehen, dass er halt an jeder Aussage, die er glaubt, eine Verschwörungstheorie halt ist. So, das ist halt kein Umkehrschluss da möglich. So. Das sagst du nur, weil du geimpft worden bist. Ja, ich hab schon Autismus, ja, Alter. Hat's geklappt, ja. Ja. Dann mach ich direkt mal einen Strich auf meiner Liste. Sonst noch jemand? Ich habe auch Autismus. Okay. Gut. Ja. Das sollen wir dann. Ja, es ist halt so. Ne? Ich meine, diese Leute, wenn die irgendwie meinen, so, ja, wir werden irgendwie beschissen, dann, das ist ja genau das gleiche Ding, wie gerade in dem Beispiel, was ich gebracht habe. Ne? Da hast du ja auf diesen entsprechenden Seiten im feministischen Bereich, hast du ja auch diese ganzen Punkte alle. Die alle Quatsch sind. Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, wenn du an den einen Quatsch geglaubt hast, dass du an den anderen Quatsch, der auf derselben Seite steht, auch glaubst. Weil warum nicht? Ich würde auch behaupten, dass sowas wie Chemtrails eher für so Wannabe-Grüne da ist. Also weißt, Leute, die an Chemtrails glauben, die machen sich auch Gedanken generell über das Klima und die werden auch empfänglicher für They are putting chemicals in our water. Weil die halt so einen Öko-Fimmel haben und da halt irgendwie weiß nicht, unterwegs sind. Und dann hast du ja auch noch die Bourgeoisie, die ihre Weltverschwörung hat. Also weißt du, das geht in so Themenfelder. Weißt du, für was sich die Leute generell interessieren, sozusagen für die Natur, aber halt mit ja, es haben auch Leute komische Vorstellungen davon, warum Menschen Fleisch essen. Ja, das stimmt auch. Und das hat auch noch keinen davon abgehalten, sich irgendwie dahinzustellen und zu sagen, so, ja, hier im Bundestag sind aber diverse Leute, die Vegetarier sind, so. Das ist aber nicht normal, also. Also, warte, wir haben Vegetarier im Bundestag. Ich glaube, die sind auch auf dem Öko-Fimmel. Ich glaube, wir müssen die zwingen, Fleisch zu essen. Ja, wollen die etwa sagen, dass das schädlich ist oder so? Das ist ja eine Verschwörungstheorie. Na, tatsächlich ist es wissenschaftlich belegt, dass wenn du dich vegan ernährst, das so ähnlich ist wie ungefähr eine Schachtel am Tag zu rauchen. Für deine Gesundheit. Tut mir leid, Leonie. Die Folgen dieser Impfverweigerung kennen Sie alle, immer wieder Masernausbrüche, auch mit Todesfällen, auch hier in Berlin, immer mal wieder Thema, auch jetzt aktuell, die Grippe und vor allem die Keuchhustenwelle basiert auf Impflücken. Und wenn Sie sich fragen, wie hier in Deutschland oder in Europa solche Impflücken überhaupt zustande kommen, dann hören Sie sich mal diese beiden Damen an. Überlegen Sie mal, was mit diesen Impfungen alles für Propaganda gemacht wird. Gehen Sie mal ins Fernseher, Sie sind vom Fernseher, brauche ich nicht erzählen. Ob das Radio ist, ob das Fernseher ist, ich gucke mir diese Scheiße eigentlich nur an, um zu sehen, wie gelogen und betrogen wird. Und die Menschen sind langsam wirklich wütend. Nicht umsonst nennt man es die Lügenpresse. Es gibt keine Gegenmittel. Es gibt keine. Die braucht man. Man braucht Geld. Die muss die ganze Welt langsam reduzieren. Und das erreiche ich durch Angst und das erreiche ich durch Impfungen. Und das ist Verschwörungstheoretiker typisch, aber man will die Menschheit reduzieren. Und das gelingt ganz gut über Impfungen. Haben die ja gerade alte, gesagt, das wäre verschwörungstheoretisch? Also alte Leute, die degenerative Erscheinungen haben, consider me shocked, ohne Spaß. Ich weiß nicht. Die Menschheit reduzieren, ja. Und das bringt mich zu dem dritten und letzten Punkt. Wie wollen Sie mit solchen Leuten ernsthaft zum Beispiel über eine Impfpflicht oder über Maßnahmen gegen den Klimawandel diskutieren? Und deshalb ist mein dritter Punkt. Wie wollen Sie mit Leuten, die gegen Abtreibung sind, ernsthaft über Maßnahmen gegenüber Bevölkerung diskutieren? Ja. Verschwörungstheorien ziehen die kollektive Urteilskraft in Mitleidenschaft und torpedieren sinnvolle, evidenzbasierte Entscheidungen. Dieses Filmchen, das Sie gerade gesehen haben, ist aufgenommen worden während einer Verhandlungspause bei dem sogenannten Masernprozess in Ravensburg. Sie werden davon gehört haben, ein Virenleugner hatte eine Art Wette ausgeschrieben, dass er demjenigen 100.000 Euro bezahlt, der ihm einen Nachweis für die Existenz des Masernvirus erbringt. Und der junge Arzt Dr. David Badens, der diese Wette angenommen und den Prozess geführt hat, ist auch Mitglied bei uns, bei der GWOP, bei den Skeptikern. Und er hat dann bei unserer Hey, ein Skeptiker, das ist diese Community. Konferenz auf der SkepCon dann Folgendes über diese ganze Geschichte erzählt. Das wurde beschlossen und auf einmal lese ich auf der Webseite von diesem Mann Folgendes. Am Montag, dem 14.04. berichten wir an dieser Stelle, dass, warum und wie der unpromovierte, fachfremde Jungarzt David Badens und seine illegalen Hintermänner, das war bestimmt der Sebastian, im Wetten, dass es kein... Ich denke mal, da war eben der Sebastian, ist wahrscheinlich Sebastian Bartoschek, denke ich mal. ...der Masernviren geben Prozess am 10.04. das Gericht und die Öffentlichkeit angelogen hat. Wir rechnen damit, dass Dr. L. am 24.04. freigesprochen wird und David Badens wegen Gerichtsbetrug, Zahlungsunfähigkeit der Gerichts- und Anwaltsgebühren, Auslagen und Aufwandsentschädigungen, Beihilfe zu massenhafter Körperverletzung, zum Teil mit Todesfolge und wegen Fluchtgefahr ins Ausland verhaftet wird. Ja, ich kann euch das nur so vorlesen, weil da nichts dran ist. Also ich hoffe, ihr wisst das. Jedes Wort davon ist gelogen. Dass ich im Ausland gewohnt habe, das war schon vorher der Fall. Das hatte mit diesem Masernprozess nichts zu tun, wobei es mittlerweile, glaube ich, sogar nachvollziehbar wäre, wenn ich deswegen ausgewandert wäre. Denn es gibt Leute, die diesen Menschen vertrauen und es gibt Leute, die so etwas für bare Münze nehmen. Und dann wurde gesagt, also im Internet gab es die schrecklichsten Beleidigungen. Dieser lächerliche Jüngling, der sich Arzt nennt und seine Hackfresse in jede Kamera hält, das war noch das Netteste. Und dann kamen Todesdrohungen. Ich wurde damit gedroht mit einer AK-47, man solle mich totspritzen und ähnliches. Und dann war es irgendwann nicht mehr lustig. Und ich stehe nun mittlerweile unter Personenschutz, weil ich durch diese Masern-Geschichte nicht persönlich sozusagen Schaden tragen möchte. So weit geht das schon. Ja, so weit geht das schon und arbeiten wir alle gemeinsam daran, dass es nicht noch weitergeht. Vielen Dank. Ganz interessant fand ich, als diese Verschwörungstheorien da noch gezeigt wurden, ne? Wurde, ob es bewusst war oder nicht bewusst, von den Präsentatoren halt, so eine Konditionierung hergestellt zwischen, wenn Leute sich aufregen, dann ist das, worüber sie sich aufregen, eine Verschwörungstheorie. Und wenn Leute halt das nächste Mal jemanden sehen, der sich über was aufregt, dann ist da auch wahrscheinlich vielleicht bei einigen so der Gedanke nahe, ja, das ist wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie. Nur der regt sich ja auf. Das ist ein seltsames Ding. Ja, also auf jeden Fall dieses Capcom, also so die erste Feministin, die ich je richtig kennengelernt habe, die mich so ein bisschen geredpillt hat, was das angeht, die geht auch immer auf dieses Capcom. Und ja, das sind lauter so Aces im Class-Leute da auf jeden Fall, die meinen das alles irgendwie, keine Ahnung, also da würden wahrscheinlich unsere Antifa-Freunde mit biologisch und so weiter auf der Capcom sich auch relativ zu Hause fühlen. Zwar nicht bei allen Dozenten, die da sind, aber die wissen schon mittlerweile, dass sie die Klappe halten müssen wahrscheinlich. Also, ich würde damit nur sagen, so richtig skeptisch geht es da auch nicht zu. Ja. Weil ich meine, weißt du, gut, den Mars und Typen, den muss man ja schon auch widerlegen. So ist es ja nicht, aber irgendwie die Feminismuslüge zu widerlegen, ist viel wichtiger. Ja, ist schon alles richtig. Ne? Ich meine, ich habe da ja auch nichts gegen. Also der im Vergleich zu der Amadeo-Antonio-Stiftung ist ja jetzt diese GWUP, zu der der Typ da wahrscheinlich gehört. Also diese, ich weiß nicht mehr, was diese Abkürzung jetzt genau bedeutet, aber das ist halt diese Gruppierung. Die rennen ja jetzt nicht los und sagen irgendwie, wir müssen jetzt hier im Auftrag der Regierung Druck auf irgendwelche Leute ausüben oder irgend sowas. Also der Typ hat ja jetzt da seinen Vortrag wirklich gehalten als jemand, der irgendwie in seiner Freizeit sich mit sowas beschäftigt und vielleicht auch irgendwie promoviert hat zu irgendwelchen Sachen oder keine Ahnung wie was. Und da halt ein bisschen Plan von hat. Das, ja, ne, also insofern habe ich jetzt gegen diesen Typen auf jeden Fall noch am wenigsten von dieser ganzen Gruppe. Auch wenn unsere Kritik an einzelnen Aussagen natürlich auch gemacht haben. Die GWUP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ja, genau, ja. Ja, da wurden auf jeden Fall auch schon so einige Leute rausgemobbt aus diesem Verein. Ich finde Psyrem gut. Psyrem.org oder wie die Psyrem. Wenn ihr Psyrem eingibt, findet ihr das. Psyrem ist gut. Ich mag Psyrem. Psyrem.com. Wenn ihr eine Verschwörungstheorie findet und überprüfen wollt, ob sie wahr ist oder nicht, ohne dass ihr die AA-Stiftung konsultieren möchtet, schaut auf Psyrem.com. Ich finde die gut. Ja. Nicht vergessen, deutscher Raumflug ab 1934. Ja. Nun gut, Kinder, es ist schon spät. Sollen wir es dann auch mal dabei belassen? Wir sind alle müde. Kartoffelsalatrezept. Ja, vergiss es. Kartoffelsalatrezepte mich einmal. YouTube bringen. Kartoffelrezepte mich zweimal. Ja, ich schaue noch mal, was danach noch war. Also jetzt nach dem Stream. Und wenn da noch irgendwas Gutes dabei war, können wir ja noch mal einen Stream machen und den Rest davon gucken. Außerdem können wir euch ja auch den Link in die Beschreibung packen. Ja, da war auf jeden Fall noch, es gibt noch irgendwelche Fragen, glaube ich, und die Dame vom Europarat, die war auch noch ganz interessant, wenn ich mich richtig erinnere. Gut. Wunderprächtig. Lasst euch nicht gendern. Ja, das waren die neuen verbesserten Weltraumaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es uns mal in die Kommentare. Mit mehr George Soros Einfluss. Und über Tibet dürfen wir auch nicht mehr sprechen. Ah, Leute. Tibet und Palästina. Also ich finde ja, Israel sollte autonom bleiben. Autonom. Okay. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis Sonntag.